Da geht ein Nebel über den Berg, nahe dem Ort, den ich zu Hause nenne. Sonntagabend, 18 Uhr, ungefähr, die Weltraumaffen sind da. Ostersonntag, frohe Ostern, liebe Leute. Frohe Ostern. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ja, heute an 420, da sehen ja manche vielleicht doppelt, aber tatsächlich ist ja der Tag der Doppelgänger heute. Ne? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Statistisch gesehen laufen 7 Leute auf dieser Welt rum, die na, mehr oder weniger so aussehen wie ihr. Vielleicht sind sie ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Es geht da ja hauptsächlich so um den Phänotyp und um die Gesichtsstruktur. Und ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal einen Doppelgänger von euch irgendwo getroffen habt. Ich habe es schon mal im Freundeskreis erlebt, dass es zufällig passiert ist. Mir persönlich ist es noch nicht passiert. Seltsam, gerade in der heutigen Internetzeit, dass nicht alle jetzt schon ihre Doppelgänger gefunden haben. Ja. Da würde ich mal die Theorie aufstellen, dass es von einigen viele Doppelgänger gibt und von einigen wenige. Wollen wir nicht ein Start-up aufmachen? Wir suchen nach den Doppelgängern von den Leuten. Gibt's was? Schon. Wingo schreibt, schon. Der OPEX hat am Freitag gestreamt. Der freche Hund. Ach was? Mit Grund oder was? Hat er auch einen Grund gehabt? Unsagbar. Da war ich wohl so im Eierrausch, dass ich das war aber irgendwie benannt mit Premiere... Safe Space Hangout 2022 irgendwas. Also entweder hat er ja, das du weißt doch, wie verpeilt er ist. Oder es liegt noch lange was rum oder ich weiß es nicht. Also es kam mir komisch vor. Ich hatte auch keine Zeit, um es mir anzuschauen. Ja, aber zum Thema Doppelgänger, ja, wenn ihr in Hannover jemanden sieht, der so aussieht wie ich, dann muss das wohl mal ein Doppelgänger sein. Das ist schön. Nochmal ein böser Zwilling, ne? Er war's. Echt ist der Chris ohne Ziegenbärtchen. Und die spitzen Augenbrauen zeigen das auch. So schön eigentlich Ostern. Wir könnten doch eigentlich einfach ein paar Eier suchen und dann irgendwie gut sein lassen. Aber die Woche war ja trotzdem auch an Ostern. Auch wenn sie glücklicherweise kurz war. Und der Montag, die andere Woche, nächste Woche auch verkürzt, ist nichtsdestotrotz der Medienzirkus nicht stehen geblieben. Fast Newsweeks. Auch wenn der Stadt und dem Weltkreis ja vielleicht das Stillstehen mal ganz gut tun würde. Heterosexualität als Mythos. Warum es für Frauen leichter ist, es sich in Frauen zu verlieben. Von Hanna Lühmann, der Tochter von Heinz Lühmann, dem geliebten. Volksschauspieler ja, nee. Aus Guangzhou. Ich dachte, er hätte was mit Luhmann zu tun, aber der heißt ja Luhmann und nicht Lühmann. Eben. Feuerzangenbowle nicht heiß genug, du Heißel machen! Ja, ich habe den Artikel nicht lesen können, es ist ein Weltplus-Artikel, aber ich fand halt die ersten drei Worte der Überschrift so unsagbar großartig, dass ich ihn mitbringen musste. Also, wenn ihr das nächste Mal euch hingezogen fühlt zu einem Menschen des anderen Geschlechts, dann könnt ihr euch als mythische Kreaturen betrachten, nach der Meinung von Hanna Lühmann, oder vielleicht auch als aussterbende also, Spezies? Ich habe den ja auch oder? Nicht gelesen, den Artikel, aber ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. Warum ist für Frauen leichter, sich in Frauen zu verlieben? Weil das Ding ist ja, wenn du dich in Männern verliebst, dann ist das ist ja irgendwie schwul, ne? Ich glaube, die müssen von der Frau kein Commitment verlangen unbedingt. Das macht es einfacher, weil man nicht so genau prüfen muss bei Frauen. Und halt poppen geht halt ohne sich irgendwie Gedanken zu machen. Ne? Das ist schon, es sei denn, man gerät an eine von diesen neuen Frauen. Ja, es kommt ein bisschen später, würde ich sagen, aber es ist ja jetzt auch nicht, also es ist ja wahrscheinlich richtet sich das nicht direkt an pubertierende Frauen unbedingt nur, oder? Ich finde es halt geil, das ganze Tierreich funktioniert heterosexuell zu großen Teilen jetzt klarkommen, gleich wieder Leute mit dem Clownfisch und der Schnecke. Aber ich meine, schauen wir uns die Säugetiere allein an, dann ist das schon ein bisschen klarer. Nun, wir sind Säugetiere. Keine weiteren Fragen, eure Ehren. Heterosexualität als Mythos. Ja, Frau Lühmann. Ja, das geht zu weit. Sagenumwogene Heterosexualität. Ja, die. Genau. Odysseus hat die doch gesucht und dann war er 10 Jahre unterwegs auf der Suche nach der Heterosexualität. Die hatten die Trojaner nämlich mitgenommen. Und während dem Krieg ist die irgendwie verloren gegangen. Hm, ja. Circe war ein Mann, Polyphem war auch, also da war, ist auch was gelaufen, steht aber nicht im Buch und so weiter und so fort. Heterosexualität als Mythos, meine Damen und Herren. Ostern 2025 in Deutschland. Feuerzangenbowle, Heißel! Was, Wiff? Ja, wir haben eine kleine Studie. Hier geht es um das Verhalten von Frauen, die, sich von Gerüchen leiten lassen. Nicht bei der Partnerwahl. Das Themenfeld wurde ja schon öfters mit sehr gemischten Ergebnissen wissenschaftlich beleuchtet. Hier geht es um platonische Beziehungen und eine Theorie, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist, in nicht romantischen Situationen, also nicht sexuell aufgeladenen Situationen, wo Pheromone auch eine große Rolle spielen, entwickelt ein Mensch über eine gewisse Zeit einen sogenannten diplomatischen Geruch. Ein diplomatischer Geruch. Ja, und der Lebenswandel und die ganzen Sachen, die man tagtäglich macht, die beeinflussen den. Da geht es nicht nur ums Essen, da geht es auch um Stress, Schlaf, bla bla bla bla bla. Da gibt es so eine Theorie. Diplomatischer Körpergeruch, okay. Diese Theorie, die wurde allerdings auf Männer angewandt, vor allem in einem Armeehintergrund, vor allem in Kampfhandlungen und wenn sie unterwegs, aber gut, anderes Thema. Aber diese Theorie, die hat hier dazu geführt, das mal zu testen. Was wurde getestet? Wir haben so eine Art Speed-Dating, wo die Frauen halt einfach nur ein bisschen Smalltalk miteinander machen sollen. Und dann haben alle Frauen, die daran teilgenommen haben, haben ein T-Shirt mit ihrem Körpergeruch, ihrem diplomatischen Körpergeruch, zur Verfügung gestellt. Und dann gab es einmal eine Runde, wo erst die Leute am T-Shirt schnüffelten und meinten, okay, wie sympathisch ist uns der Geruch? Und dann haben die Leute persönlich getroffen, wussten natürlich nicht, wem welches T-Shirt gehört und sollte es nochmal bewerten. Und in einer anderen Runde mit anderen Teilnehmern wurde das Ganze umgekehrt gemacht. Also erst haben die sich persönlich getroffen, dann haben die ihren T-Shirts geschnüffelt. Und dabei ist rausgekommen, dass es eindeutig gewisse Korrelationen gibt. Es gab keine, also dass Leute, die den T-Shirt-Geruch positiv bewertet haben, dann auch hinterher das persönliche Gespräch besser bewertet haben. Und zu einer größeren Überproportionalität ist es sogar gewesen, dass die Leute, wenn die das persönliche Gespräch hatten und danach das T-Shirt geschnüffelt hatten, dass da die Übereinstimmung noch höher war. Fast deckungsgleich teilweise. Also es wird darauf zurückgeschossen. Klar, wenn du eine Person gegenüber sitzt, dann riechst du die aber unterbewusst und wenn du die Person magst und dann riechst du diesen Geruch wieder, dann hast du direkt eine positive Assoziation. Ja, ganz interessant. Und es gibt keinen konkreten Geruch, der attraktiver ist. Also es gab da jetzt nicht ein, zwei Leute, die besonders positiv von verschiedenen bewertet wurden. Das war alles relativ querbeet. War ich einfach nur eine lustige Studie zur Auflockerung. Ich glaube ja, dass das so ist, dass Frauen da praktisch potenzielle Konkurrentinnen rausschnüffeln. Die halt ja, Freundschaft unter Frauen ist ein schwieriges Thema, sage ich nur dazu, ja. außer natürlich, wenn sie sich verlieben, dann ist alles gar nicht mehr kompliziert. Ja, dann, ja. Wenn sie endlich mit dem Mythos der Heterosexualität brechen, meinst du? Genau, und wenn sie zusammenziehen, dann geht die häusliche Gewaltstatistik fällt in den Keller. Ja, anderes Thema. Oh, ja, apropos Freunde. Kein wahnsinnig gespaltenes Land. Was? Ja, ich finde schon dieses Foto allein so schön, wie sie grinsend vor dem Beton steht. Mich schockiert ein bisschen, dass das Wort Expertin zweimal drunter steht. Ja, und sie sind wahnsinnig gespalten, nur unglaublich gespalten. Ziemlich gespalten. Großen Teils gespalten. Ich wusste aber endlich wahnsinnig gespalten. Und nicht wahnsinnig gespalten, sondern geistig gesund gespalten. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Also ich habe den zwar mitgebracht, aber ich habe den auch hauptsächlich überflogen, weil so interessiert mich das nicht immer, was die von sich gibt. So dachte ich mir. Ich glaube. Ich wusste, es erfreut euch, deswegen habe ich den doch mitgebracht. Ich glaube mal, da steht halt drin, dass in ihrer Blase alles Echo ist und dass deswegen das alles voll übertrieben ist. Ist nicht so Studien haben gezeigt. Genau, aus wissenschaftlicher Sicht seit Deutschland kein wahnsinnig gespaltenes Land, erklärt sie. Was eher vorkommen kann, ist, dass einzelne Themen besonders polarisieren. In ihrem neuen Buch Wiederdeverrohung beschäftigt sich die Autorin mit dem Ton der gesellschaftlichen Debatten, insbesondere im Netz. Zerpreist Pikachu von mir. Du befasst dich mit dem Thema, mit dem du dich seit 10 Jahren völlig erfolglos befasst, Ingrid. Großartig. Als wäre in der Mitte ein Spalt. Ach du meine Güte. Ich glaube, am besten sieht man es, wenn man sich diese Wahlergebnisse anschaut. Eine irre Theorie, die alle immer so knapp sind. In Amerika war das so, ein paar Stimmen links und rechts. Das heißt, es schaut wirklich so aus, als wäre in der Mitte drin ein Spalt. Alter, ein Spalt, ja. In deiner Argumentation ist auch in der Mitte irgendwie immer ein Spalt, Ingrid. Ich weiß nicht. Ja, so. Seht du mal den am besten von unten raus. Ja, das Internet ist schuld, sagt sie jedenfalls. Sie sagt, das Internet ist schuld, und wenn die Leute Studien zeigen, das Internet ist schuld, wenn die Leute im Internet sind, dann denken sie irgendwie negative Dinge. Der Offline-Austausch ist sehr viel wert, weil offline gibt es oft klare Regeln. Wir sind hier offline, Donny. Wir sind hier nicht in Vietnam. Hier gibt es Regeln. Die Leute, die sehr deftig unterwegs sind, die Meinungsexzesse betreiben, die Welt sehr schwarz-weiß sehen, das ist am Ende die Minderheit. Das sage ich seit Jahren. Das sage ich seit Jahren, aber über deine Blase. Meinungsexzesse ist ja auch gut. Meinungsexzesse, so wie Männer, die sich ein Kleid anziehen, sind Frauen. Oder welche Meinungsexzesse gehen dir da durch den Kopf, Ingrid? Mit dem überlegenen Lächeln. Ja, einer von Klaus Freiwilligen einfach. Bei mir offline, da gibt es diese Betonmauer und ich stehe, meine Arme verschränke. Ich finde das Fazit von ihr finde ich gar nicht so schlecht. Sie sagt ja, die Leute, die sehr deftig unterwegs sind, die Meinungsexzesse betreiben, die Welt sehr schwarz-weiß sehen. Das ist am Ende die Minderheit. Tatsächlich seien jedoch die Leute, die von dem Krawall profitierten, eine kleine Gruppe eben. Diese Minderheit, die Mehrheit so beruhigt, ich sei eher erschüttert vom Ton der Debatte, und das sei ein ermutigendes Signal. Ja, was auch immer sie ermutigend findet, aber ich glaube, so funktioniert das Politik überhaupt, ne? Dass die Leute, die irgendwie mehr erreichen möchten, mehr laut sein möchten, mehr schreien möchten oder so, dass die dann auch eher sich engagieren, eher was tun dafür und so weiter. Das ist ja, wir wissen doch alle, dass sie ein genaues Bild im Kopf hat von den Leuten, die da die Probleme machen. Ja, das kann ja sein. Also vor nicht allzu langer Zeit hat sie auch eine gewisse Shoyoka verteidigt. Was sich die Leute jetzt, glaube ich, alle nicht mehr trauen. Nach ihrem komischen Palästina-Sympathisieren da. Ach so. Ja, manchmal ist dann zu viel Mut auch nicht mehr gut. Ne? Ich habe gehört gestern im Internet, dass sogar zwischenzeitlich ein Haftbefehl gegen die Shoyoka bestanden haben soll. Weil sie die Rechnung vom Gerichtsprozess gegen den Kuchen TV nicht gezahlt hat. Affen, Weltraumaffen, Boulevard. Meinungsexzess. Aber inzwischen hat sie wohl gezahlt. Schön. Tja, das Westfernsehen guckt auf die aktuelle Kamera und, Böhmermann heißt das, Böhmermann. Der Bildchefredakteur ist jetzt beim Westfernsehen gelandet, ja. Oh, das habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Sieht so aus, ist mir auch noch nicht aufgefallen, ich sehe jetzt nur gerade den Namen. Ich hab's gesehen, ne, da geht es um die Sendung von der Ruß, ne? Genau. Also ich hab's nicht angeguckt, ich hab's nur gesehen. Wir haben letzte Woche schon ziemlich ausführlich darüber gesprochen und Ausschnitte geschaut. Ja, ich habe ein bisschen was davon mitbekommen. Ich glaube, also ich habe mir den Stream angeguckt, aber ich glaube, da in dem Moment habe ich nicht so ganz aufgepasst. Ja. Aber ihr seid dann ja perfekt vorbereitet, sorry. ARD und ZDF sollen durch kritischen Journalismus die demokratische Debatte stärken. Kaum probiert genau das eine Journalistin, hagelt es Kritik aus den eigenen Reihen. Können diese Anstalten überhaupt noch reformiert werden? Ja, gute Frage von Johannes Boje auf jeden Fall. Ich tendiere immer mehr zu der Meinung zu sagen, nein, hier muss einfach komplett irgendwie was Neues, wenn wir wenn öffentlich-rechtliche Medien weiter haben wollen, muss hier was Neues, Schlankes und vor allem Meinungsplurales aufgesetzt werden, weil ich weiß, jetzt haben wir gleich wieder eine Diskussion im Chat darüber, ob die VU sowieso nur eine Ablenkung ist und ob das hier alles inszeniert ist, aber ist es mir eigentlich egal, was da die Wahrheit ist, wenn ich darüber nachdenke, dass hier klar wieder gezeigt wird, wie sich die Reihen schließen, wie die Wagenburg gebaut wird und wie, ja, wie selbstverständlich ist dieses Pack in den öffentlich-rechtlichen Sendern es inzwischen hält, dass niemand die Orthodoxie in Frage stellen darf. Also allein diese, ja, diese Kaltschnäuzigkeit, dass sich dann wieder 95% von den von unserem Geld fettgestopften Kulturschaffenden oder wie auch immer man das nennen will, halt umdrehen und versuchen, die Karriere von der jungen Frau irgendwie zu torpedieren, die einfach nur gesagt hat, wir sollten bei den Medien vielleicht mal das machen, was unser Auftrag ist, nämlich irgendwie ausgewogen berichten und alle Leute zu Wort kommen lassen. Aber nein, hier der Clown aus Berlin, der lässt das natürlich nicht gelten. Ja, das ist albern, also diese ganzen Vorfälle da und so weiter, also die haben ja so einen Bericht da als Rechtspopulismus abzutun, also der Bimmer das gemacht hat. Das ist einfach unterirdisch und wird natürlich der Diskussion nicht oder dem Problem nicht gerecht. Ich habe mir gestern schon die Mediatheke angeschaut, wo der Holger das auch angegangen ist, das Thema. Ich habe meine, was waren das, 4 € oder so bezahlt, um mir das anzuschauen. Und er hat es aber ganz gut gemacht. Ich fand es vor allen Dingen gut, dass er als einziger außer mir, glaube ich, bisher, ich habe es zumindest von anderen Leuten noch nicht gehört, hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, dieses Ding mit dem Daniel Günther, ne, dass der da so gut bei weggekommen ist, hier dem Ministerpräsidenten. Was der Holger aber nicht gesagt hat, ist, dass der NDR auch in Schleswig-Holstein seinen Sitz mit hat, den da auch beliefert. Und ja, also, aber Holger hat sich halt auch gewundert, dass da nicht irgendwie der Daniel Günther irgendwie mal gefragt wird und irgendwie vielleicht auch mal negativ dargestellt wird oder so, sondern halt nur so, ja, wir sind per Du und er kommt uns besuchen. Und außerdem war der ja auch zu dem linken Flügel der CDU gehört. Ne, der also an diesen ganzen Sachen ja im Endeffekt auch nichts zu ändern hat. Weil das war mir ja auch aufgefallen, aber irgendwie sonst niemandem. Dass sich BR und NDR dazu entschieden haben, der kritischen Recherche auch im Hinblick auf das Reizthema Migration eine Chance zu geben, dürfte deshalb in einer gesunden Demokratie samt pluralem öffentlich-rechtlichem Rundfunk zu nicht mehr als einem Programmhinweis führen. Guckt mal, ein neues Format. Stattdessen geht ein Aufschrei durchs Land und ganz vorne dabei sind die bekanntesten Köpfe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbst. Ha, wenn demnächst in ihrer Wehrsportgruppe oder beim AfD-Kindertor ein überraschend ein verzweifelter Redakteur vom NDR oder BR vorbeikommt und sie fragt, ob sie vielleicht Lust haben, ein eigenes journalistisches Klartextformat im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu moderieren und sie sich dann unsicher sind, wie sie diesen ganzen rechtspopulistischen Quatsch in ihrer Birne als seriösen Journalismus verkaufen können, dann habe ich einen kleinen Tipp für sie. Jetzt der ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Die herabwürdigende Kritik steht für sich. Sie zeigt, wie sehr sich ARD und ZDF daran gewöhnt haben, eine Meinung nach außen durchzusetzen und gemeinsam für richtig zu erklären. Kritik daran ist unerwünscht. Die Reaktion zeigt außerdem, wie sehr sich prominente Gesichter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Hüter der gesellschaftlichen Narrative begreifen. Wird an diesen Kritik geübt, fühlen sie sich persönlich betroffen. Und die Beispiele dafür reichen weit über Böhmermanns Sendung hinaus. Und dann wird thematisiert, dass der Mord an der Maria L. damals in Freiburg ein regionales Thema war. Dann wird ganz viele ausgeschlossen worden, mittlerweile verschiedene Stimmen, die eben immer mal was anderes gesagt haben. Die sind ja weg. Was ist ja auch gemeint. Böhmermann als fragwürdigste Figur der öffentlich-rechtlichen Medien kann sich nur noch deshalb halten, weil es in den Sendern den Willen gibt, seiner Meinung Platz zu verschaffen. Würde er nach journalistischen Maßstäben beurteilt, hätte der ZDF-Komiker längst gehen müssen. Und dann kommt natürlich ganz vorne Arne Schönbohm, die Geschichte um den russischen Geheimdienst, der angeblich an Schönbohm dran war, wo hinterher nichts dran war. Nun, dass in vielen Gewerken des öffentlich-rechtlichen Anstalten die Meinung mehr zählt als das Handwerk, wissen die Chefs dort selbst. Hinter vorgehaltener Hand und ohne, dass man sie öffentlich zitieren darf, beklagen sie, in den gigantischen Anstalten quasi machtlos zu sein. Die schiere Zahl von etwa 25.000 festen Mitarbeitern, zuzüglich der Zehntausenden freier Mitarbeiter, das aufgeblähte, überladene und hochkomplizierte System aus Hierarchien, Räten, Gremien und Konferenzen machen radikale Schnitte, Neuerungen und Innovationen nahezu unmöglich. Ja, wunderbar, oder? Ein Koloss, der zu schwer ist, um zu gehen. Ja, und den wollen wir jetzt reformieren. Ich glaube, das wird alles nichts. Also ein Format wie Klar von BR und NDR ist ein bemerkenswerter Versuch für mehr Meinungsvielfalt im Programm. Letztlich gilt aber auch hier, die Ausnahme bestätigt die Regel und selbst die lassen sich die Anstalten selber nicht durchgehen. Guter Text, wie ich finde, vom Herrn Boje. Ja, zeigt ziemlich genau auf die Wunde. Ja, und dann hatte der Holger noch angefragt beim NDR wegen dem Format und die haben ihm irgendwie gesagt, dass sie da mal was ausprobieren. Also, wer weiß. Also die Quoten werden bestimmt gut sein. Und bleiben erstmal. Ja, aber ich sag mal so, wenn die das nicht haben wollen da, dann werden sie sich das schon wieder ab. Yeah. Die werden schon wissen, wie sie das dann reinkriegen, auf einen schlechten Sendeplatz legen, wenig Werbung für machen und so weiter und so fort. Ja, oder einfach sagen, es war ein schönes Experiment, vielen Dank. Tschüss. Ja, oder sowas wirklich. Mhm. Ich meine, ist auch doof, wenn die anderen Intendanten dich komisch angucken und du irgendwie beim Kaffeetrinken der Intendanten dann am Katzentisch sitzen musst, weil du es gewagt hast, auszubrechen. Ja, wunderbare Zeiten kommen auf uns zu. Als Ultima Ratio auch ganze Kanäle untersagen. Medienanstalten CDU und SPD sprechen über geplantes Fake News Verbot. Von Apollo News, ja, wir wissen ja inzwischen, was da so alles auf uns zukommt. Nun, ja. Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Mit dieser Passage im Koalitionsvertrag haben Union und SPD viel Kritik auf sich gezogen. Bei der Regulierung von Medien wollen beide Parteien die Daumenschrauben anziehen, um Desinformation entgegenzuwirken. Öffentlich, auch medial, wurde dieses Vorhaben der neuen Koalition scharf attackiert. Echt medial? Also, ich meine, ja, die alternativen Medien, aber... Ja, wir haben gleich noch den Faktenfinder, warum das alles kein Problem ist. Also. Viele fürchten einen tiefen Einschnitt in die tatsächliche Meinungsfreiheit. Doch diese Ängste seien unbegründet, wollen Parteien und Vertreter der Medienaufsicht nun vermitteln. Es geht gar nicht um eine Inhaltepolizei oder ein Wahrheitsministerium, sondern darum, ob in journalistischer Hinsicht sauber gearbeitet worden ist, sagt die Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, Eva Flecken, im Gespräch mit der Tagesschau. Einzelne Aussagen von Privatpersonen seien von dieser Aufsicht nicht betroffen, lediglich Journalisten. Sie sollten beim Verdacht auf falsche Informationen überprüft werden. Ich rufe, dass die Frau Flecken heißt. Das ist keine Zensur. Die schwarzen Balken sind nur Flecken. Flecken stellt heraus, wie strikt die Landesmedienanstalten schon jetzt arbeiten. Etwa auch mit der Abschaltung von journalistischen Angeboten, die Hass und Hetze verbreiten. Wenn sich jemand systematisch konsequent rechtswidrig verhält, können die Medienanstalten als Ultima Ratio auch ganze Angebote oder Kanäle untersagen. So Flecken. Ja, ist ja damals dem Rainer passiert. Ne? Erinnert ihr euch noch, als Rainer seinen Kanal verloren hat wegen der Landesmedienanstalt Bayern damals? Ne? Kann man ganze Kanäle sperren. Aber Die hat den Rainer gekillt. BLM. Ja, die haben auf jeden Fall, wollten sie doch irgendwie Geld von ihm. Und auch irgendwie, dass er eine Lizenz sich holt oder aufhört. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das Fake News sind. So genau bin ich da jetzt auch nicht gefolgt. Ja, es haben sicherlich irgendwelche Leute da angefragt bei denen, das kann ich mir gut vorstellen. Die Koalition wolle nur Äußerungen ins Visier nehmen, die bewusst falsch in den Raum gebracht werden, die irreführend sind und vorrangig das Ziel verfolgen, eine Destabilisierung der Gesellschaft oder des politischen Systems zu erreichen. Ja, das fängt ja schon mit einem Fake-Wort an, ne? Dieses Bewusst, weil wir uns nicht wissen, ob das einer bewusst macht oder nicht. Oder ja, und was ist die Stabilisierung des Systems? Ja, das auch, ne? Ist das nicht schon destabilisiert längst? Was willst du denn noch irgendwie kaputt machen, zerrücken? Wir haben auch ja, gleich nochmal einen Text von unseren Staatsreligionen, Feminismus, Linksradikalismus und so weiter und so fort. Das ist eine Zerrüttung und Desinformation anschließend und wird verboten oder was? Ja, ja oder gerade nimm doch das Beispiel an, sagen Sie, der Chris hat da behauptet, die Staatsreligionen wären Linksradikalismus und Feminismus. Das stimmt ja gar nicht. Gucken Sie hier, Wikipedia steht da gar nicht. Zack, Fake News, zack, Kanalstrike. Wenn die das wollen, warum nicht? Ich denke, dass man im Hinblick auf Desinformation und Fake News durchaus nochmal überprüfen muss, ob die vorhandenen Instrumente hierzu ausreichend sind, sagt die CDU-Abgeordnete und Medienpolitikerin Schenderlein. Es ist aber auch bezeichnend, dass es ja keine richtigen Beispiele oder Sachen, auf die man verweisen kann, aus der Vergangenheit jetzt gibt oder sowas. Es sind immer nur diese oberflächlichen Plattitüden. Und wenn sie dann was zeigen sollen davon, was denn da so schlimm war, dann war es ja meistens gar nicht schlimm. Ne? Das ist doch die Nummer dabei, dass sie irgendwas machen wollen, wo keiner so richtig durchschaut, was das überhaupt werden soll. Ja, oder dann landen wir wieder bei könnte, würde, müsste. Ja, Hass und Hetze und so weiter, das geht ja alles gegen Leute zum Beispiel. Ich habe auch vermutet zwischendurch, dass es einfach nur... Gruppen, das geht auch gegen Gruppen. Ja, das sind ja vor allen Dingen, dass sie Offizialdelikte draus machen wollen. Das heißt irgendwie, dass man, das wenn man jetzt irgendwie, wenn einer was behauptet oder so, dass das von oben kommen kann sozusagen und dass man es das nicht mehr selber mit anderen beleidigt. Das ist Volksverhetzung, ist auch muss. Schon so. Das ist okay, das ist was anderes. Ich meine jetzt aber auch Beleidigung und sowas, Bedrohung, dass man das nicht mehr privat anzeigen muss, sondern offiziell verfolgt wird oder womöglich eine Plattform aufs Auge gedrückt wird, zu unterbinden oder so. Ja, dafür haben wir Meldestellen, ja. Ja, ja. Und wer dagegen hält, ist mal wieder der. Ich weiß nicht, hast du den anderen Artikel direkt dahinter, den ich dazu eingereicht habe? Den vom Höcker, so rum? Ja, genau. Weil ich finde es lustig, der Sanakan stellt im Chat nämlich die Frage, die Erde ist eine Scheibe, bald strafbar? Fragezeichen. Mhm. Und dann werden wir uns mal den Artikel vom Herrn Höcker anschauen. Wo habe ich es denn? Ah, verdammt. Er hatte so ein schönes Beispiel hier und ich finde es natürlich jetzt nicht. Spielt doch mal zwischendrin Pau. Ah, da ist es. Demnächst soll jedoch auch die bewusste Verbreitung von Falschaussagen ohne direkten Bezug zu einer konkreten Person verboten sein. Die Erde ist eine Scheibe. Darauf wies mein Kanzleipartner Christian Konrad in dieser Zeitung hin. Wäre eine solche Aussage. Wer so etwas sagt, könnte künftig Probleme bekommen, obwohl der Planet Erde keine Persönlichkeitsrechte besitzt und sich durch eine Falschbehauptung über seine Form auch nicht gestört fühlen kann. Hintergrund sind die Gefahren, die nach Auffassung der Koalition mit Fake News verbunden seien. Der Koalitionsvertrag hält hierzu fest, gezielte Einflussnahmen auf Wahlen sowie inzwischen alltägliche Desinformation und Fake News sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, die Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wer also wider besseres Wissen behauptet, dass die Erde eine Scheibe ist und so Wahlwerbung für eine hypothetische Flacherdlerpartei macht, weil diese als einzige die Wahrheit erkenne, nimmt gezielt Einfluss auf Wahlen und kann demnächst wohl sanktioniert werden. Aber auch alltägliche Desinformation scheint ein Problem zu sein, wenn sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht. Saarländer begehen laut Kriminalstatistik die meisten Straftaten. Wird man demnächst auch außerhalb des Wahlkampfs vermutlich nicht mehr sagen dürfen, um keine spalterisch saarländerfeindlichen Gefühle zu wecken. Denn in Wahrheit gebührt der Spitzenplatz in der im Kriminalitätsranking dem Land Berlin und seinen Bewohnern. Doch die Formulierungen im Koalitionsvertrag werfen zentrale Fragen auf. Entschuldigung. Was genau ist eine falsche Tatsachenbehauptung? Was sind Hass und Hetze? Wer entscheidet, was eine Lüge ist und was nicht? Und ist es wirklich nötig, die Allgemeinheit bzw. die Demokratie auch vor Falschbehauptungen zu schützen, die keinerlei Persönlichkeitsrechte verletzen? In der Theorie lassen sich Tatsachen sehr einfach von Meinungen unterscheiden. Tatsachen sind grundsätzlich beweisbar, Meinungen dagegen nicht. In der Küche des Restaurants leben Kakerlaken, ist eine Tatsachenbehauptung, die sich verifizieren lässt. Wer so etwas sagt, muss es beweisen können. Das Restaurant ist nicht gut, ist hingegen eine Meinungsäußerung, denn es liegt ganz im Auge des Betrachters, ob er ein Restaurant gut findet oder nicht. Wer so etwas sagt, bewegt sich im Bereich der Meinungsfreiheit. Jeder Medienrechtler weiß jedoch, dass es in der Praxis einen breiten Graubereich gibt, in dem die Abgrenzung von Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen kompliziert werden kann. Das Essen im Restaurant war zu kalt und das Bier zu warm, ist ein solches Beispiel. Ab welchen Temperaturen ist dein Essen eindeutig und objektiv messbar zu kalt? Ab welchen ist dein Bier zu warm? Das ist doch ganz einfach. Es hängt davon ab, wem das Restaurant gehört. Ist es ein deutsches Restaurant? Dann ja, und wer sich beschwert? Dann ist es zu kalt und wenn nicht, dann nicht. Gerade in politischen und gesellschaftlichen Debatten, an denen der Staat ein besonderes Interesse hat, gibt es selten eine absolute Wahrheit. Was heute als Lüge diffamiert wird, kann morgen als legitime Position anerkannt sein. Wer 2020 behauptet hat, das Coronavirus stamme aus einem chinesischen Labor, galt als rassistischer Verschwörungstheoretiker. Heute halten Experten die Wuhan-Labortheorie für durchaus plausibel, wenn nicht gar für überwiegend wahrscheinlich. Dass die laut Koalitionsvertrag angeblich staatsferne Medienaufsicht in solchen Fragen im Übrigen wirklich so staatsfern agieren würde, wird man mindestens mit einem großen Fragezeichen versehen dürfen. Ich meine, wer sitzt denn da? In der staatsfernen Medienaufsicht sitzen die gleichen Konglomerate aus Interessengruppen, die auch am Bundestag rumhängen. Also, ich verstehe es nicht. Die künftige Bundesregierung sollte daher dringend umsteuern. Die Meinungsfreiheit ist kein Schönwetterrecht. Sie gilt auch für unbequeme, provozierende und sogar unsinnige Äußerungen. Wer sie beschneidet, riskiert mehr als nur ein paar Lügen. Er riskiert die Freiheit. Danke, Herr Höcker. Völlig richtig, was Sie da sagen. Gefährlich ist das alles. Ja, von den Parteien als staatsfern ernannt, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wer sitzt denn in den Rundfunkräten? Da sitzen doch auch wieder Kirchen und Parteien und ja, irgendwelche NGO-Fuzis, ja, genau. Die auch wieder Freunde von irgendwem sind, die in Trauzeugen. Wegen irgendwelchen Parteizugehörigkeiten drin sind, ja. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob das wohl die Wünsche sind, die die alte Klientel an die SPD ranträgt, die Arbeiter oder so. Nee, glaube ich nämlich eigentlich nicht. Ne? Also die haben doch sicher ganz andere Ideen und Vorstellungen und vor allem auch andere wichtig, ne? Was ihnen wichtig ist und so. Aber jetzt ist Schluss mit Schwurbeln hier. Der König klärt uns auf und hast du der hier, wie hast du denn noch Faktenchecker, wollte ich sagen. Diesmal keine pflanzenförmigen Sachen, weil Karin König nicht. Wie heißt der Segelkopf? Ist das der Segelkopf? Nee, weiß ich gar nicht. Nee, Katrin, wie heißt der? König, Karin König. So. Nee, aber der mit dem Sprengstoff, der ja üblicherweise ist. Ja, der König ist das ja. Von Deutschland. Naja, auf jeden Fall wird da eben zum Beispiel weitestgehend damit argumentiert. Ja, lesen wir nochmal. Das können wir uns nochmal ganz durchlesen, hier, das ganze Geschwurbel. Debatten um den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland sind nicht neu. Erst im Februar sorgte US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz für Irritationen, als er behauptete, die Meinungsfreiheit der Bundesrepublik sei eingeschränkt. Wir waren so irritiert. Wir wussten gar nicht, was er meint. Und die ganzen Beispiele, die er uns genannt hat, konnten wir auch nicht nachforschen. Im Absatz im Koalitionsvertrag löst jetzt im Netz neue Sorge über das Recht auf freie Meinungsäußerung auf. Die künftige schwarz-rote Koalition achtet die Freiheit nicht, heißt es in der neuen Zürcher Zeitung, dem Magazin Cicero. Zufolge Fremde, die mögliche neue Regierung mit dem mündigen Bürger. Und in der Welt wird vor einer Art Wahrheitsgesetz gewarnt. Ja, das ist natürlich alles Humbug, ne? Also Formulierung im Koalitionsvertrag sorgt für Kritik. Konkret geht es in dieser Kritik um eine Passage im Anfang April vorgestellten Koalitionsvertrag von Union und SPD. Darin heißt es, dass die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt sei. Deshalb müsse die staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können. Ja, entscheidet euch für eins, entweder klare Vorgaben oder Hass und Hetze. Kritiker sehen in diesen Maßnahmen einen Versuch, den Ausdruck von Meinungen einzuschränken. Ja, das ist bestimmt auch schon gut. Hier Unterschied zwischen Tatsache und Meinung. Aus rechtlicher Sicht muss zwischen den Begriffen Meinung und Tatsachenbehauptung unterschieden werden. Eine Tatsache kennzeichnet sich dadurch, dass ihr Wahrheitsgehalt bewiesen werden kann. Meinungen sind dagegen subjektiv und nicht belegbar. Ja, die Erde ist flach. Meiner Meinung nach ist der und der Politiker ein Schwachkopf. Ja, das ist ja wieder Persönlichkeitsrecht, das ist ja noch was anderes. Warum? Ja, das ist doch nur meine Meinung. Die ganze Zeit wird da irgendwie so getan, als würde es nicht mit Persönlichkeitsrechten zusammenhängen, sondern es wird, also es ist aber in Wirklichkeit doch so, dass nur unwahre Tatsachenbehauptungen auch dann verboten sind, wenn sie über irgendwelche Leute sind und nicht über irgendwas eben, die Erde ist flach. Ja, es gibt nur Leute dabei und das tun sie so, als würde das gar nicht existieren. Das lassen sie komplett außen vor, dass es da eigentlich um Menschen geht, die betroffen sind und nicht um irgendwelche Zusammenhänge, die man ja, sich jetzt hören wir es hier. So. Tatsächlich ist die im Koalitionsvertrag festgehaltene Aussage aber nicht neu. Schon 2012 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die erwiesen oder bewusst unwahre Tatsachenbehauptung nicht vom Schutz des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz umfasst wird. Ja, und haben die auch gesagt, deswegen eurer schwammiger Hass- und Hetzebegriff, der legt das fest. Wer bewusst lügt, macht sich jetzt schon teilweise strafbar, etwa wenn es sich dabei um eine beleidigende oder verleumderische Aussage handelt. Sag ich ja, gegen Leute. Die entsprechende falsche Behauptung machen können, unter anderem wegen Verleumdung, Beleidigung oder über Nachrede juristisch belangt werden. Ja, und wenn, die Leute sagen, hier, wir brauchen Strafen für falsche Berichterstattung in Medien oder so, dann rennt ihr auch los und sagt, das schränkt unsere Pressefreiheit ein. Und da lasst ihr euch auch nicht sagen von den Leuten, also, hallo, hier, wir haben Gesetze, da steht drin, man darf nicht verleumden, das ist also alles nichts Neues. Wie Medieninformationen verbreiten, wird wiederum von der im Koalitionsvertrag erwähnten Staatsfernen Medienaufsicht geprüft. Dazu zählen die Aufsichtsgremien, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der Presserat und die Landesmedienanstalten. Bei ihnen können Nutzer Beschwerden einreichen, wenn sie eine falsche Berichterstattung vermuten. Ja. Das ist immer so ein bisschen geeignet, um das festzustellen, wie schwierig das ist, weil ob jetzt hier Zensur verstärkt stattfinden soll oder nicht, das ist ja eine Frage der Interpretation ganz offensichtlich. Und wessen Interpretation ist denn dann Fake News, die gelöscht wird? Ja, die nicht vom Staat kommt oder welche jetzt? Ne? Also das ist ja, wir entscheiden doch selber, welche Quellen vernünftige Quellen sind und so. Das können wir ja alles selber entscheiden. Ja, noch, ne? Nicht, wenn die dann weg sind oder so. Also We Hunted the Mammoths und so, na, das war zum Beispiel eine verlässliche Quelle. Laut, was war es, RBB? Ja, zum Beispiel machen die, also es kommt ja noch oben drauf als Problem, dass sie ja selber diesen Unsinn bauen und möglicherweise selber eine falsche Interpretation liefern. Das ist Tagesgeschäft von denen. So. Das ist ja gerade die Sache, deswegen sage ich es ja, wenn das umgedreht so wäre, also irgendwelche Trumps oder so, da wird andauernd wird sich darüber aufgeregt, dass alles eingeschränkt wird und so, wenn es gegen die geht. Ja. Und also sehr umgekehrt heißt es von wegen, ja, macht euch doch keine Gedanken. Ach, nur weil ihr eine extra Gesetze plant, irgendwas einzuschränken mit irgendwelchen Gummibegriffen. Hallo, im Gesetz steht da schon drin, man darf nichts Verkehrtes machen gegen zu Schaden von irgendwelchen Leuten. Also habt doch keine Angst vor unseren Gummibegriffen. Warum denn? Ausland, ne? Und total zutraulich oder gläubig, was das Inland angeht. Das entscheidet doch nachher irgendwer. Genauso, wir können doch jeden Scheißdreck reinschreiben ins Gesetz. Doch egal, hinterher kommt ihr doch dann vor Gericht und könnt ihr euch doch verteidigen. Ist doch alles super. Ich muss wieder an diesen Tweet denken, nach dem Koalitionsvertrag. Nachdem der rauskam, hatte jemand diese Passage zitiert und dazu geschrieben, jetzt hören wir uns alle zusammen nochmal die Rede von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz an. Das ist nämlich genau das. Führt zu Irritationen. Wovon er gesagt hat, lasst das mal lieber, machen Sie jetzt. Und er hat ja letzte Woche auch schon nochmal gesagt, das geht im UK nicht so weiter. Und er wird das auch den Deutschen nochmal sagen, keine Angst. Das wird der Herr Merz beim Antrittsbesuch in der kleinen Kammer neben dem Oval Office gesagt bekommen. einzelne Aussagen von Privatpersonen seien von der Aufsicht nicht betroffen, erklärt die Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten Eva Flecken. Ja, die hatten wir eben gerade auch schon. Ja, aber ist das, was wir hier machen, eine einzelne Aussage von einer Privatperson? Nee, eben nicht. Das ist auch wieder geil, ne? Ja, ist alles legal, solange wie es niemand hört. wenn der Baum umfällt und keiner hört es, dann... Ja, wenn es zu viele hören, geht man für ein Jahr in Bau im Zweifelsfall, ja. Ne? Free Shlomo. Wer journalistisch arbeitet, könnte beim Verdacht auf falsche Informationen überprüft werden. Ja, wir überprüfen doch hier nur, wir Experten. Ja, so, ja. Schönen guten Tag. Ich komme von der Überprüfungskommission aus der Normannenstraße. Darf ich mal Ihre Notizen durchwühlen? Nicht erschrecken, ja, hier ist die Frau Flecken und... Oh, danke, Chris. Oh, das habe ich gebraucht. Oh, das war gut. Ich aufschrecke just die Frau Flecken. Sie brauchen die Notizen gar nicht zu verstecken. Sportschweine raustreten. Da schreiben sie auch ganz viel von Aufsicht an dort, Medienaufsicht und so weiter. Wollen sie etwa wahrheitswidrig behaupten, dass es hier irgendwie die Meinungsfreiheit einschränkt oder was? Wir haben doch damals auch nur Aufsicht gemacht, Mann. Wird nur kontrolliert. Eben nur Aufsicht. Da musste ja jemand Aufsicht machen, damit der Sozialismus funktioniert. Und so ist es mit unserer Demokratie auch, weil unsere Demokratie, wenn man mal da die Verkleidung runterschraubt, ist nämlich auch Sozialismus drin. Weißt du der Pöbel noch nicht? Der Düder da, der Düder da. Ich hab Verdacht auf falsche Informationen. Ich muss gerade hier an Detlef Buck in Sonnenallee denken. Damals hat Sonnenallee doch irgendwie für was ganz anderes stand als heute. Verdacht auf falsche Informationen. Verboten. Tja, ich muss mir überlegen. Goodbye Lenin. Das wäre vielleicht ein interessanter Film, sich den nochmal anzugucken jetzt. Ach, den fand ich eher schwach. Dann lieber nochmal Sonnenallee, glaube ich. Weil der halt die DDR einfach schön auf den Kopf annimmt. Und ja, gerade das Stasi-Thema finde ich schön passiert. Aber kann man natürlich auch das Leben der anderen nochmal gucken, wenn man Bock auf einen depressiven Abend hat. Dabei werde es nicht die inhaltliche Aussage als wahr oder falsch bewertet. Stattdessen werde geprüft, ob journalistisch sorgfältig gearbeitet wurde. Ja, also sind wir jetzt schon wieder geschiftet, weil diese Scheiße, die ihr uns hier gerade eben in eurem blauen Ding hier geschrieben habt, da ist nichts von journalistisch sauber arbeiten. Journalistisch sauber arbeiten ist, wenn ihr eure beliebten linksextremen Quellen zitiert. Das ist journalistisch sauber arbeiten. Ja, und wenn die 5W-Fragen vorkommen oder so, ne? Ja. Aber es stimmt schon, an der Stelle kann ich jetzt keinen Spalt erkennen. Ja, journalistisch sauber arbeiten ist, wenn ihr dem bösen alten Cis-Mann eine Viertelstunde zum Antworten auf eure frechen Fragen einräumt. Verleumderischen Fragen einräumt, ja. Ist auch journalistisch sauber arbeiten. Denn wer sich im Mantel des Journalismus umwerfe, dem werde natürlich eine besondere Glaubwürdigkeit entgegengebracht. Pff, das träumt ihr wohl von. Der E-Talker sagt im Chat, dass die Genossin Flecken früher Büroarbeit beim Bundestagsabgeordneten der Sozialistisch-Demokratischen Partei Deutschlands geleistet hat. Naja, ne? Es ist überall der gleiche Filz, würde ich jetzt mal sagen. Unser ganzer Apparat da oben ist voll mit diesem Filz. Gefälligkeiten, Freundschaften, Bekanntschaften, Seilschaften, Liebschaften, alles was geht. Auch gegen Hass und Hetze gehe die Medienaufsicht bereits vor, erklärt Flecken. Das geschehe auf Grundlage des Jugendschutz und Menschenwürde. Menschenwürde Staatsvertrag. Ja, was soll gibt, ja? Was soll das denn jetzt wieder sein? Jugendmedienschutz und Menschenwürde, Staatsvertrag. Erfindet ihr jetzt hier neue Sachen, oder was? Demzufolge sind Angebote unzulässig, die Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln. Ja, das kennen wir ja schon. Das ist natürlich auch alles ausgelegt, wie es euch gerade gefällt. Jeden Samstag in Neukölln, abolish Germany, destroy Germany, bla bla bla. Jeden Samstag, jeden Sonntag, jede Woche seit dem 7. Oktober. Keiner macht was. Zweifel für die Meinungsfreiheit, ja, wie Sally gesagt hat, im Zweifel. Alter, erinnere mich nicht an den. Also der Staatsvertrag für den Jugendschutz wurde wohl umbenannt in den... Ernsthaft? Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien. Alter Schwede. Gottes Willen. Ja, also das habe ich, war auch, ist auch an mir vorbeigegangen. Wann das war, weiß ich jetzt nicht. Ja, vielleicht zusammen mit den Änderungen für den Migrationspakt, da kann man dann durch die Hintertür sagen, alles was migrationskritisch ist, schädigt die Menschenwürde in irgendeiner Form. Ja, das ist aber auch schon wirklich ein Klopper, weil weiterhin ist das JMSTV, also Jugendmedienschutzstaatsvertrag, im Kürzel. Aber den Namen haben sie geändert. Über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien. Alles klar. Als wenn so eine fucking Kommission die Menschenwürde schützt. Genau eingegrenzt. Angebote, die Hass oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten, werden von der Medienaufsicht je nach Schweregrad beanstandet oder untersagt. Je nach Schweregrad, das ist doch gut. Das Alter, was war's? Ich meine, Erich von Däniken ist jetzt gerade 90 geworden. Den schert das nicht mehr so. Aber was machen hier der Mann mit den lustigen Haaren und hier Ancient High Civilization, wie heißt er? Was machen diese ganzen Leute denn dann? Ich meine, von Religion wollen wir gar nicht anfangen, weil das ist ja nochmal ein komplett anderer Horror, den du dir da aufmachst. Aber jetzt mal rein wissenschaftlich, was macht Erich von Däniken? Dürfen die Bücher noch verkauft werden? Darf man noch von Paläoastronautik sprechen oder reicht das schon, um Ärger mit Frau Flecken zu bekommen? Also all diese Sachen, ich, das ist alles Irrsinn. Das ist wieder mal so, das ist eigentlich Gesetz, so wie die Grünen sie machen. Einfach was hinrotzen, was irgendwie in den Ausschüssen gut ankommt und bei den eigenen Wählern und ja, sich über die Umsetzung erst später Gedanken machen, wie mit den Heizungen oder wie mit den Batteriefabriken und Intel und was weiß ich wem. Ne? Einfach hinterher gucken, was rauskommt. Ne? Ja, stimmt, der Gute von Däniken ist Schweizer. Der kann sich... Graham Hancock, vielen Dank, Tannhäuser geht. Das war der richtige Name. Und Erich ist Schweizer, der kann sich da irgendwo im Jungfrau-Massiv verstecken, wenn die Deutschen kommen. Ja, es gibt da ja Unterscheidungen in Pseudo, in Wissenschaft, unwissenschaftlich, nicht wissenschaftlich, Pseudo, wissenschaftlich und parawissenschaftlich. Da gibt es ja mittlerweile schon einige Definitionen. Das haben wir ja auch im Kontext von der GWOP. Doppel plus wissenschaftlich. Genau. Und das ist halt, es gibt halt die Parawissenschaften und die Pseudowissenschaften und da gibt es halt immer die beiden Beispiele. Das eine ist die Forschung an Kugelblitzen, ne, Parawissenschaften, wo die halt auf einer Theorie aufbauen, aber wissenschaftlich arbeiten. Das andere Beispiel, was oft gemacht wird, ist ja die, das Fachwort fällt mir jetzt nicht ein, aber halt irgendwelche Urzeitwesen und Bigfoot noch gibt und so. Ja, Pseudowissenschaften. Xeno, irgendwas, und das ist dann, das zählt dann als Pseudowissenschaft, weil da gibt es irgendwie 22 Kriterien, woran man das festmacht. Hatte ich vor ein paar Tagen mich tatsächlich nochmal durchgelesen. Da hätte ich einreichen können. Witzig, weil das ist tatsächlich eigentlich in dem Kontext ein wichtiges Thema. Ich hatte mich auch irgendwo gelesen, dass halt Kampf gegen Pseudowissenschaften verstärkt werden soll. Und da habe ich mir gedacht, gibt es da überhaupt eine Definition für? Ja, und wie gesagt, 22 Kriterien irgendwie. Wenn sich jemand systematisch konsequent rechtswidrig verhält, können die Medienanstalten als Ultima Ratio auch ganze Angebote oder Kanäle untersagen. Wie ist denn das eigentlich, wenn man Werbung dafür macht, für illegale Einwanderung nach Deutschland? Das ist ja ein Rechtsbruch. Und wenn man das so darstellt, als wäre das alles super toll und überhaupt kein Problem oder so, könnte man das doch als systematisch konsequent rechtswidrig bezeichnen, oder nicht? Ja, klar. Weltraum auf dem Boulevard meldet übrigens dazu, dass die Frau Fester sich wohl entschlossen hat, jetzt in die Flüchtlingshilfe zu gehen und dafür Lehrgänge schon absolviert. Das heißt, wir werden ja, das halt hatte ich schon gesehen. Tanzvideos ja, von Bord der Sea Warrior oder was weiß ich. Ja, sie hat doch irgendwie eine Fortbildung als Rettungssanitäterin gemacht. Damit genau, da stimmt. Oh ja, das habe ich schon mitgeschnitten, ja. Was Umfangreicheres kann man ja kaum lernen, ne? Ein Wochenende oder was? Nee, Rettungssanitäter ist schon ein bisschen länger als okay, ein Wochenende. Dann nehme ich das so. Sanakan sagt gerade, ui, jetzt geht's Astro TV an den Kragen. Das ist auch echt ein guter Punkt. Mhm. Was ist, kann ich dir jetzt verklagen, wenn die mir gesagt haben, eine wunderschöne blonde Frau irgendwie mit großen Ländereien wird in ihr Leben treten und alles verändern. Und es passiert dann nicht. Wie lange brauche ich, bis das eine Lüge ist? Ja. Also, oder müssen die einfach nur schlau sein und keine Zeit sagen? Oder ich weiß es nicht. Oder ja, die ganzen Leute, ja, die dir irgendwas verkaufen wollen. Ja, ist doch ein gutes Beispiel. Gesund, was ist denn mit, Leid. Was ist denn mit jeder Zeitung, wo Horoskope drin sind? Das ist ja auch in jeder Ausgabe. So. Nahrungsergänzungsmittel, aller möglicher Werbescheiß. Stimmt das oder ist es gelogen? Ja, es sind auch, es zählen halt auch so Sachen dazu wie Akupunktur, Kinesiologie. Dann moderne Astrologie, Homöopathie, biologische Psychologie, Chiropraktik, christliche Wissenschaft, Kreationismus, Intelligent Design, Rassentheorie, Kryptozoologie, das war das Wort, was mir vorhin nicht eingefallen ist, Dianetik, das ist das Scientology-Zeugs, Graphologie, weiß ich nicht, was es ist, Homöopathie, Schriftkunde, Iridologie. Ja, das ist wahrscheinlich das Ding, dass moderner Geozentrismus von deiner Handschrift auf deine Persönlichkeit schließen kann oder so, ne, wahrscheinlich. Ah, okay. Moderner Geozentrismus, also flache Erde, ne? Keine Angst, hier die unbefleckte Meinungsfreiheit weist uns darauf hin, wenn es ein Zweifelfall ist, dann sagen wir immer, das müssen wir als Gesellschaft aushalten und aushandeln. Puh. Fakten gecheckt, würde ich sagen. Beschreibt der Koalitionsvertrag also in Bezug auf die Meinungsfreiheit einfach nur den Ist-Zustand? Nicht ganz, sagt Christiane Schenderlein, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien, Sprecherin der entsprechenden CDU- und CSU-Arbeitsgruppe im Gespräch mit tagesschau.de. Damit sind insbesondere Informationen gemeint, die bewusst falsch in den Raum gebracht werden, die irreführend sind und vorrangig das Ziel verfolgen, eine Destabilisierung der Gesellschaft oder des politischen Systems zu erreichen, sagt die CDU-Abgeordnete, in Zeiten, in denen durch Desinformation Wahlen manipuliert würden, was wir natürlich auch festgestellt haben, objektiv, ne? Das ist eine Realität und Tatsache. Aber mal ganz so, mal eben, also ist nicht das Ziel von der bissigen politischen Satire in irgendeiner Form auch die Gesellschaft zu destabilisieren, damit es zu Reformprozessen kommt? Ich finde das alle, also wir haben hier schon 1000 Beispiele gesammelt, wo das überhaupt keinen Sinn ergibt, diese Regelung. Und wir haben über Religion noch gar nicht gesprochen. Das nochmal. Was ist, wenn jemand ein Buch wie Das Heerlager der Heiligen schreibt, was halt durchaus Verbreitung in rechten Kreisen gefunden hat, weil es eine ziemlich genaue Vorhersage, bis auf Details, eine genaue Vorhersage für das gibt, was Europa gerade passiert in Sachen Einwanderung. Aber es ist natürlich ein Science-Fiction-Roman, es ist eine Dystopie, aber es ist gleichzeitig, hat es die Macht, vielleicht eine Gesellschaft zu destabilisieren. Es wird ja auch schon dagegen gekämpft, also als böses Buch und so. Ist die Frage, darf ich einen dystopischen Roman verbieten, weil mir das nicht gefällt, was derjenige da anprangert? Darf ich irgendwie Shakespeare in den Tower werfen, weil er zwar vorgibt, irgendwie Cäsar und Antonius zu haben, aber in Wirklichkeit eine bitterböse Satire auf die jetzige Zeit macht? Darf ich? Wo führt das alles hin? Was macht das mit Kultur? Was macht das mit den Menschen, die in so einer Atmosphäre, wir wissen es ja, wir haben ja 40 Jahre in einem Teil unseres Landes eben das gehabt und wir wissen, wohin das geführt hat. Ich bin froh, wenn ich auf die DDR-Zeit gucke, weil ich die ganzen Untergrundstrukturen sehe. Ja, das hat da zumindest funktioniert, aber funktioniert das in einer Zeit wie heute noch, wo alle gespalten sind, wo niemand mehr zusammenhält, wo man nicht weiß, wer sein Nachbar ist im Zweifel oder ob dein Nachbar vielleicht deine Sprache spricht oder nicht? Oder ob der auf diversen Meldeportalen unterwegs ist? Oder die? Ja. Oder es? Dafür wolle die Union mit der SPD vor allem die Medienaufsicht stärken. Außerdem findet sich im Koalitionsvertrag die Absicht, systematisch eingesetzte manipulative Verbreitungstechniken wie der koordinierte Einsatz von Bots und Fake-Accounts zu verbieten. Ja, was ist jetzt ein Fake-Account? Jeder, der nicht unter Klarnamen unterwegs ist, oder wie? Könnte schon sein, wenn man das braucht, kann man das so auslegen. Was sind Social Bots? Koordiniert oder noch nicht? Wo sind die genau? Bis auf die paar russlandfreundlichen Bots, die im letzten Jahr unterwegs waren, sehe ich nicht wirklich. Also klar, es gibt Spam und Werbungsspam und da sollte man vielleicht mal einen Riegel vorschieben. Aber nee, da nicht. Missbrauch. Klar, gerne könnt ihr da besser was gegen tun, aber ihr könnt doch nicht von den Leuten verlangen, dass sie sich mit ihrem Gesicht da draußen hinstellen. Gerade wenn so eine Hexenjagd-Atmosphäre ist. Aber wenn man natürlich die Meinungsfreiheit und die Meinungsäußerung so weit wie möglich einschränken will, ist es eine gute Taktik. Ob darüber hinaus neue gesetzliche Vorgaben für die Medienaufsicht folgen sollten, ist noch offen. So Schänderlein, aber ich denke, dass man im Hinblick auf das Thema Desinformation und Fake News durchaus nochmal überprüfen muss, ob die vorhandenen Instrumente hierzu ausreichend sind. Wiesel, schwammig, Wiesel. Das müsste dann in Abstimmung mit den Ländern und europäischen Ebene passieren. Ja, die genauso blind sind wie wir. Die SPD erklärt auf Anfrage, der Koalitionsvertrag wiederhole geltende Rechtslage. Gezielte Desinformation sei keine Meinung und genießt keinen Schutz durch die Meinungsfreiheit. So SPD-Sprecher Florian Schaurig. Nee, nicht Schaurig, Schurig heißt er. Ist nur Schaurig. Irgendwie fragt man sich, was sie denn überhaupt regeln wollen, wenn das doch alles schon geregelt ist, ne? Wenn das doch alles schon so toll ist. Und ja, ja, Gesetz super. Durchsetzen endlich ja. mal. Aber das ist doch auch immer das gleiche. Das ist doch auch immer das gleiche Lied. Ja, das ist ja alles schon, aber. Ja, sie möchten eine Desinformation hinzufügen, ohne sich zu beschreiben, was das ist. Mal wieder irgendwie so ein Labberwort reinbringen, das nicht definiert wird dann oder so. Ja, also Willkürlich. Die SPD betont ebenfalls, man wolle Mechanismen gegen gezielte Desinformation, Hass- und Hetzkampagnen schaffen, die der Staatsfernen Medienaufsicht zur Verfügung stehen. So sollen Betroffene von Desinformationskampagnen in Zukunft nicht mehr allein gegen diese vorgehen müssen. Bisher sind ja alle Leute allein dagegen vorgegangen, ne? Seid ihr auch schon mal allein dagegen vorgegangen? Wir sind alle mal allein dagegen vorgegangen. Aber jetzt kommt endlich unser Freund, der Staat und die SPD und hilft uns. Ja. Ist das nicht schön? Anwalt John hilft bestimmt auch dabei. Der hilft auch. Der hat doch dem Hirschhausen. Oh ja, super, der ist super. Mhm. Erst wenn diese möglichen neuen Mechanismen oder gesetzliche Vorgaben im Detail feststehen, könnte man kritisch prüfen, inwiefern. Ja, erst wenn es verboten ist und dann können wir es kritisch prüfen, aber nicht drüber reden, weil dann kommt die Aufsicht. Inwiefern sie die Meinungsfreiheit betreffen könnten, ja, kann man sich vorher keine Gedanken drüber machen. Ne? Ist unmöglich. Aber hinter jeder Regung und jedem Blinzeln von irgendwelchen Leuten kann man darauf schließen, dass als nächstes Konzentrationslager in Deutschland errichtet werden. Ne? Das geht. Also, sagt es Europa. Bleiben im Raum Flecken, Schänderlein und Schurig. Der Professor für öffentliches Rechts und Rechtsphilosophie an der Universität Frankfurt, ja, von der Sozial, ja, ist er da vom Institut für Sozialdingsbums? Oder wo kommt er her? Macht aber auch deutlich, dass sich das Rechtsverständnis stetig wandle. Ja, es bewandelt sich. Behauptet doch nicht, es wäre alles gleich. Wir wandeln uns doch. Letztlich ist es immer eine Abwägung und da können sich die Grenzen im Laufe der Zeit mal ein Stück verschieben. Ja. Keine Angst, Leute, wir reden in irgendwelchen Allgemeinplätzen, es wird nichts passieren. Naja, die Grenzen verschieben sich, ne? Also es gab zum Beispiel 49 im Osten da so eine Verschiebung. Ne? Verschiebt sich halt mal, da muss man auch mal mitgehen. Ne? In der aktuellen Formulierung des Koalitionsvertrags stehen aber keinerlei Gefahr für eine Einschränkung der Grundrechte. Keine Gefahr, sieht er, keine Gefahr. Ja, wir haben in Frankfurt angerufen und sie haben gesagt, es gibt keine Gefahr. Genau das Gegenteil sei das Ziel. Das Gegenteil ist das Ziel, Leute. Wir sind das Problem, da habt ihr es. Der Vorschläge im Koalitionsvertrag, sagt Christiane. Schänderlein, es geht nicht darum, unliebsame Meinungen zu degradieren oder einzuschränken. Ganz im Gegenteil. Wir wollen die voll fördern und fordern und ausbauen und hüten und pflegen. Wir brauchen die Vielseitigkeit von Meinung und den Austausch. Soll es verbieten. Ja, wir brauchen das alles. Und dann ändert es sich. Das ist alles ganz organisch. Da will keiner was tun. Ja, unglaublich, ey. Ja. Fakten gecheckt hier, ne? Also alle Fakten hier wurden gecheckt. Weggecheckt von dir. Da habt ihr es, ne? Also hier ein Beitrag darüber, was Meinung ist und was Tatsachen sind und so schwurbelt hier rum. Das ist ein Faktcheck hier. Also, unglaublich. So als Kunstprojekt könnte das durchgehen, aber Journalismus irgendwie nicht. Ja, genau, und das ist ja jetzt auch irgendwie interessant. Also ich steige da so langsam auch nicht mehr durch. Also es geht hier um diesen Fall von dem Schwachkopf-Meme-Verbreiter, weil der hat das ja nicht erstellt, der hat das ja nur weitergetwittert. Aber das hat ja schon gereicht. Und jetzt gibt es einen Strafantrag gegen den, weil sie angeblich Sachen bei ihm gefunden haben in der Durchsuchung. Und also scheinbar wollen sie sich da jetzt unbedingt rauswinden aus dem Kram, indem sie sagen, nee, der ist doch ein Volksverhetzer, der Typ. Und da geht es jetzt um die Benutzung von verbotenen Symbolen. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder so ein Ding sein. Das hatten wir doch schon, dass er irgendwelche Memes geteilt hat, wo zum Beispiel eine Person drauf war, auf der stand irgendwie kauft nicht bei Juden und deshalb, und er hat drunter geschrieben, so weit sind wir bald schon wieder oder sowas. Ja, da ging es um diese Müllermilch-Geschichte, ne? Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber es ist klar daraus erkennbar, dass er das nicht für einen guten Zustand hält, was auf dem Bild abgebildet ist, aus meiner Sicht. Was ja, jetzt da der Staatsanwalt macht. Und das scheinen sie auch nicht benutzt zu haben für die Durchsuchung, darum geht es ja in diesem Artikel auch, weil sie ja jetzt quasi, also für die Durchsuchung war ja nur die Beleidigung scheinbar ausschlaggebend und das andere war auch vorher, aber da haben sie ja nichts gemacht und jetzt wollen sie es halt auf Teufel komm raus irgendwie so hindrehen, ist mein Eindruck davon, dass sie dem halt noch irgendwie mit irgendeiner Ermittlung, die dann hinterher eingestellt wird, wahrscheinlich dann noch irgendwie sagen können, so ja, es war aber nicht nur wegen dem Schwachkopf, es war jetzt nur wegen den... Wir haben ein Buch von einem gewissen Walter Moers dort gefunden, ganz schlimme Nazi-Propaganda. Da waren Bilder von Hitler drin. Das kann da genauso gut sein, dass sie da halt noch irgendwas bei ihm gefunden haben, was auch irgendwie was Satirisches oder irgendwas war, wo sie dann irgendwie sagen können, so ja, jetzt hier einmal Ermittlungen starten und wir hinterher sagen können, nee, wir haben ja ermittelt und das System funktioniert. Wir haben ja ermittelt und wir haben ja herausgefunden, das war ja doch nicht so wild und ist doch alles prima, also beschwert euch doch nicht. Also es ist alles seinen Weg gegangen hier. Dass sie dem Mann da eine Hausdurchsuchung wegen dieser Beleidigung da aufs Ohr gedrückt haben, da wollen sie sich ja am besten halt durch diese ganzen Taktiken meiner Meinung nach, meinem Eindruck nach, davon halt entfernen, dass sie dann immer schön sagen können, wie das ja die Grünen auch schon probiert haben, nee, das war ja gar nicht wegen uns, weil wir irgendwie zu weit das ziehen mit unseren tollen Gesetzen, die wir uns gemacht haben. Das hat ja alles Hand und Fuß hier. Wir gucken ja nur auf die bösen Volksverhetzer, die uns hier unsere ganze Gesellschaft sprengen wollen. Und wenn der keiner von denen ist, dann hat er auch nichts zu befürchten. Das werden wir dann rausfinden bei unseren tollen Ermittlungen, dass das alles halb so wild ist. Dass man da irgendwie jemanden halt komplett in seine Grundrechte mit Füßen tritt, wegen irgendwelcher Scheiße, wegen irgendwelchen Verschwörungstheorien von der linksgrünen Blase. Das ist alles geschenkt, ne? Weil es ist ja nur Rechtsstaat und so. Rap mit AfD-Fahne wird doppelt teuer. Ja, ich hoffe, mein Internet hält durch. Das geht gerade irgendwie dauernd aus und an. Also sollte ich weg sein. Verzeihung dafür schon mal. Aber ja, hier geht es um eine Neuerung. Das ist ein neues Gesetz, beziehungsweise ein neues Urteil, das so bis jetzt noch nicht vollstreckt wurde. Also im Endeffekt geht es darum, wenn es eine persönliche Beleidigung gegen Politiker gibt oder gegen Parteien, kann dann auch alles, was da an Geld raus generiert wurde, quasi abgeschöpft werden. Und ja, da hat das Gericht Frankfurt jetzt im Endeffekt entschieden. Bei Musikclips mit beleidigendem Inhalt können auch Erträge aus Streaming bei Spotify und YouTube eingezogen werden und persönliche Spenden auch. Es geht hier darum, um Schwarz-Weiß, ein Musiker, den ich nicht kenne. Man sieht es ja hier auf dem Bild, der hat halt für eins seiner Musikvideos lief er rappend mit einer AfD-Fahne durch Frankfurt. Dabei beleidigte er zwei Mitglieder der damaligen Bundesregierung als Stricher und Fotze. Und zwar betonte das Gericht Frankfurt, Amtsgericht Frankfurt, die besondere Bedeutung der Meinungs- und Kunstfreiheit im Hinblick auf Machtkritik. Es müsse möglich sein, Amtsträger für deren Art und Weise der Machtausübung angreifen zu können, ohne dass einschneidende gerichtliche Sanktionen drohen, so das Gericht. Im Einzelfall könne gleichwohl das Persönlichkeitsrecht des angegriffenen Politikers überwiegen, etwa wenn die Aussage mehr auf die Herabwürdigung des Politikers und weniger auf den öffentlichen Meinungskampf abziele. Ja, also weiterhin politische Songs und sowas ist schon erlaubt, aber wegen dem Beleidigungsparagrafen, ne, den ja viele andere Schwachköpfe schon für sich ausgenutzt haben, wir hatten den Fall ja gerade, ist das halt schwierig. Was ist mit dem Höhneslied? Ja, Vulgärbeleidigung hier, ne, also Stricher und Fotze, wie gesagt. Wenn es nicht so vulgär gewesen wäre, dann wäre es noch gedeckt gewesen, aber das ist halt eindeutig jenseits von politischer, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie, wenn man sagt, AfD töten oder sowas, ob das dann auch zu persönlich ist, aber naja. Ich kann mir das vor Gericht so geil vorstellen. Alter, so reden die Kinder heute. Mhm. Das ist ganz normal. Was bist du, Richter? Bist du... noch zwei. Tja, also die Einziehung der Streaming-Erträge in Höhe von etwa 600 Euro wurden angeordnet. Ja, weil er wurde... Dafür haben wir ein komplettes Verfahren durchgeführt. Naja, diese Einnahmen wurden durch eine Straftat erlangt und deswegen wurde die Einziehung angeordnet. Und der hatte auch wohl noch über Patreon oder andere Plattformen 700 Euro Spenden erhalten. Die wurden also zu dem Zeitraum, wo das Video, nachdem das Video gemacht wurde, und die wurden auch eingezogen. Es steht jetzt nicht genau, wie das abgegrenzt wurde, ob einfach alles eingezogen wurde, was bei dem angekommen ist an Spenden, oder ob es halt nur mal einen Bezug zu diesem Video gibt. Das wäre vielleicht für mich noch interessant zu wissen. Ansonsten ist das ja im Endeffekt sowas wie eine Blankobevollmächtigung, einfach alle Spendengelder einzuziehen, sobald irgendeine Sache irgendwie gefleckt wurde. Also gemischte Gefühle, ne? Also einerseits ist es ja eine Geldmacherei mit so einer politischen Sache, wo man sich ja natürlich auch fragen kann, steckt da wirklich die Überzeugung dahinter oder geht es nur um schnelle Geld? Da ist es schön, wenn dem ein bisschen der Riegel vorgeschoben wird, aber generell ist natürlich Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit ist immer schwierig. Aber ja, hier sehen wir mal, hier haben sich diese Gesetze jetzt mal auf das andere politische Lager bezogen. Meistens gehen die ja in die andere Richtung los, politisch gesehen. Ja, aber ich meine, Kunst allgemein ist immer provokativ. Es ist immer, wie viele Theaterstücke, wie viele, ich meine Korrektiv, die ganze Korrektivnummer, da werden Personen nachgestellt, ihnen werden nachgeäfft, werden als Nazis diffamiert und so weiter. Das war alles super okay. Aber sobald hier jemand irgendwie das F-Wort benutzt und so und das S-Wort, da wird dann eine Grenze gezogen. Verstehe ich auch irgendwie nicht. Entweder Kunstfreiheit oder keine Kunstfreiheit. Ja, Quattroschilf. Die Frau mit den vielen Ideen hat jetzt wieder zugeschlagen. Und natürlich lässt sie sich ihr Hobby von jemand anderem bezahlen, wie das so ist. Und zwar in dem Fall von der Film- und Medienstiftung NRW. Denn, Trommelwirbel, Frau Quattro hat oder wird ein Drehbuch schreiben. Ach so, das ist nur ein Vorschuss. Nee, das ist das Geld, damit sie das schreiben kann, wahrscheinlich. So. Keine Ahnung. Im Zentrum steht ein afrodeutscher Junge, der im Wuppertal des Jahres 1940 aufwächst und SS-Offizier werden will. Oh, so realistisch. So realistisch. Irgendwas in meinem Gehirn ist gerade geschmolzen, als ich den Satz vorgelesen habe. Ich meine, ist es. Verlangt ihr da jetzt auch euren Platz? Eure Sichtbarkeit, eure Repräsentation oder was? Dann habt ihr den Zirkel aber komplett doch vollendet, Kuhnke. Ja, es ist keine Demokratie, solange ein Afrodeutscher nicht in der SS gewesen sein kann. Oder was? Und dafür Geld von uns? Im Endeffekt? Ach, also schon nur was zeigen, was dann wäre oder so. Denn bald muss er feststellen, was es bedeutet, im Wuppertal des Jahres 1940 aufzuwachsen. So der geförderte Klappentext weiter. Am Ende der Erkenntnisreise steht der entscheidende Hinweis. Der Junge ist schwarz. Da, da, da. Der ist schwarz, der Afrodeutsche. Deswegen darf der da nicht mitmachen, dann, oder was? Das ist ja krass. Der Stoff wird als historisches Drama geführt. Ich piss mich gleich ein. Ey. Titel Afrodeutsch. Also für die Kreativleistung finde ich, ist jetzt mindestens schon der Oscar für das beste Drehbuch. Aber das war auch die schwarze Staffel, oder nicht? Afrodeutsch. Afrodeutsch. Das Wort habe ich noch nie gehört. Vor allem nicht in jedem Scheiß-Sermon von Alice Hasters oder sonst wem. Afrodeutsch. Hießen so nicht auch die Bücher von irgendwelchen Leuten? Drehbuch Jasmina Kunke, Förderungshöhe 20.000 Euro. Afrofuturismus gab es auch mal. Was in anderen Ländern vielleicht unter kreatives Gedankenspiel viele schreibt News, wird hierzulande direkt durch eine Landesstiftung finanziert. Die Film- und Medienstiftung NRW zeigt sich stolz und versah die Ankündigung mit dem Hashtag FMS gefördert. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wurden zur Mitwirkung nicht befragt. Sie dürfen lediglich zahlen. Dass ein schwarzer Junge in einer historischen NS-Kulisse davon träumt, SS-Offizier zu werden, mag für einige als Kunst durchgehen. Für andere ist es vor allem ein weiterer Beleg dafür, wofür in Deutschland Kulturförderung bereitsteht. Die 20.000 Euro sind jedenfalls bereits vergeben. Der Film dazu steht noch aus. Ja, und klar, ne, man fördert halt, wen man mag, wen man kennt, wer aus Film, Fernsehen, Funk bekannt ist. Wunderbar. 35 Millionen kann die Stiftung jedes Jahr raushauen von unserem Geld. Sitzt in Köln und dazu den Gesellschaftern dieser Stiftung gehören, neben dem Öffentlich-Rechtlichen auch zum Beispiel RTL. Ja, und der Chef ist ein afghanisch-deutscher Filmemacher. Walid Naqshbandi. Hat sicher auch nichts damit zu tun, wer da gefördert wird und wer nicht. Aber schön, dass ein afghanischer Mensch über unsere Filmförderung entscheidet, ja. Wird unser Film halt vielleicht ein bisschen afghanischer. Ich freue mich drauf. Was weiß ich. Quadrierter vielleicht auch nur. Es ist alles Korruption, da werden überall nur... Es ist auch doch auch nur so ein Posten. Hauptsache das Geld ist auf dem Konto. Unser Geld auf seinem... Ja, nächste Meldung hier. Es gab wohl einen Vorfall in Frankfurt auf dem Flughafen, wo sich einer in die Sicherheitskolonne mit eingedrängelt hat. Ein Fahrer drängte sich mit seinem Auto in eine Sicherheitskolonne, fuhr unbefugt auf das Frankfurter Flughafengelände und umarmte Bundeskanzler Scholz auf dem Rollfeld. Ist es nicht nett? Also was soll das klappen, ne? Mit Social Hacking sozusagen? Ich meine, der ist ja irgendwie reingekommen, das muss ja einigermaßen unbemerkt gewesen sein oder so. Schon krass, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit Hausfriedensbruch ist ein Mann vor dem Frankfurter Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen sowie einer 2,5-jährigen Fahrsperre verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig, ja. Der 50-Jährige, der während der Tat im Mai unter Drogen stand und nur bedingt schuldfähig war, hat dem Gerichtssaal Reue gezeigt und gelobte Besserung. Ja, immerhin. Ne? Das wissen wir auch, was man braucht, um den Scholz zum Arm. Aus unter Drogen stehen. Ja, vielleicht so ein bisschen Mut, ne? Ich hätte es lustiger gefunden, wenn da dann halt irgendwie Dings in Frauenkleidern ausgestiegen wäre und gesagt, na, ich bin die Beatrix, ist denn der Olaf? Ich wollte mit dem hier nach Amsterdam lecker rüberfliegen. Hallo. Ja, erzählt ihr, dass das Zufall war. Ja, er war wohl vollgedröhnt. Ja, können Sie. Also stand, glaube ich, in dem Artikel, ne? Dass er irgendwie ja, ja. Die Nacht vorher übelst irgendwelche Chemie konsumiert hat und deswegen irgendwie ein bisschen schräg drauf war. Fährt man schon mal. Ist einfach abgebogen, so, hey, cool, Kolonne. Aus Frankfurt nicht fliegen, dann das ist sowas auch nicht. Und dann hat er sich gedacht, oh, der Kanzler ist mein Arm nehmen, yeah. Sowas in der Art muss das gewesen sein. Ja, hat man so gar nichts mehr mitgekriegt. Ja, hier mal ein Foto aus dem Artikel in der FAZ, der ist in einer Paywall, aber ich fand das Foto so aussagekräftig. Ja, wir haben hier den Schreibtisch unseres designierten oder diskutierten zukünftigen Verteidigungs- oder Außenministers, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich finde es halt cool, das ist der Schreibtisch, sein Abgeordneten-Schreibtisch und es steht halt nicht nur eine Nachbildung von einem Taurus-Marschflugkörper da, sondern auch noch der lustige Bär da links, da unten steht BDSV, das heißt, also wessen Schreibtisch soll das jetzt sein? Weil Pistorius wird ja wohl... Okay. Also Pistorius soll nicht mehr Verteidigungsminister werden, oder wie? Ich dachte, Außenminister wird hier der Laschet. Oder hat er sich jetzt rausgekegelt? Irgendwas wird, glaube ich, gerade verkehrt. Ich glaube, die Leute hören euch nicht mehr. Ist irgendwas umgeswitcht? Ja, ihr seid irgendwie auf dem falschen... Was hat hier umgestellt? Bruderschaft. So, jetzt seid ihr wieder da. 1-2. Plötzlich wart ihr leise und das hat hier irgendwie umgestellt. Das ist ja bescheuert. Krasser Technikeffekt. Ja, also die Fatwa kommt von der Union, Internationalen Union Muslimischer Gelehrter, die sowas ist wie der PR-Arm der Muslimbruderschaft. Und die hat solche Sachen in der Vergangenheit schon verteilt, aber gerade jetzt. Der bewaffnete Kampf gegen Israel ist die Pflicht jedes Muslims weltweit. Richtet sich an alle muslimischen Nationen, alle Muslime weltweit. Wörtlich heißt es, es sei verpflichtend, sich am Dschihad gegen die zionistische Entität und alle, die mit ihr im besetzten Land kollaborieren, seien es Söldner oder Soldaten aus irgendeiner Nation zu beteiligen. Zugleich ruft das islamische Rechtsgutachten offen zur Unterstützung der palästinensischen Terrororganisation Hamas und ihrer Kämpfer im Text als Mujahedin bezeichnet auf. Die Unterstützung der Mujahedin mit Waffen, Fachwissen, Information ist eine bindende Pflicht, heißt es in der Fatwa. Und die Frage ist halt, hat das irgendwie irgendjemand auf der Uhr, weil wir haben halt eine direkte Verbindung in unsere Moscheen über Organisationen wie DITIB etc. pp. Miligörisch lauter Schnittstellen zu den Muslimbruderschaften direkt in unsere Moscheen oder die Moscheen in unserem Land, die Deutsche Muslimische Gesellschaft zum Beispiel, Zentralrat der Muslime. Niemand von denen hat das bisher verurteilt. Niemand hat gesagt, nee, das wollen wir, das predigen wir nicht. Das ist nicht unser Islam. Niemand von denen. Und ja, man lässt das halt einfach so stehen. Und ja, finde ich halt bezeichnend, dass keiner von denen den Mund aufkriegt, wenn sowas passiert. Nicht, um wenigstens zu sagen, hier, dass mit den Leuten in verbündeten Ländern und das funktioniert so nicht. Hm. Naja, man sollte meinen, dass sich da jemand drum kümmert. Also, wenn wir jetzt mal vom Verfassungsschutz NRW ist das jetzt, ne? Hiesige Vertreter der Muslimbruderschaft äußern sich in der Regel nicht eindeutig extremistisch. Stattdessen stellen sich die muslimbruderschaftnahen Vereine als religiöse islamische Organisation dar, die für das Recht der Muslime auf Teilhabe in der Gesellschaft eintreten. Das kann man doch auch her. Dabei vertritt die Muslimbruderschaft nach eigenem Verständnis einen Islam der Mitte. Dieser grenzt sich einerseits vom religiösen Fundamentalismus und andererseits von einem liberalen westlichen Islam ab. Also, ne? Nicht liberal, das sagt schon alles. In ideologischer Hinsicht steht er zwischen einem militanten, salafistischen Dschihadismus und einem säkularen Islamverständnis. Ja, das sind lauter Widersprüche in sich. Hä? Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass sich auch dieser Mittelweg eindeutig am klassischen Konzept von der Scharia orientiert, da die Widersprüche zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung aufweist und somit selbst als extremistisch zu bewerten ist. Die Muslimbruderschaft fühlt sich nach wie vor einem ganzheitlichen Religionsverständnis verpflichtet. Okay. Demzufolge sollte der Glaube alle Lebensbereiche regeln, wozu auch die politische und gesellschaftliche Ordnung zählen. Deshalb unterliegt sie nach § 3 als extremistische Bestrebung der nachrichtendienstlichen Beobachtung. Also theoretisch sollte man Bescheid wissen. Wo Korrektiv, wo ja. Faktenchecker, wo Volksverpetzer, wo seid ihr? Warum sagt ihr das den Menschen nicht? Das ist nur spirituell, wie wir gleich lernen werden. Und man zitiert da nämlich auch noch, ich wollte noch die Sure vorlesen, die zitiert wird. Machen die nichts, kriegen die kein Geld für. Man hat das nämlich schön mit der Koran, mit Koranvers 51 aus Sure 5 garniert. O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Freunden, sie sind einander Freunde und wer von euch sie zu Freunden nimmt, der gehört wahrlich zu ihnen. Wahrlich, der Typ da oben im Himmel leitet das ungerechte Volk nicht. Ne? Spaltung. Da würde ich mal gucken, ob das nicht Fake News ist. Fleck, Schänderlein, Schurig, ans Werk. Geht mal gucken, ob das in irgendwelchen Moscheen gepredigt wird dieses Wochenende. Ja, Humboldt-Universität. Eigentlich lachen wir ja, wenn die Humboldt-Universität wieder mal sich mit Anlauf ins Knie schießt. Wie auch in diesem Fall. Es wurde erneut ein Hörsaal besetzt. Ja, nur war das halt ein historischer Hörsaal, der 1900 eröffnet wurde. Später wurde er im Krieg zerstört und dann wurde das Ganze originalgetreu 1953 wieder aufgebaut. Ja, und da hat man dann halt, wie man auf dem rechten Foto sieht, das gerade zu sehen ist, hat man auf dem linken Foto die schönen Sitzreihen einfach brutal aus den Verankerungen gerissen und sie vor die Türen gestapelt, weil man, doof wie man ist, das in Amerika auf TikTok gesehen hat. Also, ja, bis zu 100.000 Euro Schaden, monatelang nicht benutzbarer Hörsaal, wunderschön. Und dann kommt so ein Wischi-Waschi-Scheißdreck von der Blumenthal. Das sind inhaltlich rote Linien, bei denen klar ist, dass das mit den Grundwerten unserer Universität und mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist. Und deshalb haben wir die Polizei gerufen. Warum habt ihr die überhaupt reingelassen? Ich meine, es ist doch wohl wirklich nicht zu glauben. Du kannst nochmal runterscrollen, da kommt nochmal ein schönes Foto von den rausgerissenen, oder das nochmal ein größer. Also waren das externe Leute praktisch, oder was? Na, das war der übliche Mob. Okay. Ein paar Studenten und der übliche linke Mob. Achso, okay. Da kommt jetzt noch ein schönes Bild, wie sie wieder mal die dumme Sozialistenfaust machen. Ja, und da unten steht Abolish Germany. Abolish Germany. Verächtlichmachung, Destabilisierung und so weiter. Wo ist das denn hier? Wo ist die Nancy? Wo ist sie? Ja, ich erwarte hier eigentlich ein SEK. Nicht bisschen räumen. Ja, und hier die Bilder, ja, sie werden immer besser, ne? Schön überall den Dreck hingeschmiert in das historische Gebäude. Die schönen roten Dreiecke überall hin. Israel-Hass. ich könnte kotzen. Jeden Einzelnen von den Leuten, die da waren, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben, die keine deutschen Staatsbürger sind, durch irgendeinen dummen Zufall, sofort außer Landes schaffen, ohne weiter zu fragen. Wo ist denn das verdammte Problem? Wenn die Gesetze das nicht hergeben, dann brauchen wir Gesetze, die das hergeben, weil das hier können wir uns nicht gefallen lassen auf Dauer. Das fängt hier mit so einer Scheiße an und dann brennen Häuser, weil Molotows fliegen. Haben wir doch gerade alles mit der Riga bis zum Erbrechen durchexerziert. Was glaubt ihr, wenn ihr da in das Pulverfass mal einen Funken reinwerft? Ja, weil irgendeiner von den Hoshis gegen den Wasserwerfer läuft. Was dann los ist? Ja, die Studenten, die da mit bei waren, können eine Malerlehre dann anfangen. Und direkt da beginnen mit dem Überpinseln von dem Zeug. Überflüssige Kraft abbauen, genau. Ja, waren aber bestimmt auch genug Deutsche bei, ne? Bestimmt genug Einheimische bei. Also, dass man sich rausschmeißt, ist dann schwierig. Ja, die Queers for Palestine und die SDAJ und solche Leute. Aus der Uni kannst du die rauswerfen. Die K-Gruppen. Ja, aus der Uni kannst du die rausschmeißen, aber natürlich nicht aus dem Land. Passiert doch nicht. Passiert auch nicht, genau. Noch nicht mal das. Die dürfen weiter irgendeinen Unsinn studieren, der alle Geld kostet. Es gibt ja jetzt gerade diesen Prozess hier gegen den, der den Bruder vom Shahak Shapira angegriffen hat. Und der Dieringer postet hier einen Ausschnitt aus dem Bild Plus Artikel. Und da heißt es dann wohl, in Chats aus jener Gruppe sowie aus einer aus Protest gegen Shapira gegründeten zweiten Gruppe wurde eine regelrechte Hetzjagd gegen den jüdischen Studenten geführt. Der Richter fragt während des Vorlesens ungläubig in den Saal, das sind alles Lehramtsstudenten? Ja, scheinbar schon. Also, da kommt auch Spaß auf uns zu. Ja, aber wie kleine Wellen das eigentlich macht. Überlege mal, der Volksverpetzer kommt morgen mit einer Gruppe von 12 Lehramtsstudenten an der Uni, was weiß ich wo, Greifswald, die sich zusammengetan haben und danach einen Migranten krankenhausreif geprügelt haben, nachdem sie wochenlang darüber auf Telegram in geheimen Gruppen gesprochen haben, was man dem antun kann. Kannst du dir vorstellen, was in dem Land hier los wäre? Wieder Demos, tralala, das ganze Folklore-Ding. Hier Grillenzirpen. Komplettes Grillenzirpen. Dieses Land ist so fertig, was das angeht. Wir sind so einseitig geworden. Wir gucken bei allem weg, was aus dieser Ecke kommt. Wir gucken verschämt auf den Boden, weil wir Angst haben. Und bald werden auch alle Richter Angst haben, weil die halt einfach gesagt kriegen, hier, mein Bruder weiß, wo du wohnst. Und dann werden wir eine Zwei-Klassen-Justiz haben. Und die frustrierten Richter werden es an jemandem auslassen, der Hass und Hetze im Internet betrieben hat, dass sie wieder drei Leute nicht verurteilen konnten, wie sie wollten, weil sonst ihre Kinder nicht mehr in die Schule gehen können. Darauf bewegen wir uns doch zu, wenn wir sowas hier zulassen, immer weiter, ohne durchzugreifen. Ja. Ja, und hier haben wir auch eine Lehrerin, nämlich die Frau Kador, und die sagt, es klafft eine riesige Lücke im Koalitionsvertrag. Muslimisches Leben und die fast 6 Millionen Muslim-SternchenInnen in Deutschland werden nicht adressiert. Fragen der institutionellen Verankerung des Islams. Das ist allen wichtig, ne, dass der institutionell verankert wird. Der vielfältigen Repräsentation von Muslim-SternchenInnen, der Integration und der Bekämpfung von antimuslimischem Rassismus. Komme nicht vor. Der Islam wird im Koalitionsvertrag ausschließlich negativ im Kontext von Islamismus und Extremismus erwähnt. Mir schwant Böses für die nächsten Jahre. Ja, ja, böse, böse. Was ist mit den Shintoisten? Die kommen gut weg, oder? Oder der kleinen Gruppe, dieser verschwindend kleinen Gruppe in Deutschland, den Atheisten, wird für die irgendwie was getan? Was ist mit den Hindus und den Sikhs? Ja, das steht gar nicht drin, dass es keinen Gott gibt, ja. Was ist mit, ja? Was ist mit Zeus und Hera und nicht zuletzt Athena und Aphrodite? Ja, jedenfalls hier der Gideon Bös schreibt, da gibt es keine Lücke, was die Leute glauben oder nicht. Das ist ihre private Angelegenheit. Der Staat wiederum hat für Sicherheit zu sorgen. Darum wird der Islamismus natürlich als Gefahr benannt. Der Islamismus ist das Problem, nicht der Koalitionsvertrag. Und die gute Frau Kador wollte sich ja immer verbieten lassen, dass sie irgendjemand da in die Nähe von irgendwelchen Radikalisierungen bringt. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist ein bisschen komische Formulierung, weil in der Nähe von Radikalisierung war sie als Lehrerin sogar praktisch im Frontseat. Ne? Ja, und sie hat sich immer darüber aufgeregt, wenn das jemand zur Sprache gebracht hat. Dass drei ihrer Schüler zum IS oder was auch immer übergelaufen sind aus ihrem Unterricht. Und hier kommt sie uns um die Ecke und möchte genau die Ideologie, die dahinter steht, möchte sie gerne bitte auch. Warum sollten wir für euch ein extra Süppchen kochen? Seid ihr noch ganz klar? Niemand, außer denen, die hier, es ist schlimm genug, dass wir den hier vorherrschenden Glauben in irgendeiner Form staatlich verankert haben. Und wir werden den Teufel tun und weitere Sky Daddies in unsere Verfassung oder Gesetzeswerke aufnehmen. Und schon gar nicht Leute, die dann Leute, die aus ihrem Verein austreten wollen, mit dem Tod bedrohen. Oder Frauen als Menschen zweiter Klasse sehen. Oder. Ja, wir werden leider genau das tun. Also. Nee, aber dann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann haben wir es verdient, was kommt. Also das war jetzt auch wieder Karfreitag und die ganzen Superschlauen, die meinen, dass sie damit das westliche Abendland retten und keine Ahnung haben, dass es einfach nur das Präzedenzfall dann ist für den Ramadan. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die Frage ist einfach, wann das Pendel am nächsten höchsten Ausschlag rechts ankommt und was das für eine Situation ist. Und dann möchte ich hier überhaupt nicht sein eigentlich. Und ich sag mal ganz polemisch, sich über Karfreitag beschweren, dass man nicht tanzen kann, aber sich darüber freuen, dass man jeden Sonntag frei hat. Ne? Und ich meine, ja, und gleichzeitig Islamophobie anprangern. Wisst ihr, was als erstes weg ist? Tanzen. Das dürft ihr dann noch auf Hochzeiten, aber nach Geschlechtern getrennt. Ist euch das überhaupt klar, ihr Trottel? Musik. Ich erinnere mich immer dran, ich glaube, es war Radiohead, die Geschichte von dem jungen Mann, der irgendwie in Istanbul während des Ramadan das neue Radiohead-Album hören wollte, in einem Land, wo das vollkommen legal ist und er einfach von Arschlöchern zusammengeschlagen worden ist dafür, weil das Album an dem Tag rauskam und er es in die Finger bekommen hat und es hören wollte. Das war sogar eine Release-Party in dem oder Laden. Sowas. Das war sogar in einem Laden eine Release-Party und da gibt es ja auch Videoaufzeichnungen von. Also wie die da reingerannt kommen und das da alles. Ach, auch das noch. Ja. Release kann ich mich, glaube ich, ein bisschen erinnern, weil die hatten das irgendwie kostenlos gemacht oder so. Weltweit, zeitgleich oder sowas. Das war ganz eine aufsehenerregende Fakt dabei, meine ich. Ja, aber das mit dem Laden wusste ich gar nicht. Krass. Ja, krass. Ja, das ist halt das, was Muslime und ja. Ich habe in dieses Ding reingezappt. Ich habe ungelogen einfach nur reingezappt. Und die Frau Hübsch, die hier schon angeteasert wird, hat gesagt, Worte wie Dschihad haben so eine, die lösen gleich Befürchtungen aus bei der Bevölkerung. So. Ich dachte mir, alter Schwede, ja, was denn sonst? Na, das ist nur spirituell, sagt sie doch hier drin. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber. Genau, Dschihad heißt auch nur, dass man an sich selbst arbeitet. Und Allahu Akbar, bist du schön, wird an der Corniche in Nizza oft gerufen, ne? Wissen wir ja. Bis der Lastwagen löscht. Das Bild der muslimischen Frau mit Kopftuch von hinten. Journalistin Khola Mariam Hübsch weiß, was es bedeutet, in den Kontext von Islamismus gerückt zu werden. Rückblick. Alter, niemand musste diese Frau in den Kontext von Islamismus rücken. Eine Aussage wie die, die ich eben zitiert habe, die sie gleich machen wird, und alles, was sie bisher so in deutschen Fernsehen von sich gegeben hat, hat sie dort verortet. Das ist was komplett anderes. Boy. 20 ist Hübsch Gast bei Hart aber fair. Thema der Sendung: Braucht Deutschland eine konservative Wendung? Es wird auch über den Islam gesprochen. Dabei liefert Hübsch sich einen hitzigen Schlagabtausch. Ich gehöre einer Gemeinde an, die hat einen Kalifen. Ja, einen weltweiten Kalifen ist ein spirituelles Oberhaupt. Wenn ein Muslim zur Moschee geht, wenn er betet, wenn er fastet, wenn er gut zu seinem Nachbarn ist, sich für das Gemeinwohl einsetzt, sich ehrenamtlich engagiert, dann befolgt er die Scharia. Hübsch, die damals auch im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks sitzt, spricht über Begriffe wie... Das ist so lächerlich. Das ist Takia oder wie das heißt. Das ist Lügen im Angesicht der Ungläubigen um den Islam. Verbreitung zu verschaffen. Nichts anderes. Kalifat oder Scharia. Am nächsten Tag dann titeln Boulevardzeitungen über die Journalistin. Islamistin schockt mit Kalifatrede im TV. Muslimin verharmlost bei Hart aber fair Scharia und Kalifat als ganz normal. Wie kann eine Islamistin eigentlich Rundfunkrätin sein? Muslimische Rundfunkrätin nennt Kalifatsrhetorik ganz normal. Rundfunkrätin verteidigt Kalifat-Demo. Allein dieser Versuch, also Begriffe zu versachlichen, die spirituelle Dimension sichtbar zu machen, das hat dazu geführt, dass ich am nächsten Tag in der Bild-Zeitung als Islamistin tituliert worden bin. Also das passiert einem sehr, sehr schnell und das ist auch der Grund dafür, warum Muslime sagen... Wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie, da müssen wir einen Kreuzzug machen, da wärst du doch die Erste, die auf der Palme ist. Ich weiß noch, wie Leute angeguckt werden, die sagen, ich habe einen inneren Reichsparteitag und so weiter und so fort. Es gibt nun mal Worte, die sind aufgeladen. Und unter zivilisierten Menschen benutzt man die dann in der Form nicht. Vor allem nicht, wenn man weiß, was für Befürchtungen das in dem Fall wie Dschihad bei anderen Leuten weckt. Weil dann ist man im Endeffekt selber dran schuld, wenn man das Wort immer wieder sagt, wenn die Leute einen irgendwann vom Hof jagen. Sagen, sie möchten lieber nicht an solchen Debatten teilnehmen, weil sie Angst haben, wenn sie jenseits von Phrasen sprechen, wenn sie einen echten Mehrwert zum Diskurs beitragen möchten, dass sie dann als Islamist bezeichnet werden. Hübsch hat presserechtliche Schritte gegen den Islamismusvorwurf eingeleitet und Recht bekommen. Doch auch wenn Muslime die zweitgrößte religiöse Gruppe in Deutschland sind, Begriffe wie Kalifat, Scharia oder Dschihad sind für viele Nicht-Muslime negativ besetzt. Das sind ja regelrecht so Triggerwörter geworden. Also da ist sofort ein Abwehrreflex da, wenn man so Wörter hört wie Dschihad und Scharia und Kalifat und solche Dinge. Ja, schräg, ne? Wo kommt das als her? Als hätte es den fucking IS nie gegeben. Redet sie da la la la. Ja, nur spirituell. Wir haben die Nachrichten nur falsch dargestellt. Alter, wie viele Leute da umgebracht worden sind, zwangskonvertiert. Wie viele Kulturschätze da zerstört worden sind. Ja, die Leute sind da irgendwie getriggert, wenn ich das sage. Haha. Ich meine, ich möchte hier nicht anfangen, entsprechende Wörter aus dunklen Zeiten in Deutschland anzufangen und darauf eine Parodie auf Volksch zu machen, aber auf der Zunge läg's mir. Ja, und auch so geil, ne? Ja, meine Gemeinde hat auch einen Kalifen, das ist doch alles ganz normal, sich dann drüber aufregen, wenn die Leute meinen, dass sie da diese Rhetorik halt übernimmt. Und ja, was fordern denn die Leute, die ein Kalifat fordern? Fordern die spirituellen Leute in Ruhe lassen oder fordern die, dass das Recht nicht mehr gilt und nichts hier mehr gilt, außer die Scharia, die ja auch nichts bedeutet? Ich weiß noch, wie spirituell die Leute gefeiert haben in den islamischen Ländern 9/11. Wisst ihr noch? Kuchen auf den Straßen, Süßigkeiten, tanzende Menschen. Oh. Ja, komisch, dass die Welt sich getriggert fühlt, wenn Muslime mit solchen Begriffen um sich werfen. Ganz komisch. Total komisch. Ich meine, auf welchem Niveau diskutieren wir? Wer macht so einen Beitrag und gibt dir auch noch einen Platz, um nochmal zu sagen, nee, das ist wie so ein Mafioso, der auf der einen Seite sagt, ja, wir zünden den Laden an. Und dann, nee, wenn jemand guckt, sagt er, nee, zünden den Laden an ist ja nur, dass wir ganz viele Leute hier reinholen und dass der total erfolgreich wird. Und dann sagen die Leute, ah ja, das überzeugt mich, doch total. Von der Mafia kenne ich ja auch nichts anderes. Dann gehen die wieder. Oder was? Alter Schwede. Ja, dabei sind das erstmal genuin islamische Begriffe, die haben auch eine spirituelle Bedeutung für Muslime weltweit. Kann sie trotzdem Teile der Kritik nachvollziehen? Ja, also ich würde sagen, man muss natürlich immer vor Augen halten, dass die Mehrheitsgesellschaft einfach viel weniger Informationen über den Islam hat. Das muss man... Ja, wir können die Kritik berücksichtigen. Leute sind halt dumm und desinformiert. Aber die sollten ihre Klappe halten und das fressen, was ich ihnen reinschaufel. Wir haben alle nur diese Enthauptungsvideos gesehen und wie das Flugzeug da reingeflogen ist und die Bomben und den LKW in Nizza und am Breitscheidplatz und all die schrecklichen Dinge haben die gesehen und Stürzenberger und überhaupt. Und ja, sowieso. Aber okay, war es doch egal eigentlich, weil ich meine, Gott wird die doch alle richten, wenn das ungerecht war, was die gemacht haben. Warte, ich rufe mir mal die Liste der palästinensischen Selbstmordattentate in Israel. Die lese ich jetzt komplett vor, Frau Hübsch. Da hat man auch so einen schönen Begriff, Intifada. Mal heißt es nur Widerstand, mal heißt es, dass ich jetzt 2 Stunden lang Opferzahlen vorlesen darf. Ja? Frau Hübsch. Es ist so erbärmlich. Man berücksichtigen, das heißt, man muss vorsichtiger sein. Auch ich hätte da vielleicht noch mal vorsichtiger, einordnender sein müssen. Und auch wenn boah, wir müssen es den Leuten nur... Nicht, dass sie uns auch bald abholen will. Geht, nimmt Hübsch einen Doppelstandard wahr. Die gehen einfach erstmal davon aus, die unterstellen einem erstmal Islamist sozusagen zu sein. Also diese Assoziation ist unbewusst sehr eng da. Und deswegen müssen wir uns dann immer nochmal zusätzlich anstrengen, um das erstmal klarzustellen, dass wir das nicht sind, um dann im zweiten Schritt überhaupt erst inhaltlich diskutieren zu dürfen. Das bedeutet auch die Kraftanstrengungen. Die Frage ist nicht, ob die Mehrheit der Leute Islamisten sind. Ich glaube, wovor wir eher Angst haben müssen, ist es die Mehrheit der Leute, den Islamisten folgen wird oder nichts gegen sie unternehmen wird, weil die die Macht dieses Buches haben. Und das übersehen viele Leute. In welchen Ländern ist das denn so gelaufen, dass man sich von dem Joch befreit hat? Ich sehe keins. Die Türkei hatte es fast geschafft. Iran hatte es fast geschafft. Aber nein. Und selbst jetzt, mit massiven Unruhen im Iran, kann das Regime den Deckel da drauf halten, weil es einen großen Haufen Leute gibt, die einfach das Maul halten, wenn wieder Schwule von irgendeinem Hochhaus fallen. Ja, diese ganzen Begriffe und was die bedeuten, Zeug und so, ne, muss man nicht erklären. Das ist natürlich auch eins und eins aus dem Playbook von Muslimbrüdern und Konsorten. Ja, und das Ganze wird ja auch medientechnisch rechtlich geschickt gemacht. Es wurde ja vorhin auch erwähnt, dass sie ja auch gegen Axel Springer vorgegangen ist und presserechtliche Schritte gewonnen hätte. Und da gibt es eine Unterlassungserklärung nach dieser Hart aber Fair-Sendung. Ich meine, die Frau ist Rundfunkrätin und ja. Dann reicht sie eine Pressebeschwerde ein und die hat Erfolg. Color me shocked. In diesem Land überrascht mich gar nichts. Hat sie zivilrechtlich, strafrechtlich irgendwas gewonnen? Nein, hat sie nicht. Und es ging halt im Endeffekt darum, ja, sie hat diese ganzen Äußerungen gemacht, aber was hat sie auch gemacht? Sie hat gesagt, sie ist für Demokratie und fürs deutsche Grundgesetz. Das hat sie halt ausgesprochen. Ja, sie hat sich innerhalb der Sendung ausdrücklich für die Demokratie, die Trennung von Staaten und Religion und das Grundgesetz und die Einhaltung der deutschen Gesetze ausgesprochen. Hat sie auch den Begriff Takia erklärt? Das ist halt wirklich der Punkt, weil sie, deswegen sage ich, medienrechtlich geschickt. Ne? Man sagt das eine und sagt das andere und ist rechtlich auf der sicheren Seite. Das will ich persönlich nicht ausprobieren. Wollen. Um Themen zu besprechen. Neukölln. Das Beispiel dafür, wie ein Stadtteil immer wieder verkürzt dargestellt wird. Wird auch alles nur dargestellt, ne? Es wird alles nur dargestellt und es ist alles in Wahrheit, ne, total prima und gechillt und überhaupt niemand irgendwie. Das ist so unfair. Mit finsteren Berichten. Sogenannte Parallelgesellschaften. In der Kampfzone. Neukölln, Hermannplatz, Sonnenallee. Über 50 Angriffe habe es gegeben. Viele verletzte Einsatzkräfte. Neukölln, wo 100.000 der 300.000 Einwohner Muslime sind. Berlin-Neukölln. Hier leben Clans und kriminelle Großfamilien längst in Parallelgesellschaften. Mohammed Shahur möchte nicht, dass sein Stadtteil so dargestellt wird. Ja, die Realität sieht man ja, wie so lecker aussieht. Und auch Schnee in Berlin. Kannst du nicht mehr machen, dass das wie Dubai aussieht, so mit Lichter und geile Auto. Hat nichts mit der Realität zu tun, wird alles nur dargestellt, ja. Da sind keine regelmäßigen Demonstrationen von Israel-Hassern, die irgendwie ständig das Glaubensbekenntnis schreien, ne. Gibt es da nicht. Ganz, da wird falsch dargestellt, da muss man die Leute abholen. Die Gaza-Schmiererei da, ne, das hat die Welt dahin gekritzelt, ne, damit so ein paar dran. An der Humboldt-Universität, das waren eigentlich auch Nazis, da bin ich mir sehr sicher, das wird alles nur angezettelt, weil Deutschland so strukturell rassistisch ist. Ja. Der Autor gibt deswegen auch Führungen durch Neukölln. Es gibt einfach eine unglaublich große Diskrepanz zwischen dem, was man medial von Neukölln hört und von den Menschen, die in Neukölln leben. Wir begleiten ihn durch seinen Kiez bis zur Sonnenallee. Und, naja, was wäre ein Film über Neukölln ohne diese klischeehafte Musik? Hier sind wir jetzt auf der Sonnenallee. Für das Achso, man hört mich gar nicht. Ja, was haben wir sonst noch? Das ist hier irgendwie so ein YouTube-Format. Das haben sie da auch noch mit drin. Wo ich mir auch wieder denke, so, ja, wenn ich die sehe, dann glaube ich dir auch, dass sie keine Islamistin ist. Woran kann das wohl liegen? Kann das vielleicht daran liegen, dass sie kein Kopftuch anhat? Aber das ist ja bestimmt nur ein Vorteil, Vorurteil. Ja, wahrscheinlich. Ja, zappt das Medienmagazin übrigens, ne? Wie wir es liebevoll nennen, Penis, das Medienmagazin. Ja, Hammerbande, Hammer S, Hanna S., eines der mutmaßlichen Mitglieder dieser, ja, man könnte fast sagen, terroristischen Vereinigung. Bundeskunstpreis bekommen. Ach. Genau, die wird jetzt mit dem Bundeskunstpreis wohl ausgezeichnet. Der Herr Wallasch hat hier dazu recherchiert. Am 6. Mai wurde die Hanna S. von Zielfahndern festgenommen. Der Wettbewerb wurde erst am 8. Mai, zwei Tage nach der Festnahme, ausgeschrieben. Nominierungsfrist bis 13. September. Hat die Akademie in Nürnberg bei dem berichteten Bayerischen Rundfunk angelogen. Der schrieb nämlich, lange vor ihrer Verhaftung hatte ihre Professorin Suska Markert Hanna S. für den Bundeskunstpreis vorgeschlagen. Extra für den Wettbewerb fertigte sie daraufhin 5 Objekte und Installationen an und überzeugte damit die unabhängige Jury. Nun, zum Beispiel eines der Werke war zum Beispiel ein Teppich aus Frauenhaar. Merkt ihr, wie deep das ist? Merkt ihr das, dass Menschen auf den Haaren und sowieso schon geschundenen Frauen dann hin und her laufen? Ist so deep, ist so scheiße deep. Ja, und die wird dann wohl 20.000 Euro abräumen oder sowas. Ja, wird sie ja für einen Anwalt brauchen auch, glaube ich, ne? War doch irgendwas. Ja, aber ist halt die Frage, muss das sein? Muss das von unserem Geld oder dem bayerischen Geld sein? Muss nicht sein, das stimmt gar nichts. Ja. Eine der Jurorinnen hat auf Twitter gesagt, sie wusste von all dem nichts. Finde ich auch interessant. Wie kann das sein? Sicher, das ist auch gut, ja. Gerade bei einer politischen Künstlerin, meiner politischen Aktivistin, das nicht zu wissen, ist schon ein bisschen komisch. Aber gut. Ja, das ist Deutschland 2025. Ah ja, und die Werke waren schon 2022 fertiggestellt, die eingereicht wurden. Man sieht auch ein Bild hier von dem Teppich übrigens. Wunderschön. Wow. 45.000, oh, dann habe ich mich verlesen. Ich von soliden Halbwissen lasse ich mich immer gerne berichtigen. 45.000. Lasse 50 sein. Komm, sind wir nicht so 5 gerade. Hilarious to see these millionaire media pundits on TV clutching their pearls about someone standing a murderer when this is the United States of America, as if we don't lionize criminals, as if we don't have, you know, we don't stand murderers of all sorts, and we give them Netflix shows. There's a huge disconnect between the narratives and angles that sort of mainstream media pushes and what the American public feels. And you see that in moments like this. And I can tell you, I saw the biggest audience growth that I've ever seen because people were like, oh, somebody, some journalist is actually speaking to the anger that we feel. The women who got her outside court mm-hmm. in New York. So you're gonna see women especially that feel like, oh my God, right? Like here's this man who's revolutionary, who's famous, who's handsome, who's young, who's smart, he's a person that seems this like this morally good man, which is hard to find. Yeah. Schon Also, Taylor Lorenz ist wirklich unterste Schublade Mensch für mich. Weil wer sowas mit einem straighten Gesicht sagen kann und dann noch so dreckig lachen, mal für die Leute, die vielleicht Englisch nicht so können und nicht wissen, worum es hier geht. Es geht um den Typen Luigi Mangione, der den CEO von der Versicherungsfirma auf offener Straße in New York erschossen hat. Und sie sagt, hier ist jetzt endlich ein Mann, der ist ein Revolutionär, der ist berühmt, der ist gut aussehend, der ist jung, der ist schlau, er ist eine Person, die einem vorkommt wie ein moralisch guter Mann und der ist heute hart zu finden und deswegen stehen die Frauen so auf den Typen. Das ist wirklich, das ist, was für eine Zeitlinie leben wir, wo sowas gesendet wird, auf einem Major Network, wo jemand so seine Unmenschlichkeit unter Beweis stellt, wie da. Ja, und von so Upper-Class-Journalisten-Fuzis, ne? Die da für schwärmen, dass irgend so ein Heini aus irgendwelchen linken Gründen irgendwelche Leute umbringt. Das ist ja ein morally good man. Der entscheidet sich nicht, irgendwo hinzugehen und einen aufgesetzten Todesschuss jemandem zu verabreichen. So viel kann ich schon mal sagen. Sonst hätten wir in Deutschland nämlich einen Haufen morally good men gehabt in den 40ern. Ist es ekelhaft. Ja, genau, das werden so Leute ja auch nicht verstehen, dass diese ganzen Leute ja auch alle immer Gründe hatten, warum sie irgendwas tun. Jeder hat einen verdammten Grund. Jeder ist der mit der Meinung, dass er die Welt besser macht. Jeder Mörder hat einen Grund. Ja. Also. Tja, sein Grund war Obamacare. Und warum ist sie wegen O.J. Simpson nicht so abgefahren? Ist es, weil der schwarz war, Taylor? Warum hast du da nicht so gesimpt? Gott, oh Gott. Oder Kyle Rittenhouse. Warum bist du mit dem nicht ausgegangen, Taylor? So ein fescher junger Typ. So viel im Kopf und so gut im Umgang mit der Knifte. Ja, das hier ist ein interessanter Ausschnitt, den der Homo Duplex gefunden hat. Und das ist ja ein Buch von dem Herrn Bukharin, Nikolai Bukharin. Und hier geht es um die kommunistische Revolution und wie man da so verfahren muss. Und an der Seite gibt es ja immer so Anmerkungen, wo sich der Homo Duplex gefragt hatte, wo die wohl herkommen. Definition ist wunderbar. Und diese Anmerkungen stammen von Lenin, der hat das gemacht. Und das ist ja also von der DDR, von dem Verlag, von denen, die haben das rausgebracht, von der SED. Und das ist hier aus der letzten Ausgabe von 1990 von diesem Kram. Und hier geht es um Gewalt. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. So tolle Begriffe hier. Und das ganze Ding ist also, warum das gut ist, Gewalt zu machen. Und in diesem dialektischen Prozess kriegt man dann mit der Gewalt die Gesellschaft halt erst recht gewaltlos. Und dass man Klassenkampf macht, führt dazu, dass die Gesellschaft klassenlos wird und diese ganze Scheiße. Und ich glaube, das krasseste Ding war ja irgendwie auf der vorletzten Seite. Genau, von einem breiten Standpunkt aus, das heißt vom Standpunkt eines dem Umfange nach größten historischen Maßstabes, bildet der proletarische Zwang in allen seinen Formen, angefangen mit Erschießungen bis zur Arbeitspflicht, eine so paradox das auch klingen mag, Methode der Bildung einer neuen kommunistischen Menschheit aus dem Menschenmaterial der kapitalistischen Epoche. Und der Lenin schreibt daneben eben Ausrufezeichen. So ist das nämlich. Die neue kommunistische Menschheit aus dem Menschenmaterial der kapitalistischen Epoche. Das ist das, was die Linken haben wollen. Warum habe ich Bilder von Goya im Kopf? Das ist das, Alter, was die Linken schön, haben wollen. Na, die Leute, die meinen, dass das alles Ausbeutung ist und böse und Entfremdung und tralala und Menschenrechte hochgehalten werden sollten, das meinen die damit. Globalize Intifada. Mit Erschießungen und Arbeitspflicht. eine kommunistische Menschheit aus dem Menschenmaterial, das wir ja aktuell haben, erschaffen. In der Tat, die Epoche der proletarischen Diktatur ist zugleich eine Epoche der Klassendeformation. Der Kapitalismus hatte eine mehr oder minder fortschreitende soziale Zersplitterung der Gesellschaftsfolge. Ja, wo haben wir das schon mal gehört? Überall nämlich. Er zersetzte das Bauerntum, vernichtete den Mittelstand. Ja, wo haben wir das schon mal gehört? Ja, ja, Frankfurter Schule, glaube ich, auch ein bisschen ursprünglich. Und trieb die Klassengegensätze auf die Spitze. Die Diktatur des Proletariats, die in der ersten Zeit die krasseste Spaltung der kapitalistischen Welt ausdrückt, beginnt nach Eintritt eines gewissen Gleichgewichtes die Menschheit wieder zu sammeln. Gewisses Gleichgewicht, ne? Mhm. Bei Pol Pot waren es nur ein paar, bei Mao Zedong waren es ein paar mehr, bei Stalin eine ganze Menge. Ne? Und der Lenin hat es unterstrichen und daneben geschrieben, sehr gut. Die frühe Bourgeoisie, die nun besiegt, geschlagen, niedergehalten und verelendet ist, lernt körperlich arbeiten, verändert sich geistig und wird neu erzogen. Ja, learn to code. Ein Teil der Bourgeoisie geht im Bürgerkrieg zugrunde, aber derjenige Teil, der am Leben geblieben ist, stellt bereits eine andere soziale Kategorie dar. Ebenso die Intellektuellen, das Bauerntum, das im allgemeinen Strom mehr standhält als die anderen, wird dennoch in das allgemeine Fahrwasser hineingezogen und erfährt langsam, aber sicher eine Wandlung. Ja, sehr geil, langsam, aber sicher, das war ja im Endeffekt so, Genosse. Runter vom Hüft ist eine LBG jetzt hier alles, da runter verpiss dich. Ja, langsam. Hm? Das Proletariat selbst ändert ebenso seine eigene Natur. Auf diese Weise werden die spezifischen Klassenmerkmale verwischt. Die Klassen beginnen als Klassen zu zerfallen und dem Proletariat gleich zu werden. Na, das ist die Idee dahinter, der Zaubertrick. Es tritt eine Periode der Klassendeformation ein. Der Hebel dieser Deformation ist die proletarische Diktatur. Als konzentrierte Gewaltanwendung hebt die Diktatur letzten Endes jedwede Gewalt überhaupt auf. Dialektik, Dialektik. Als höchster Ausdruck der Klasse hebt sie alle Klassen auf. Dialektik, Dialektik. Als Regime der Klasse, die sich als Staatsmacht organisiert hat, bereitet sie den Untergang des Staates vor. Dialektik, Dialektik. Indem sie den Kampf um ihre Existenz führt, vernichtet sie ihre eigene Existenz. Dialektik, Dialektik. In der klassenlosen, staatenlosen, kommunistischen Gesellschaft, wo anstelle der Disziplin von außen eine einfache Arbeitslust des normalen gesellschaftlichen Menschen getreten sein wird, werden die äußeren Normen des menschlichen Verhaltens jeden Sinn verlieren. Der Zwang wird in welcher Form auch ein für allemal verschwinden. Oh ja, lass uns heute die Scheißhäuser im Krankenhaus putzen. Ich hab so Bock drauf. Da wird doch gar keiner mehr krank sein mit dem neuen kommunistischen Menschen. Dann wie wär's, wenn ich die Toiletten im Wohnheim für neu zugezogene verarbeite? Weil krank sein ist doch auch total egoistisch. Das ist doch gar nicht die Gesellschaft betreffend. Du bist doch nur alleine dann krank. Also hör mal auf damit. Den Ulius Jui im Chat zu paraphrasieren, aber der Gysi ist doch so geistreich. Ja. Wir erinnern uns an dieses Video, wo es der einen Tante da rausgerutscht ist mit der Erschießung der oberen 1%, wo dann der andere hier beigesprungen ist, gesagt hat, nee, Arbeitseinsatz. Ja. Das ist genau das, was da das steht. Das ist haargenau das. Und die Linke hat ja mehr oder weniger offen zugegeben, dass genau das ihr Ziel ist. Ja, und dafür haben mir einen Haufen Leute ihre Stimme gegeben, weil sie eine lustige TikTok-Tante engagiert haben. Das ist übrigens veröffentlicht auf der Internetseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die aus irgendwelchen Gründen nicht verboten ist. Warum ist das nicht genau, wollte ich gerade sagen, müsste dann nicht der Verfassungsschutz direkt dran sein, wenn sowas da drauf ist? Ja, aber die wollen ja nichts Böses, die wollen ja, dass der Zwang und alles aufhört, wollen die eigentlich nur. Und das wird hier im Kontext dargestellt, mit Kommentierung, ne? Genau, genau, Kommentierung eben. Sehr gut. Sehr gut, ja. Toll. Alter Schwede, ey. Geistreich. Mhm. Eben. Unbedingt alle umbringen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, hier hat der Martin Hagen, ist ja einer von zwei Vorsitzenden der bayerischen FDP einen Gastbeitrag geschrieben beim Cicero, und es geht halt eben darum, dass er meint, dass es keinen Flügel zwischen Wirtschafts- und Bürgerrechtsliberalen geben würde, und sein Beispiel ist der Kubicki, der ja eigentlich den konservativen sozusagen Wirtschaftsleuten zugerechnet wird, der ja aber eigentlich als Anwalt und Buchschreiber über Meinungsfreiheit und so ja in dem anderen viel eher zu Hause ist, wo ich mir denke, ja, das ist ja auch so, und deswegen ist das ja aus meiner Sicht auch nicht ein Flügel wirklich zwischen diesen beiden Gruppen, das ist ja ein Strohmann, der da irgendwie aufgebaut wird und dann gesagt wird, so, wir müssen das ja beides unter einen Hut bringen, weil wir für alles zuständig sind. In Wahrheit ist ja dieses ganze progressive Zeug ja komplett außerhalb von diesem Liberalen. Das ist ja eben nicht ein Teil davon. Das wird halt so verkauft. Und ja, also ich gebe ihm recht, dass diese Flügeldebatte deswegen Quatsch ist, aber diese Leute, die da halt ihr Ding da machen wollen mit den jungen Liberalen Niedersachsen und so, die sind halt ein Flügel, aber die sind ja eben nicht der Bürgerrechtsflügel. Sondern die sind der progressive Gerechtigkeitskampf hier. Ich muss vor meinen Kommilitonen im Jurastudium gut aussehen und Krempel machen, wo die irgendwie drauf abfahren, weil das ja einfach zum guter Mensch sein und frei denken irgendwie dazugehört. Ja, man, da gibt es keinen großen Unterschied oder was. Frage ich sie einmal. Oh oh. Ja, hier der, wie heißt er? Irgendwas mit G, glaube ich, ne? Daniel Grever, genau. Der hat ja die Akten freigeklagt, und hier ist aber der Podcast von Based, von den zwei jungen Journalisten, die hier ganz hochkarätige Leute immer mal wieder da bei ihrem Podcast haben. Und ja, erzählt halt nochmal, wie das da halt so gelaufen ist mit dem Untersuchungsausschuss. Und ich glaube, ich hatte das schon mal irgendwie erzählt, dass ich das ganz schön krass finde, dass halt diese, ja, so die anderen Journalisten sich da gar nicht groß für interessieren für die ganze Geschichte, und die dann kommen dann nur vorbei, wenn der Habeck dann selber da auftaucht und dann irgendwie nur sagt, so, ja, was heute überhaupt? Es war doch alles beschlossen mit dem Atomausstieg, ich habe ja nichts falsch gemacht. Und die dann halt reinschreiben, ja, der Habeck weist alles von sich und sagt, das ist alles Politik und quasi Wahlkampfgetöse irgendwie. Und das ist dann irgendwie der Bericht darüber. Die Tatsache, dass dann halt Leute aus dem Ministerium da halt auch sitzen und sagen, ja, wir haben irgendwas geschrieben und es wurde umgeschrieben. Und das war gar nicht das, was wir wollten. Und das ist überhaupt gar nicht notwendig gewesen und so. Und deswegen halt zum Schaden von unserem ganzen Land da Dinge gemacht worden sind, da erfährt der normale Mensch nichts von. Der jetzt nicht gerade beim Cicero, was ja jetzt nicht eins der größten Presseerzeugnisse irgendwie im Land ist, das zufällig aufschnappt, dann hat man da ja keine Ahnung von, ne? Und also so viel zum Thema Gespalten und Desinformation und die Debatten werden falsch geführt und so. Hier hat man halt mal ein Beispiel. Aber das ist ja gut für die Guten und deswegen kann es ja nicht falsch sein, ne? Also, weil normalerweise, wenn das mit rechten Dingen zugehen würde, dann wäre der Habeck erledigt gewesen. Da wäre dem seine politische Karriere jetzt vorbei. Und von allen Leuten, die da auch nur im Entferntesten mit zu tun haben. Und da wären die Grünen aus dem Bundestag rausgeflogen, wenn das mit rechten Dingen zugehen würde. Sind die Akten irgendwo öffentlich einsehbar? Das weiß ich nicht. Er hat halt gemeint, dass man die auch anfragen könnte als normaler Bürger, und dass er sich da berufen hat auf so ein extra Bundes, extra Informationsfreiheitsgesetz, was sich speziell auf ökologische Themen irgendwie bezieht. Und das haben halt irgendwelche Linken auch eingeführt, damit sie halt den bösen Kapitalisten, Schweinen da irgendwie Journalismus entgegensetzen können. Und er hat das jetzt im Endeffekt benutzt, um diese Sache da rauszukriegen. Ach ja. Ja, komme zu einem meiner Lieblingssteckenpferde, das politische Weisungsrecht gegenüber von Staatsanwaltschaften. Hier haben wir ein Interview mit dem ehemaligen Leiter der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz. 22 ist er in Ruhestand gegangen. Und der erklärt, was es genau ist und wie er dazu steht und wie er es in seiner persönlichen beruflichen Erfahrung mitbekommen hat. Also wie er es selber mitbekommen hat, er hat selber gesagt, ihm persönlich ist es nicht untergekommen, so, aber es gibt diese Regelung und erstmal definiert er die Regelung. Unter dem internen Weisungsrecht versteht man Weisungen innerhalb der Staatsanwaltschaften, also Weisungen der Behördenleitung an Staatsanwältinnen und Anwälte. Die Weisungen können sowohl allgemeine Rechtsfragen betreffen, als auch im Einzelfall Bezug auf die Sachbearbeitung eines bestimmten Verfahrens ergehen. Denn dann gibt es das externe Weisungsrecht, also erstmal der Behördenleiter, was ja auch schon ein Posten ist, der, ne, wer wird denn der Behördenleiter? Ne? So, und dann das externe Weisungsrecht, als externes Weisungsrecht wird das das des zuständigen Ministeriums gegenüber den Staatsanwaltschaften bezeichnet. Aus dem Gesetzeswortlaut Recht, also der Minister bzw. jemand aus dem Ministerium, der beauftragt wird, kann halt direkt auf die Staatsanwaltschaft, auf den einzelnen Staatsanwalt, auch in dem einzelnen Fall, ja, ergehen. Also alles machen. Was darf er machen? Aus dem Gesetzeswortlaut Recht der Aufsicht und Leitung folgt nicht nur eine umfassende hierarchische Kontrollbefugnis staatsanwaltschaftlicher Tätigkeit, sondern auch das Recht, konkrete Anweisungen in einem speziellen Verfahren zu erteilen. Die einzige Ausnahme ist die Ersatzvornahme. Also man kann jetzt nicht sagen, das Ministerium, das schickt einen Mitarbeiter hin, der dann die Arbeit anstatt des Staatsanwalts übernimmt, weil der Staatsanwaltschaft hat die Weisung bekommen. Der Staatsanwaltschaft sagt, ich mache es nicht. Dann könnte theoretisch das Ministerium jemanden dorthin schicken aus dem Ministerium, der dann die Tätigkeiten des Staatsanwalts übernimmt. Das darf nicht, da muss nochmal ein extra Verfahren für eingeleitet werden. So. Das ist die einzige Begrenzung. Also die einzige Begrenzung ist, den Staatsanwalt sofort von heute auf morgen auszutauschen und durch jemanden zu ersetzen, der einem fügig ist. Das dauert ein bisschen länger, aber es funktioniert trotzdem und die Person hat dann natürlich eine Anweisung nicht befolgt und hat vielleicht Konsequenzen zu befürchten und so weiter und so fort. Also ja, generell. Er hat gesagt, er hat das in seiner Arbeit halt in fast 9 Jahren meiner Amtszeit als Generalstaatsanwalt hat er keine einzige Weisung zur Sachbehandlung eines konkreten Verfahrens erteilt bekommen. So, also es gibt ja auch, wie sollen bestimmte Sachen ausgelegt werden, ne? Wie werden neue Verwaltungsvorschriften werden kommentiert, welche Berichtspflichten hat die Staatsanwaltschaft, die Organisation der Staatsanwaltschaften inklusive dem Personal, aber auch Umgang mit ehemaligen Straftätern. Und so, es gibt so ein paar Einzelheiten, wo er das gesehen hat, wo er sagt, okay, das sind einfach Sachen, da kommt einmal im Monat kommt da was vom Ministerium und da geht es aber nicht um einzelne Fälle, sondern um generelle Richtlinien. Was, wie gesagt, das wird oftmals vielleicht auch vergessen, weil diese Richtlinienkompetenz ist ja auch sehr wichtig. Ja, weil wenn gesagt wird, okay, du als Staatsanwalt, du musst in deinem Verfahren bestimmte Kriterien so und so gewichten, dann sollte der Staatsanwalt das tun. Da geht es nicht nur darum, spricht er mal frei oder nicht. Und nochmal, explizit, rein theoretisch könnte das Ministerium sagen, sprich den frei oder lass die Anklage fallen. Das ist, dem steht nichts entgegen. Er selber, ich sehe das externe Weisungsrecht sehr kritisch und das unabhängig vom Erstarken extremistischer Kräfte. Also extremistische Kräfte in der Politik werden ja und in den Verwaltungen werden ja angeführt, dass das könnte ja schlimm sein, wenn auf einmal der falsche TM an der Regierung ist und diese Weisungsbefugnis hat, das könnte ausgenutzt werden. Das ist ja das Einzige, was irgendwie so an fundamentaler Kritik daran kommt. Ne, aber er sagt, unabhängig vom Erstarken extremistischer Kräfte ist es sehr kritisch. Es diskreditierte schon immer die Arbeit der Staatsanwaltschaften. Genau so. Und so wird es bleiben, solange die Möglichkeit politischer Einflussnahme auch nur im Raume steht. namentlich in spekulären, die Öffentlichkeit stark bewegenden Fälle oder involvierten prominenten Personen wird eine unabhängige, nur an sachlichen Kriterien orientierte Entscheidung der Staatsanwaltschaft immer in Zweifel gezogen werden oder vorauseilender Gehorsam unterstellt werden können. Was ja genau der Punkt ist. Es gibt einige Reformbestrebungen. Der Justizminister in Brandenburg hat in seiner Allgemeinverfügung zu den Berichtspflichten der Staatsanwaltschaft dahingehend ergänzt, dass Weisungen der Textform bedürfen und zu den Akten zu nehmen sind. Weil das ist der nächste Punkt. Mündliche Weisungen gelten. So, und es muss kein Aktenvermerk darüber gemacht werden und so. Ja? Wenn da sowas passiert. Und in Brandenburg sagt, okay, das soll jetzt gemacht werden, aber das Paradoxe ist, das Ministerium, das diese Vorschrift erlassen hat, könnte, wenn sie eine Anfrage stellt, ihre eigene Vorgabe ignorieren, weil sie ja selber erlassen hat. Also ist das kein scharfes Schwert, das zu machen. Der Europäische Gerichtshof hat 2019 wegen der Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte die Unabhängigkeit deutscher Staatsanwälte grundsätzlich in Zweifel gezogen und ihnen deshalb das Recht, europäische Haftbefehle auszustellen, aberkannt. Ne? Wie gesagt, es gab einen Entwurf, der von der FDP kam, von Buschmann. Der hatte vorgelegt, dass es gewisse Kriterien gibt, wann das überhaupt gemacht werden darf. Allerdings im Ergebnis hätte diese Änderung die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften nicht stärken, sondern wäre geeignet dazu, selbst eine Weisung im Einzelfall unter Verweis auf die ausdrückliche gesetzliche Regelung zu legitimieren. Also es wurde gesagt, das darf nicht mehr gemacht werden, außer es gibt eine gesetzliche Regelung, die dem entspricht. Und da könnte man ja ein Gesetz oder eine Verordnung einfach erlassen und dann gäbe es gar keine Hemmung mehr. So, das heißt, dann könnte auch das Personal direkt ausgetauscht werden und so weiter. Und er sagt generell, die Sache ist sehr umstritten, auch unter Staatsanwälten selber, und er sieht nicht eine ausreichende Masse an Leuten, die ein politisches Interesse haben, das innerhalb von Deutschland zu ändern, dass sich da irgendwas dran ändert. Und alle Reformvorhaben sind unscharfe Schwerter, seiner Meinung nach. Ja, ein schöner Kommentar dazu von einem, der es im Arbeitsleben erlebt hat, der es auch mal ein bisschen einordnen konnte, aber der halt mit seiner Kritik nicht ablässt, meiner Meinung nach berechtigt. Was sagt er denn irgendwas dazu? Also, weil soweit ich das bisher immer erklärt bekommen habe, geht es da ja um so Sachen wie, die Politiker sind ja gewählt. Und wenn die jetzt also ein Weisungsrecht haben, das ist demokratisch legitimiert, weil die ja gewählt sind und die anderen sind nicht gewählt. Und wenn man das jetzt wem anders geben würde oder die das selber machen, dann ist es ja nicht mehr demokratisch legitimiert. Geht er da irgendwie drauf ein? Also der Ursprung des Ganzen, der wird jetzt nicht nochmal extra beleuchtet. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, es gibt andere Arten und Weisen, diese Sachen zu regeln. Und insbesondere möchte ich nochmal auf das hinweisen, wo er auch auf den Punkt gemacht hat. Das kann mündlich passieren und es muss kein schriftlicher Eintrag in den Akten dazu erfolgen. Allein das ist halt einfach ein Punkt, wo man sagen kann, okay, ne, an dem Punkt könnte man das ja generell ändern. Und da gibt es halt sehr viele Punkte, wo man das Gesetz abändern könnte, dass halt, ich sag jetzt mal, der Verdacht, der dann immer über solchen Entscheidungen liegt, dass da ein Einfluss hätte sein können, dass der wirklich zerstreut wird. Weil es gibt einfach kein Regularium, das dem wirksam entgegensteht. Aber es gäbe Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt nur keinen politischen Willen, das zu machen. Und alle politischen Anstrengungen, die unternommen werden, sind halt Sachen, wie ich gerade gesagt habe. Ne, wenn eine Behörde selber diese Vorgabe gibt, dann kann sie das selber umgehen. Deswegen funktioniert es nicht. Oder es werden Regeln geschaffen, die es dann de facto erleichtern, diese Weisungen zu erteilen. Ja. Und dann weise ich nochmal darauf hin, die Einflussnahme auf den expliziten einzelnen Fall. Wenn es irgendwelche neuen Verordnungen gibt und die Innenministerium Kommentierungen geben, wie gewisse Sachen zu gewichten sind, das ist ja absolut legitim. Also das sehe ich auch als legitim an. Nur dass halt wirklich auf die einzelne Person, den einzelnen Angeklagten in dem Fall dann direkt theoretisch politischer Zugriff genommen werden kann und es keine Dokumentation dazu gibt, das ist schon ein ganz schöner Knaller. Ja, hier war nochmal die NZZ und hier geht es um diese ganzen Verfassungsgerichte. Und die Dinge, die sie halt so entscheiden, sie handeln mit dem Ziel, die Demokratie zu verteidigen, in Wahrheit schaden sie ihr, sagt der Kommentator hier, Benedikt Neff. Und ja, also es gibt natürlich eine Aufzählung von Wahlen und Rückgängigmachen und Beeinflussungen und Kram und dass sich alle natürlich darauf berufen, das alles stabil zu machen. Dann geht es um Deutschland und dass man hier sich ja so viel darauf einbildet, dass die Gerichte da zur Not sich um alles irgendwie kümmern können und deswegen hier kein drittes Reich mehr ausbrechen kann und so. Und in der Schweiz, sagt er, da gibt es das halt nicht, aber sie haben halt trotzdem das Problem mit diesem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der wohl in der Schweiz irgendwie geurteilt hat, dass sie sich um Klimaschutz kümmern müssen, weil die irgendwas mit Rentner, irgendwie die Klimarentner oder so, haben da wohl geklagt. Und das ist jetzt ein Menschenrecht, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da irgendwie entschieden. Und ja, also das ist halt eine Angst vor dem Volk, wie er schon sagt, das ist ja halt generell dieses Ding von wegen so, ja, du hast da halt Leute, die wurden irgendwo ernannt. Da macht man das ja auch wieder so, dass man sich da viel darauf einbildet, auf dieses Ernennen von den Politikern, so nach dem Motto, ja, sondern die Leute halt, die ernennen, sind ja dann legitimiert, wenn das die Politik macht. Und wird ja auch alles immer abgewogen da mit den anderen Parteien, die dann sich da gegenseitig immer die Leute da reinwählen müssen. Und da hat ja immer die eine Richterin da, bei der ich war, Frau Bär, die hat das ja gemeint, das würde ja so gut laufen, da würden ja keine Extremisten irgendwie reinkommen, weil da ja alle immer ein Auge drauf hätten und so. Und das dann alles mit rechten Dingen dazugeht. Aber es ist halt, wenn es irgendwas entschieden wird, was den Leuten halt gefällt, dann ist es alles super. Und wenn es irgendwas ist, was den Leuten nicht gefällt, dann ist es halt, geht halt das Abendland unter und alles ist Beeinflussung und alles ist böse. Und der bringt ja als Beispiel halt dieses Supreme Court-Urteil in Amerika mit den Schwangerschaftsabbrüchen. Und das ist ja auch genau wieder so ein Ding, wo da endlos rumgeflennt wird, obwohl es bei denen halt eben eigentlich nur quasi war, dass sie gesagt haben, die Politik muss es entscheiden. Und na, also mehr haben die ja da nicht gesagt bei dem Supreme Court-Urteil. Aber es ist doch ein Menschenrecht. Ja. Ja, also ich sehe das halt auch sehr kritisch, diese ganze Geschichte mit diesem irgendwelche ungewählten Superexperten, weil wir haben es ja gerade in Deutschland gemerkt, dass sie dann da irgendwie meinen, sie hätten erkannt, dass nur die CO2-Reduktion irgendwie dazu irgendwas führt und deswegen wird dann hier bei uns jedes demokratische Abwägen und für und wieder oder machen wir so, machen wir so, machen wir so, halt eben einfach mal hinweggefegt, ne, und gesagt, das muss jetzt so laufen, alles andere ist jetzt böse. Und also da verlassen wir halt den Boden und das ist im Endeffekt das, was ja aktuell den Staat am meisten legitimiert und die größte Gefahr hier darstellt und nicht irgendwie die uninformierten Meinungen von irgendwelchen Leuten im Internet oder irgend sowas. So, und jetzt unterlaufe ich mal eure Erwartungen, weil ihr seht Taz, ihr seht Kolumne, ihr denkt euch, ja, endlich Schluss mit dem trockenen Scheißdreck über Rechtsvorschriften, endlich was Lustiges. Und ich muss euch enttäuschen. Das hier ist so ziemlich der perfideste Artikel, den wir diese Woche zum Thema Juristerei drin haben. Unperfide Artikel kann man da ja nicht drüber schreiben über das Thema. Ne? Also ja, aber ja, der hier ist schon wirklich widerlich. Also da muss man Lotte Laloire ein Kompliment machen. Ja, das ist herablassend, unvollständig. Ja, ist es ja immer. Also ich meine, das ist ja quasi dieses, die Welt ist ganz simpel, es ist alles schwarz-weiß und wir müssen ja bloß jetzt mal ins Handeln kommen und unser Ding hier auf 100% durchziehen. Und dieses Ja-heißt-Ja-Prinzip, das haben sie ja schon gefordert, bevor sie das Nein-heißt-Nein-Prinzip hatten, was auch nichts, keine Veränderung gebracht hat. Und da haben sie ja am nächsten Tag schon gesagt, ja, das ist jetzt der nächste Etappensieg hier. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Ding. Und da sind die sich auch alle einig. Aber das ist ja mal wieder so ein Ding, wo sie sich dann alle einig sind, so ein Wohlfühl-Feminismus-Thema, wo die ganzen Strömungen sich alle drüber einig sein können, dass es ihnen ja scheißegal ist, weil es sie ja eh selber nicht betrifft, dass sie da von irgendwelchen negativen Entscheidungen dann ja nicht betroffen sind, dass es ihnen ja nur zum Guten geheißt und damit ist es ja natürlich, kann alles andere ja auch ausgeblendet werden und einfach hier marschiert werden in die Utopie. Ich hätte ihn auch nicht mitgebracht, wenn er nicht so abgrundtief böse wäre. Also fängt schon mit der Wahl des Bildes an. Es wird ein Bild gezeigt, auf dem eine Frau ein Schild in der Hand hält. Da steht drauf Merci Giselle und das ist das Bild von Giselle Pellicot zu sehen, der Dame, die Opfer ihres eigenen Mannes wurde, der sie mehrfach oder zigfach betäubt und anderen Männern zur Verfügung gestellt hat gegen ihren Willen. Allein damit aufzumachen, weiß nicht, was das mit Ja heißt, Ja zu tun hat, weil hier haben wir einen ganz klaren Fall, wo jemanden betäubt, um dann Dinge mit ihm zu tun, und das hat mit Ja heißt Ja nun wirklich gar nichts zu tun. Da liegen die Karten offen auf dem Tisch, was da passiert ist. Und ja, nichts hat mit Ja heißt Ja was zu tun, das ist ja gerade die Geschichte, ne? Also sie können das ja, diese ganze Schwurbelei von wegen Ja, aber jetzt werden die alle freigesprochen, weil man ja irgendwelche Fälle dann angeblich hat, wo das ja dann nicht einvernehmlich war und aber dann einvernehmlich und man kann es nicht beweisen, das muss man dann umkehren, weil bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Also es läuft halt darauf hinaus, dass man sagt, du kannst ja den Frauen nicht zutrauen, dass sie irgendwie ihren Willen artikulieren und können da nicht einfach die Männer dann halt den Kopf für ihn halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn dann sind doch endlich alle Männer Täter, das wünschen sie sich doch so. Ja, genau, so sehen die das ja auch. Okay, also wir haben die erste Sache, die ich total daneben finde, das Verquicken von Ja heißt Ja mit dem Schicksal von Giselle Pellicot. Dann kommt der erste Absatz. Dieser Text will alle mitnehmen. Auch diejenigen, die mit Gefühlen nicht so gut zurechtkommen. Etwa weil sie ihnen vom Patriarchat abtrainiert oder verboten werden. Deshalb zunächst ganz sachlich die Nachricht. Allein das schon. Ich meine, ja, wenn ich das nicht für die Weltraumaffen tun würde, hätte der private Maus hätte hier aufgehört zu lesen und hätte gelacht. Traurig gelacht, wie so ein trauriger Clown. Genau, also erstmal sachlich und dann kommt die Unsachlichkeit. Ich freue mich schon. Ja, und dann wird gesagt, Ja heißt Ja, gibt es schon in 13 Staaten und die Istanbul-Konvention will das doch auch und in Frankreich jetzt auch endlich und in Norwegen ist die Justizministerin auch dran. Was, werden einige empört rufen, muss man dann vor dem Rummachen etwa einen Vertrag unterschreiben, das versaut doch die ganze Stimmung, was soll die Scheiße? Ganz ruhig. So wie es in Amerika eine Zeit lang gang und gäbe war. Ich weiß nicht, wie das aktuell noch so ist. Constant aber Forms auf dem Campus. Da war das, da haben die das unironisch gemacht. Ja. Consent Forms und so. Ganz ruhig. Bevor die Gefühle doch noch mit irgendwem durchgehen, zurück zur sachlichen, juristischen Bedeutung der Reform. Sie besagt, dass Sex nur mit Zustimmung aller Beteiligten legal ist. Und das wollen ja angeblich eh alle, also kein Grund zur Aufregung. Wenn ich sind wir jetzt wieder bei der Meinungsfreiheit Faktencheck von eben angelangt, oder wie? Vergewaltigung ist doch eh legal, also was beschwert ihr euch dann? Ist doch nichts anderes, ist doch nichts Neues. Wer nicht übergriffig sein will, beachtet ohnehin die nonverbalen und verbalen Signale des Gegenübers. Ja, aber er zeichnet sie nicht auf, Uschi. Und kann sich weiter guten Gefühlen hingeben. Sie sagt ja jetzt quasi, du kannst es von den Frauen halt nicht erwarten, dass sie ihren Willen klar artikulieren. Weil du musst da halt sonst wohin lauschen und wenn du das einfach kannst, dann ist doch auch alles in Ordnung. Dann passiert ja auch nichts. Dann kannst du dich auch nicht schuldig machen. Das ist doch alles bestens. Also. Um die Reform zu verstehen, ein Vergleich. Stellen Sie sich vor, ein Einbrecher kommt in Ihr Haus. Sie sind total überrumpelt, vielleicht panisch und unfähig zu handeln, wie gelähmt. Dann klaut er auch noch Ihre Uhr. Landet der Fall vor Gericht, ist völlig egal, wie Sie sich in dem Moment gefühlt und ob Sie geschwiegen haben. Sie können sich auf das Haus- und Eigentumsrecht berufen. Für eine Verurteilung reicht, dass Sie dem Einbrecher nicht zugestimmt haben. Klingt logisch. Das Gleiche sollte für die sexuelle Selbstbestimmung gelten. Doch bislang folgen Länder wie Deutschland dem Nein-heißt-Nein-Prinzip. Das heißt, es muss eine objektiv erkennbare Ablehnung des Sexualkontakts nachgewiesen werden. Als Vergewaltigung gilt sonst ausschließlich Sex, der durch Gewalt, Drohung oder ähnliche Mittel erzwungen wurde. Ein Grund, warum Schuldige so selten verurteilt werden. Seitdem. Ja, genau. Mann, Das ist das übliche Blabla. Ja, das ist doch wirklich 0815 das übliche Blabla. Ja, komplett ausgedacht. ChatGPT, ne? Schreibt mir mal ein Ja heißt Ja-Artikel. Das ist die gleiche Scheiße, die sie bei jeder Reform immer wieder behaupten. Da behaupten sie immer wieder, es gibt ja diese Lücke, weil das ja nicht klar ist und so weiter und so fort. Und die schließen wir jetzt aber. Und das haben sie schon damals behauptet bei den Vergewaltigungen in der Ehe-Ding. Und es hat nicht geholfen. Das haben sie bei dem Nein heißt Nein-Ding behauptet und es hat nicht geholfen. Das werden sie jetzt hier wieder behaupten. Das wird wieder nicht helfen. Und aber sie haben halt hier jetzt weiter geschafft, dass die Leute, also nennt es bitte ruinieren von massives Ruinieren von Leben von Leuten, wenn es den Frauen in den Kram kommt. Gesetz. Und dann wundert euch mal schön, wenn es dann hinterher so heißt, ja, damit das dann alles irgendwie hier nicht komplett aus dem Ruder läuft, dürfen die Frauen jetzt einfach nicht mehr rausgehen, dann haben sie auch dieses Problem mit der Einwilligung nicht mehr und außerhalb von der Ehe brauchen sie auch nichts mehr machen, weil da haben wir auch das Problem mit der Einwilligung nicht mehr, da ist das alles klar. Und und dann steht ihr daneben und sagt euch, ja, wieso denn das jetzt wieder alles hier? Warum haben wir denn jetzt diese ganzen Regeln hier gebraucht in der Gesellschaft? Um das so hinzukriegen, wie wir das haben wollten. Wunder, oh Wunder. Und nun zu den Gefühlen, die mit der Reform in Frankreich verbunden sind. Überraschung, surprise Pikachu, Freude, Scham, Hoffnung, Frust. Überraschend ist das bürgerliche ParteipolitikerInnen überhaupt noch sinnvolle Gesetze auf den Weg bringen. In Frankreich stimmte eine illustre Mixtur aus zerstrittenen Makronisten, Grünen und Linken dafür. Oh, ja, die glauben euch eure Scheiße. Die haben euch die Scheiße abgekauft, genau, weil ihr nämlich mit eurem Blödsinn von wegen, ja, so einfach nur für die Frauen, halt eben lagerübergreifenden Erfolg habt. Weil die Leute schön eingewuselt habt in euren Wusel. Hoffnung machen kann das Vorhaben allen, die seit langem gegen sexualisierte Gewalt kämpfen. Erfolge sind möglich. Um die MeToo-Bewegung war es ruhiger geworden. Pellicots Mut zur Öffentlichkeit hat die Politik in Frankreich offensichtlich unter Zugzwang gesetzt. Deutschland hat, hier kommen wir zum Frust, eine Ja-heißt-Ja-Regelung auf EU-Ebene bisher blockiert. Aber sie freut sich, dass bald der Druck erhöht wird auf Deutschland, wenn noch mehr Länder so einen Unsinn in ihre Gesetze schreiben, denn den braucht es. Denn freiwilliges feministisches Handeln ist von der neuen Bundesregierung nicht zu erwarten und das versaut doch die ganze Stimmung. Was soll die Scheiße? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Taz lässt Niveau mal wieder vermissen, ja. Also kein Wort darüber. Super. Dass das halt irgendwie ein Minenfeld aus sexuellen Kontakten macht. Kein Wort darüber, dass es der Mann ist, der im Endeffekt dann der Schuldige sein wird, was eine komplette Abwendung von unseren Rechtsgrundsätzen ist. Kein Wort darüber. Nicht eins. Dabei haben wir 1000 Beweise und Belege dafür, dass es diese Fälle gibt. Es muss nur einen geben und wir haben hunderte. Rolling Stone und was weiß ich wo. Das ist alles so lächerlich. Ja, das sind diese Leute, die immer von Machtmissbrauch reden. Aber sowas natürlich vollkommen unverdächtig des Machtmissbrauchs. Und gleichzeitig kriegen Leute Bewährung bei Vergewaltigung, weil sie nicht wussten, ob das hier in Deutschland überhaupt legal ist oder so. Irgendein Unsinn wegen guter Sozialprognose, wegen so. Aber nee, wir verkomplizieren lieber das Zwischenmenschliche. Da haben wir als Kulturmarxisten mehr von. Ja, danke. Spaltung, Spaltung, Spaltung, bis wir alle komplett atomisiert sind. Erst Elementarteilchen und dann Unterwerfung. So rum war die Reihenfolge, ja. Endlich ein feministischer Erfolg. Endlich ein Erfolg für den gesunden Menschenverstand in Großbritannien. Ja, wobei das ja auch quasi Also, sie haben jetzt gesagt, dass das Gleichstellungsgesetz und Klammern Equalities Act nur für biologische Frauen ist. Jo. Aber im Endeffekt sagt das ja auch nur, dass irgendwelche Sonderrechte, die Leute sowieso nicht haben sollten, nur für Frauen gelten. Und das wird dann applaudiert von den Feministen. Ja, klasse. Ja, von ganz vielen Leuten wird da ja applaudiert. Ne? Also alle finden das toll und bezeichnen das so nach dem Motto, das Biologische hätte jetzt gewonnen oder so. Oder ja, man hätte... Ja, aber in Bezug auf Sachen, also, es geht ja da jetzt nicht irgendwie darum, dass die Leute in die Umkleider nicht rein dürfen oder so. Also ja, vielleicht auch, aber ja, nicht nur. Es geht da ja auch um irgendwelche Scheiße, wo man sich wirklich fragen kann, ob diese Frauen das überhaupt brauchen. Gleichstellungsgesetz. Ja, Gleichstellungsbeauftragte oder Affirmative Action Vorgänge an der Uni oder sowas, genau. Ja, also das ist fraglich sowieso, das stimmt allerdings, ja. Aber wenn es jemand zusteht, dann nur den Frauen. Oder wenn Frauen draufsteht, dass es denen zustehen soll, dann hat das Gesicht gesagt, soll es auch Frauen drin sein, genau. Oder sollen Mumus und so weiter drin sein. Was auch immer. Ne. Das bedeutet jedoch nicht, dass Transfrauen nicht auch indirekt davon profitierten, betonte der Vorsitzende Richter. Naja, indirekt. Ja, ich bin gespannt, ob sich das bei uns dann auswirkt, ne? Weil bisher ist es doch irgendwie auch unabhängig davon, oder wie das? Die Förderung von Transfrauen unter Frauenförderrichtlinien oder so. Ja, hier haben wir einen Fall, ihr erinnert euch vielleicht noch dran, wir hatten den begleitet, wie er sich entwickelt hat. Da geht es um die Person hier, die halt bei der Bundeswehr ist und auf Tinder im Profil einige Sachen stehen hatte, die einfach nicht mit den, mit gewissen Verordnungen der Bundeswehr übereingestimmt haben, im Endeffekt. Sie wurde immer verurteilt dafür, hat immer Berufung eingelegt, wurde da auch durch verschiedene NGOs bei unterstützt. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass es eine Art des juristischen Aktivismus ist, weil hier wurde versucht, das halt durchzudrücken. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte und der Verein QuerBW hat das finanziell unterstützt. Es ging im Endeffekt darum, sie hat von ihrem Disziplinarvorgesetzten einen Verweis bekommen, wegen einem Profiltext, spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung und auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Und der offizielle Verstoß lautet, sie sei ihrer Pflicht zur Wahrung des eigenen Ansehens in der Öffentlichkeit nicht nachgekommen. Sie dürfe ihre Worte nicht so wählen, dass ihr Ansehen als Soldatin beschädigt werde. Und das Urteil wurde, wie gesagt, von allen aufrechterhalten. Und warum wurde das jetzt in der letzten Instanz abgelehnt? Man weiß nicht, wie das Urteil ausgefallen wäre. Allerdings ist es im Endeffekt wegen einer Formsache abgelehnt worden. Der Verweis sei bereits vor Einreichung der Verfassungsbeschwerde entsprechend der Wehrdisziplinarordnung getilgt worden. Ne? Also dieser Verweis, der Kern der Sache, worum es ging, der ist halt nach 3 Jahren in der Akte, wird er gelöscht. Und dann darf er nicht mehr Teil von irgendwelchen juristischen Auseinandersetzungen sein. Die Tilgungsreife führt zu einem umfassenden Verwertungsverbot und legt die Erledigung des mit der Verfassungsbeschwerde verfolgten Begehens nahe. Und wie gesagt, deswegen wurde die ganze Sache abgelehnt und ja, das ist nicht so wirklich ein befriedigendes Urteil für jeden. Ne? Ich meine, die Aktivisten, die können jetzt sagen, ja, haha, ne? Wir hatten ja eigentlich recht, das ist nur wegen Formfehler abgelehnt worden. Und die andere Seite kann nicht sagen, so ja, okay, von Nachahmungstätern, die sich jetzt darauf berufen, ne? Weil im Endeffekt könnte jetzt eine andere Person genau den gleichen Rechtsweg nochmal einschreiten und genau das Gleiche nochmal durchklagen. Und ich bin gespannt, was da noch passiert. Ja. Also, Kein Happy End. Ja, Valerie Wilms, erste Transfrau im Bundestag, bericht ihr Schweigen. Ja, undercover war sie unterwegs, aber nicht in Mission, sondern einfach nur aufgrund von ihrer eigenen Persönlichkeit, wie die ausgestattet ist. Ja, bereits vor Tessa Ganserer und Nike Slavik saß mit Valerie Wilms von 2009 bis 2017 eine weitere Transfrau im Bundestag. Jetzt outet sich die nach rechts abgedriftete Ex-Grünen-Politikerin in einem neuen Buch. Also schön geframed von quer.de hier. Ne? Ich meine, ne, Verräter aus den eigenen Reihen, das kann man nicht dulden. Ne? Wilms, mittlerweile 71, machte in der Zeit von 2009 bis 2017, ist nicht öffentlich, dass er eine Transgender-Person sei, sondern wollte nur als Frau und Fachpolitikerin wahrgenommen werden. Respektvoller Ansatz, ne, damit umzugehen. Sie sagt, entscheidend war und ist dabei für mich, so wenig wie möglich in dieser neuen Frauenrolle aufzufallen und die alte Männerrolle vollständig hinter mir zu lassen. Kommt euch das irgendwo bekannt vor? Ne? Das sagen sehr viele, ja, die Leute möchten sehr viele sein, ne? Trans-Nicht-Aktivisten sagen so, ja, jetzt dauernd das als Monstranz vor mir herzutragen, dass ich trans bin. Eigentlich geht es darum, das möglichst zu kaschieren und dass ich als Frau wahrgenommen werde, damit ich mich auch als Frau fühlen kann. Jetzt in dem Fall hier. Ne, andersrum ja auch genauso. Ja, das finde ich ist ein interessanter Ansatz. Erst während einer Ehe mit zwei Kindern sei sie auf das Thema Transsexualität gestoßen. Mitte der 1990er Jahre folgten ärztliche Behandlungen und eine Geschlechtsänderung beim Amtsgericht zur Frau. 2005 ist sie erst in die Politik eingestiegen, kam Wilms zu den Grünen in Schleswig-Holstein. 2009 zog sie in den Bundestag ein. Ihre Transidentität sei als Abgeordnete und Verkehrspolitikerin nie ein Thema gewesen, sagt sie. Sie habe darüber nicht gesprochen. Ich wäre immer nur auf das Thema Transsexualität zurückgeworfen worden und wäre nie mit den für mich wichtigen Themen im Parlament identifiziert worden. Wie gesagt, Verkehrspolitik. Okay, ne? Bei den Grünen trat sie im Juni 2023 aus. Sie begründete dies damit, dass die Partei sich zu einem Treiber für eine woke Kulturrevolution entwickelt hätte und kritisierte eine irrationale, selbstzerstörerische Klimapanik. Okay. Und bei ihrem eigenen Weg in die Transsexualität hätten ihr die damals vorgeschriebenen Gutachten und juristischen Formalitäten nach dem jetzt abgeschafften transsexuellen Gesetz geholfen, über sich und ihren Wunsch klar zu werden, bevor die Entscheidung getroffen wurde. Ja, genau, was ja intendiert war. Jetzt sagt sie, durch das Selbstbestimmungsgesetz könnte man Geschlechterhopping machen. Jedes Jahr ein neues Geschlecht, ohne mich vollständig anzupassen, das ist der normalen Gesellschaft nicht mehr verständlich zu machen. Solche Menschen wie ich verlieren dadurch an Akzeptanz. Genau. Ja. Also, ne, die nach rechts abgedriftete Ex-Grünen-Politikerin hört sich gar nicht so daneben an hier, in dem, was sie an Aussagen tätigt. Und genau darum sollte es doch eigentlich gehen, was sie sagt. Den Menschen ihr Mensch sein zu lassen und nicht das zu propagieren, damit es nicht auffällt, sondern einfach sein Leben zu leben. Ja. Ja. Also vielleicht ein interessantes Buch. Ich bin mal. Aber das Private ist politisch. Ja, wenn du das verinnerlicht hast, dann ja. Ne, meine zwei Leben, Valerie Wilms. Ja, interessante Sache. Und natürlich auch so ein Seitenhieb. Ne, jetzt können die sich nicht mehr feiern lassen. So, juhu, endlich eine Transgender-Person im Bundestag. Die erste Transgender-Person. Nee, nee, da war schon vorher jemand da, nur die war halt nicht auf dem Aktivismus-Trip. Ja, die hat das ja auf dem alten Weg gemacht, das zählt ja nicht. Genau, das sind die alt... Der hat das Haus des Meisters mit den Werkzeugen des Meisters renoviert. So sieht's aus. Ja, im Friseurladen des Meisters läuft's aber anders. Zeigt uns hier der BR24 und willkommen im Club, was auch immer das schon wieder für ein Instagram-Bullshit von denen ist. So wird ein Friseurladen zum Safe Space. Nach den Pronomen fragen. mein Pronomen Schnippschnapp, oder wie? Zeit bei Begrüßung und Beratung. Imperator. Möglichkeit zum Silent Cut, in Klammern keine Unterhaltung. So heißt das, das praktiziere ich seit Jahren. Ich wusste nicht, dass es da ein Wort ja, das gibt. Das ist ein Silent Cut. Das ist eigentlich ganz easy, man sagt einfach nichts. Ist aber nicht oder ist sehr einsilbig, ja. Wenn man Sachen gefragt wird und dann gibt sich das. Ist aber nicht der Final Cut oder Director Cut, das ist nee, was anderes. Nee. Nicht das ist die leere Haarschnitte. Nicht binär, die nicht eindeutig weiblich oder männlich sind. Nee, das können normale Friseure auch nicht. Also die können nicht bei einer Frau so einen eher Männerhaarschnitt schneiden oder bei einem Mann. Das können Friseure. Das können nur extra ausgebildete LGBTQI-Plus Friseure. Ach, sind ja eh fast alle, verdammt. Preise nicht nach Geschlecht. Also, mit anderen Worten. Entweder Verlustgeschäft oder überteuert, ja, wunderbar. Mit anderen Worten, die Frauen wollen gerne die Männerpreise bezahlen, aber die Frauen Ansprüche haben, ja. Ja gut, das ist das, was die denken. Oh, dann müssen die Frauen genauso günstig wie die Männer. Aber es ist die Wahrheit, das ist das, was der Preis gesagt hat. Okay, dann kostet es für alle gleich. Gut, vielen Dank. Ich habe die Lösung. Neben den kostenlosen Periodensachen in jeder öffentlichen Toilette auch Friseurgutscheine für Frauen. Ja. Vom Staat bezahlt natürlich. Weil Nachtfriseurgutscheine. Der Haircut-Gap. Haar heißt Haar. Haar muss atmen. Genau, Haar heißt Haar. Man kann nicht Haar diskriminieren. Haar kennt kein Geschlecht. Keine Ahnung. Ein privater Friseurstuhl, was auch was das bedeuten soll. Da habe ich lange drüber nachgedacht, als ich das irgendwie auf Twitter gesehen habe. Was ist das? Ja. Haben die da so einen riesigen Raum, da stehen so 100 Friseurstühle drin und dann sagen, ah, da ist wieder der Maßaffe, hol mal die 37 aus Reihe 18 und dann karren die den da ran und klicken den so ein auf den Boden und dann sitze ich auf meinem eigenen privaten Friseur. Oder gibt es Friseure, wo man mit mehreren Leuten auf dem Stuhl sitzen muss, während man geschnitten wird? Ich bringe aus dem Wohnzimmer den Esstischstuhl mit und sag, hier, frisiere mich mal auf dem. Emotional Support Chair, meinst du? Ja, wahrscheinlich, ne? Nicht der Cockstall. Ja. Privater Friseur. So eingraviert, so Maßaffe. Hinten auf der Rückseite, weißt du? Wunderschön. Das feinste Mahagoni-Holz. Ja, alles mit Pelz und Edelstein. Ja, keine Ahnung. Schon mal was von mobilen Friseuren gehört? Hast das du sind die schwarz das machen, ne? Ja, eine komische Sache. Die fünfte EU-Gleichbehandlungsrichtlinie, sowas wie das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was wir in Deutschland haben. Und das ist halt eine sehr seltsame Sache, weil das läuft jetzt seit 2008, was glaube ich, ja, seit 2008 und kommt einfach nicht voran, weil mehrere Länder einfach Einwände erhoben haben und das einstimmig beschlossen werden muss. Nur 10 von 28 Staaten haben einen umfassenden Diskriminierungsschutz verankert, also umfassend nach Aussage dieser Lobbyvereinigung, die ich hier gerade als Webseite ausgesucht hatte. Deutschland hat halt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und es gibt ja auch eine vierte Antidiskriminierungsrichtlinie der EU. Es ist jetzt nicht so, dass es was ganz Neues ist, unter der sind aber nicht alle Merkmale, die gewollt werden, drin. Ich glaube, da ist nur Geschlecht, also generell Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit und politische oder sonstige religiöse Anschauung. Ich glaube, das ist nur drin und es soll ausgeweitet werden auf soziale Herkunft, genetische Merkmale, Sprache, politische oder sonstige Anschauung, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, Vermögen und Geburt. Das sind die Kriterien, die halt neu aufgenommen werden sollen. Und ja, das kommt einfach nicht zustande, weil es blockiert wird von Deutschland. Und alle fragen sich, warum wird es, also es wird unter anderem von Deutschland blockiert, von anderen Staaten auch, aber Deutschland hat ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schon, aber ist halt einer der Hauptakteure, die da sich einfach nicht bewegen. Es wurden einfach irgendwelche Vorwände eingebracht, ja, das kostet zu viel Geld, nach dem Motto. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Einwände und das haben halt mehrere Länder gemacht. Und ja, das finde ich einfach eine interessante Sache, dass Deutschland da tatsächlich nicht aktiv dafür eintritt, dass auf EU-Ebene ein Gesetz, was ungefähr so wäre wie das, was wir in Deutschland ja schon haben, seit 2006, wäre. Selbst die 18 Staaten, die für die Einführung der Richtlinie tatsächlich Auswirkungen hätte, weil sie so ein Gesetz noch nicht in nationale Gesetzgebung haben, sind offen und diskussionsbereit. Also das sind nicht unbedingt die Leute, die blockieren. Und ich finde das einfach nur eine paradoxe Sache und ich habe nach größerer Recherche auch wirklich nicht rausgefunden, warum das so blockiert wird. Ne? Einerseits, dass halt wirklich das Merkmal Vermögen aufgenommen wird. Na gut, das könnte ein Hebel gegen. Aber das kann nicht der Grund sein. Und, ja doch, warum? Wenn du guckst, wie oft von Enteignungen geschwärmt wird. Ja, ja, das ist natürlich auch so mein Gedankengang. Aber ich weiß ja, wie Deutschland in der EU das agiert. Und das sowas wäre normalerweise kein Kriterium für einen Ausschluss. Und wie gesagt, der Grund, der vorgebracht wurde, war nicht inhaltlicher Natur, sondern kostet zu viel. Was gerade bei sowas lächerlich sich anhört, ne? Und warum Deutschland das nicht will, gerne Bescheid sagen. Ich würde es ganz gerne wissen, bei mir ist es noch nicht klar. Ja. Seltsam. Ich würde nur sagen, die müssen ja die EU-Richtlinien in nationale Gesetze umsetzen und ja, an irgendeiner Stelle schon Gesetze haken, würde ich mal so sagen. Was auch immer, welche da auch immer genau jetzt hakt. Weiß man nicht. Der Herr Sonneborn, mit dem ich sicher politisch nicht immer einer Meinung bin, aber der mir immer wieder interessante Informationen füttert aus Brüssel, hat das mal wieder getan. Diesmal über den Umweg bei Tichys Einblick. Die haben ein schönes Destillat aus einem seiner letzten Videos wohl gemacht. Und das, da wollte ich mal darauf hinweisen, weil wir haben ja auch viel gehört über die Veruntreuungsvorwürfe gegen die Frau Le Pen. Die Verurteilung, die da gelaufen ist, da ging es darum, dass halt Leute mit Geld bezahlt worden sind, Mitarbeiter der Partei, das eigentlich nicht dafür gedacht war. Und dafür ist sie wegen Veruntreuung verurteilt worden. Genau, das ist die Ausgangslage. Und der Herr Sonneborn ordnet das sehr eloquent ein, wie ich hier finde. Er sagt, die Praxis der Veruntreuung von EU-Mitteln ist nicht auf das Rassemblement National beschränkt. Gegen Mélenchons Fonds Insoumise laufen ähnliche Ermittlungen, die bei den Zentristen von Modem, engen Verbündeten Macrons, schon abgeschlossen sind. 2023 standen 11 ihrer Abgeordneten vor Gericht, da sie analog zum Fall Le Pen mit EU-Geldern Mitarbeiter bezahlt hatten, die für die Partei tätig gewesen waren. Sie wurden 2024 verurteilt, nur nicht Parteichef Beru, indem die Untersuchungsrichter den Entscheidungsträger und Verantwortlichen für die Einrichtung und Funktionsweise des betrügerischen Systems sahen. Allein einen Beweis dafür konnte oder wollte das Gericht anders bei Le Pen nicht sehen und sprach ihn frei. Woraufhin Macron ihn zum Premier berief. Le Pen und Barou in Sachen Umgang mit EU-Geld und Theatralik trennt sie nicht viel. Finde ich schon mal interessant. Das sind halt so Dinge, die erfährst du in unseren Medien eigentlich nicht. Dass der eine nun aber seinen Premierminister Plauze über Regierungsflure schiebt, während es der anderen untersagt ist, sich auch nur zu Wahlen zu stellen, ist schwer zu vermitteln und nährt den Argwohn gegenüber Richtern, die gegen den einen mit aller Härte vorgehen, während sie bei anderen die Carte Blanche ihres Ermessensspielraums ziehen. Zum Beispiel bei Christine Lagarde, die 2016 der Fahrlässigkeit zwar schuldig gesprochen, 400 Millionen, Tapie-Affäre, aber nicht bestraft wurde. Sie sei, so die Richter, eine zu bedeutende Persönlichkeit, die einen internationalen Ruf zu wahren habe. Ja, wunderschön, oder? Oder bei Macron, der als Wirtschaftsminister dem Fiskus gegenüber wiederholt falsche Angaben gemacht hat, um der Vermögenssteuer ISF zu entgehen. Kavaliersdelikt. Bevor er sie 2018 in ihrer Extra-Light-Version ISI umwandelte. Ein Präsident sorgt für die Abschaffung einer Steuer, die er selbst umgehen wollte, im Namen des Volkes. Und wenn Macrons Steuerreform überhaupt einen Effekt hatte, neben den Kosten für den Staat, dann war es die Stimulierung der Kapitaleinkommen, halten die Analysten von Fonds Strategie fest. Nennen Sie Macron aber den Präsidenten der Reichen, bekommen Sie Besuch vom Staatsanwalt. Großartig, oder? Ich lese nicht alles vor. Wer möchte, kann da gerne auf Tichy nochmal nachschauen. Aber einen Absatz möchte ich noch, weil der ist so wunderschön. Macron hat sein Land so krass in die roten Zahlen geritten, wie nie jemand zuvor. Der Mozart der Finanzen rät Fleischern und Pflegern in billigen TikTok-Clips, den Gürtel bedeutend enger zu schnallen. Harte Zeiten. Während die Ausgaben seines Élysée-Palasts, 125 Millionen, so hoch sind wie noch nie. 500.000 für neues Besteck, 100.000 für die Neugestaltung von Blumen, 1200 Teller, 400 Euro das Stück, 17 Millionen für die Renovierung von Haus und Frau, 21 für Reisen und Empfänge, 78 für Berater und Freunde. Alljährlich sprengt er das Budget. 2023 hat Macron ein persönliches Haushaltsdefizit von 8,3 Millionen erzeugt, das 17-fache des von Le Pen in 12 Jahren veruntreuten Geldes. Und überlegt jetzt nochmal, wie man uns in den Medien die Scheiße verkauft. Und dann seht ihr, ihr hasst Journalisten immer noch nicht genug. Dem ist nichts hinzuzufügen, schreibt Tichy. Also, ja. Ja, gute Journalisten, schlechte Journalisten. Irgendwie Journalismus braucht man ja schon. Nur keinen Aktivismus-Journalismus. Und ein Hilfsmittel des privaten Bürgers und von Unternehmen und von Journalisten insbesondere ist ja das Informationsfreiheitsgesetz. Und da wurde ja jetzt ein Reformvorschlag in den Ring geworfen, wo dann gesagt wurde, das Informationsfreiheitsgesetz soll abgeschafft werden, was ja natürlich eine seltsame Sache ist. Das ist ja einfach ein Transparenzgesetz, dass man bei allem, was der Staat macht, dass man quasi Informationen davon anfordern kann, was irgendwie so das Recht von jedem Bürger ist. So. Und ja, da an diesem Gesetz rumzuschrauben, das abzuschaffen oder das zu transformieren, ist natürlich schwierig. Und hier haben wir ein Interview mit wer ist das nochmal? Das ist einfach ein Anwalt, der sich in der Materie auskennt. Jetzt keiner von der Ex-Regierung oder der alte Richter wie vorhin. Und ja, hier, der ganze Artikel vermittelt auch den Einblick, dass halt das Grundproblem ist, dass es ein Gesetz ist, was eigentlich keiner will. Ja, weil man muss dann ja Transparenz aufdecken und so. Ja, mit dem Informationsfreiheitsgesetz haben Bürgerinnen und Bürger einen sehr umfassenden Auskunftsanspruch gegen den Staat und seine Behörden und können diesen auch einklagen. In skandinavischen Ländern gibt es sowas seit über 200 Jahren. Und schon die deutschen Revolutionäre 1848 haben die Öffentlichkeit der Staatsverwaltung gefordert. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand die amerikanische Besatzungsmacht in Bayern und anderen Bundesländern darauf, dass ein starkes Recht auf Transparenz geben müsse, um autoritären Tendenzen zu begegnen. Das führte erstmal zu einem Presseauskunftsrecht, doch schon damals war die Idee der Amerikaner, dass alle Einsicht bekommen sollten, um die Verwaltung zu überprüfen. Ne? Gibt es in Amerika ja auch. Freedom of Information Act. Anfragen. Es hat tatsächlich bis 2006 gedauert, als die scheidende Regierung Schröder mit dem Informationsfreiheitsgesetz die richtige Idee hatte. Und da fängt es schon mal an. Warum ist es eigentlich zu diesem Zeitpunkt gekommen? Für die Opposition ist ein Informationsfreiheitsgesetz immer günstig und die Schröder-Regierung hat dieses Gesetz als letztes verabschiedet, bevor sie in die Opposition ging. Die Tatsache, dass dieses Kontrollinstrument durch Auskunft gibt, führt zu Mäßigung in vielen Bereichen der Verwaltung. Es soll helfen, das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zurückzugewinnen, außerdem Korruption bekämpfen und die Verwaltung modernisieren. Logisch. Das Informationsfreiheitsgesetz nun zu einem Transparenzgesetz vorzuentwickeln, wäre sinnvoll. Es gibt zum Beispiel ein Hamburger Modell, was ein bisschen umfassender ist. Man muss dabei allerdings achten, dass halt die bisherigen Schwellen nicht unterschritten werden, weil da besteht die Gefahr, dass wenn das jetzt von einem Informationsfreiheitsgesetz zu einem Transparenzgesetz geht, also wo die Behörden die Sachen selber veröffentlichen, anstatt dass man die anfragen kann, bleibt halt die Frage, wenn da irgendwelche Veröffentlichungen nicht komplett sind oder sollten bei den Veröffentlichungen Zweifel bestehen, kann man dann mit einer zusätzlichen Anfrage die internen Dokumente bekommen. Weil interne Dokumente sind oftmals gerichtfester als andere Sachen, die man machen kann. Und da sind wir jetzt wieder bei den journalistischen Standards. Hatten wir ja gerade auch das Thema. Und was ist Fake News und sowas? Und wenn ein Journalist, der über die Regierung kritisch berichtet, dann ein Dokument hat, auf das er sich berufen kann, dann ist er rechtlich geschützt vor, ja, ich sag's jetzt, unserem repressiven Staat. Ja, Und ja, das ist im Endeffekt die Quintessenz, wenn man das Informationsfreiheitsgesetz anfassen will und mit anderen Auskunftsgesetzen zusammenfügen will, muss man es an deren Niveau angleichen, was die Rechte nochmal stärken würde. Ich bin skeptisch, ob man das wirklich will in der Politik. Ja. Hier ein kleiner Datenleak. 1 und 1, Versatel, teilte geheime Sperrliste öffentlich zugänglich im Netz. Geheime Sperrliste? Wie? Ja, Netzsperren haben wir ja in Deutschland und da gibt es verschiedene Listen, wo die Netzprovider angehalten sind, da diese Sperren einzurichten. Und bei 1 und 1 Versatel, einer Tochterfirma, war diese Liste lange Zeit online, frei einsehbar und anscheinend an ein System angeschlossen, was quasi einen Automatisierungsmodus hat. Wenn da in dieser Liste was verändert wurde, wurde diese Webseite dann gesperrt. Also Zugriffsmöglichkeit von außen auch für Unbefugte. Und die Liste ist ja nicht öffentlich, deswegen war es eine interessante Information für freiheitliche Aktivistennetz, die es ja auch noch gibt. Und da gibt es einmal die Liste der von der CUII zur Sperrung empfohlenen Seiten. Ja, das sind diese Streaming-Portale und sowas. Die Liste aller Domains, die aufgrund von EU-Sanktionen gesperrt sind. Die Liste mit Seiten, deren Sperre von der Kommission für Jugendmedienschutz verhängt wurde. Und eine Liste von Domains, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sperren lässt. Gut, das sind die Malware-Seiten. Das letzte, finde ich, ist noch das Sinnvollste der ganzen Angelegenheit. Wobei, warum sollten diese Listen alle nicht öffentlich sein? Meiner Meinung nach. Also interessant. Und ja, geheime Listen. Warum geheim? Kann man das nicht ändern, dass sie nicht mehr geheim sind? Was haben sie denn zu verbergen? Ha? Oh. Ja, ich weiß es jetzt nur von einem Bekannten, der hat auch ein paar Leute von der Telekom bzw. so einem Vertriebler dann rausgeschmissen aus seinem Haus, weil die so genervt haben. Aber auch die Deutsche Wohnen hat insgesamt ein Hausverbot gegen Telekom-Drücker verhängt. Ja, vorübergehend für 130.000 Haushalte. Hätte man schon gestört, hier Tochterfirma, Partnerfirma Ranger. Ja, das sind ja in der Regel so aggressive Drucker, die einem Glasfaser aufs Auge drücken wollen. Obwohl man schon 100 Mbit hat oder so. Ja, also nervige Drucker sind mal wieder unterwegs. Das ist so ein bisschen die Meldung. Und, die Deutsche Wohnen verbietet sich das. Die haben ja genug zu tun mit ihrer Enteignung oder so, ne? Ist es das endlich? Ist das der Beginn der Konzernkriege? Juhu. Bald Goldschmelze. Ja, ein anderer Konflikt betrifft hier die Corona-Schließungen der Läden, also die Lockdowns sozusagen. Und da beschweren sich hier die Teddy und Woolworth, hätte ich fast gesagt, die Woolworth, darüber, dass sie auch schließen mussten, weil ja Non-Food-Läden ansonsten geöffnet waren zu der Zeit. Das Gericht hat das jetzt abgelehnt, das war aber noch nicht die letzte Instanz, die die Firmen da anlaufen können. Es geht um zig Millionen Euros, die da raushaben möchten. Ja, und es ist in der Tat auch für mich schwer nachvollziehbar, wieso die Baumärkte geöffnet hatten und der Teddy nicht und die Woolworth. ich weiß jetzt nicht mehr, wie hat das Gericht das begründet? Ja, also schwer nachvollziehbar und Corona-Kram, ja. Das ist ja eigentlich überhaupt nichts leicht nachvollziehbar. Ja. Das ist ja eigentlich eh die totale Willkür da gewesen. Das war wirklich sehr willkürlich, ne? Und es war ja eben nicht so willkürlich, weil man ja Kriterien festgelegt hat, dass ich eigentlich nannte Food oder Non-Food, ne? Und irgendwie wegen der Tüten, Bonbons, die da stehen haben, ja, konnten sie das, dann kamen sie damit Non-Food wohl jetzt nicht durch, genau, das war das. Ne? Ja. Und wie wir schon ein paar Mal hier bestätigt hatten, werden die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen auch für Umwelt und so weiter, Geschichten eben vom Staat teilweise bezahlt. Und hier wird vermeldet auch von der EU. Und zwar mit 4,8, beziehungsweise wenn man die Länderanteile noch dazu nimmt, mit fast 8 Milliarden, fast 7 Milliarden Euro, meine ich, gefördert. Ja. Und kommt natürlich entsprechend dabei raus, was man sich so denkt. Also die Begründung dafür ist irgendwie, dass man den Firmenlobbyisten was dagegenhalten, also den Konzernlobbyisten was dagegenhalten wollte. Was ja irgendwie einerseits löblich ist, aber ja dann auch nicht vom Staat kommen kann im Prinzip. Ne? So. Ich hätte da noch eine Ergänzung aus dem Teil von dem Sonnenborn-Artikel, den ich nicht vorgelesen habe. Ja. 7,4 Milliarden in 12.000 NGOs gepumpt für Umweltschutz und soziale Inklusion, Chancengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter, Klima sowie Forschung und Innovation ganz am Ende. Ja, und das Interessante ist in dieser Ausbildung oder in die Arbeit für die Leute, sondern eben nur in die Lobbyarbeit. Ne? Und das Interessanteste finde ich, rund 30 NGOs erhielten mehr als 40% der Gesamtsumme. Wir reden hier von 7,4 Milliarden Euro und dann können wir halbieren, das sind ungefähr irgendwo um die etwas mehr als 3 Milliarden Euro. Ja, schockiert, was da auch drinsteht zu den Kriterien. Das heißt, sie wurden schlecht geprüft, dann ist nicht klar, inwieweit die vielleicht doch irgendwelche Firmeninteressen vertreten wollen, entsprechende Vertreter und wiederum schon bei einer Firma hier wieder drin sind. Die Meldung vom Europäischen Rechnungshof auch noch als nächstes, da komme ich nochmal. Aber red ruhig weiter, es sind so viele Details, kannst du gar nicht genug vorwegnehmen, weil das ist unglaublich, was da... Zu undurchsichtig, also, ja. Nachdem ich mir das durchgelesen habe, war ich tatsächlich ein bisschen schockiert. Ja, scheint halt auch so, auf mich macht es noch ein bisschen Eindruck, als wenn die Firmen das vielleicht auch gezielt gemacht hätten, da so ein bisschen Verwirrung zu stiften, beziehungsweise verwirrende Sachen einzureichen und durchgehen zu lassen und so, dass sie eben auch nicht ganz mit offenen Karten spielen möchten. Einfach, das ist ja auch, also irgendwelche kriminellen Vereinigungen, die Geld, irgendwelche Unternehmen und Immobilien haben, um Geldwäsche zu betreiben, haben durchsichtigere, also transparente Geldflüsse als hier das, was mit den EU-Lobbygruppen da anscheinend passiert, mit den NGOs. Okay. Also das ist jetzt meine Aussage, aber Staat kann das immer noch professionell schreiben wahrscheinlich. Was mich an der Sache schockiert hat, ist, die drücken sich schon sehr zurückhaltend aus. Aber was sie dann sagen, ist doch schon teilweise richtig Klopper. Ja, um öffentliche Entscheidungsträger, also zwar wurden seit unserer letzten Prüfung einige Fortschritte erzielt, jedoch gibt sich weiterhin nur ein unscharfes Bild, welche Summen an NGOs fließen, da die Informationen über die EU-Mittel, auch die für Lobbying, weder zuverlässig noch transparent sind. Um jetzt mal ein paar Paragraphen zusammenzufassen, es gibt keine Zahlen. Es gibt keine kompletten Zahlen. Man weiß, wie viel Geld rausgeht, aber alles, was auf der anderen Seite der Rechnungslegung passiert, da gibt es keine vollständigen Unterlagen. Zwischen 21 und 23 haben NGOs in den zentralen internen Politikbereichen wie Kohäsion, Forschung, Migration und Umwelt 7,4 Milliarden Euro erhalten. Diese Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da es keinen zuverlässigen Überblick über die EU-Mittel gibt, die an NGOs geflossen sind. Es werden nur bruchstückhaft Informationen veröffentlicht, was der Transparenz schade und auch eine Analyse erschwere, ob möglicherweise zu viel Geld an nur einige wenige NGOs fließt. Es sei daher nicht vollständig klar, welche Rolle NGOs in der EU-Politik spielen. Nochmal, die drücken sich sehr vorsichtig aus, aber was sagen sie hier eigentlich gerade? Wir wissen nichts. Warum haben wir keine Unterlagen? Wir haben nur bruchstückhaft Sachen. Das ist der Rechnungshof, direkt der Rechnungshof, nicht ein Artikel über die, sondern direkt von denen. Wir schütten Geld aus und wissen nicht an wen und warum. Ich hätte eine Idee, wir könnten eine Anfrage stellen, so mit 551 Fragen. Mal fragen, wo das Geld hin ist. So, in EU-Ländern gibt es keine einheitliche Definition von NGOs und nur selten ist eine Definition in nationalen Gesetzen verankert. Aber die Gurken, also an wen geben wir das Geld eigentlich? Punkt 1. Wir wissen gar nicht, an wen wir das Geld geben. Was ist ein NGO überhaupt? Weil jeder kann einfach sagen, hier, ich bin ein NGO. Und ach, ich habe hier noch drei Kollegen, wir sind jetzt ein NGO, wir sind ein Umweltverband. Du hast ja vorhin gesagt, ich spoilere jetzt schon mal was, du hast ja schon mal vorhin was gesagt, mit den 40% gehen an nur ganz wenige NGOs. Das sind nicht irgendwelche großen, bekannten NGOs, das sind NGOs mit 5-6 Leuten. So, ja. Das ist, Die sogenannte Greichensteuer ist das, glaube ich. Das ist eine Korruptionsmaschine, oder wie? Okay, also es gibt kein Finanztransparenzsystem, es gibt keine Vorschriften, jada. Das liegt unter anderem daran, dass Einrichtungen sich selbst als NGOs einstufen können und die EU-Kommission wichtige Aspekte ihres Status nicht prüfen will, zum Beispiel, ob eine staatliche Stelle erheblichen Einfluss auf die Leistungsgremien der Einrichtung ausübt. Also ein paar Politiker von einem Staat können sich auch zusammentun und dann können die Politiker denen die Mittel zuschießen. Und das ja, ist oder egal. Sie nehmen halt ein paar Leute, die sie kennen, als Handpuppen, ne? Oder also die ganze Familie. Hier geht es nicht um illegale Sachen. Hier geht es darum, es ist legal, weil es keine Regelungen dafür gibt. Ja, ja, das, ja. Aber ja, der, also, eigentlich die ganzen Regeln für saubere Amtsführung, Compliance etc. sprechen. Ja, die gelten hier nur nicht. Das ist ja das, was mich so fassungslos gemacht hat. Ich dachte, ja, klar, auch da gibt es ein Compliance-System. Aber nein, falls die Leute es noch nicht verstanden haben. Es muss aber irgendwie Förderrichtlinien geben. Ja, aber dann ist das halt, dann ist das. Wir können eigentlich keine wirklichen Aussagen machen, weil wir wissen nicht, wofür das Geld ausgegeben wird, an wen das Geld gegangen wird. Es gibt aber dann ist das doch Beihilfe zur Veruntreuung. Ja, das ist doch Beihilfe zur Veruntreuung durch die ausgebenden Kräfte. Ja. Beispielsweise ist ein großes Forschungsinstitut als NGO eingestuft worden. Ein Forschungsinstitut als großes Forschungsinstitut eingestuft worden, so, obwohl sein Leitungsgremium ausschließlich aus Vertretern staatlicher Stellen eines Landes bestand. Ne, also was ich gerade gesagt habe, ein paar Politiker können sich zusammentun, können sagen, hier, wir sind eine NGO, können die Mittel beantragen und die Politiker, die da in der EU sitzen oder in der Verwaltung, die können die Gelder einfach zuschießen. Ja, erinnere dich an die... Es gibt keine Rechenschaftspflicht. Ja, erinnere dich an die Geschichte in Thüringen, wo man dann Schnappzapp die Amadeo-Antonio-Stiftung Ableger reingebracht hat. So, darüber gibt es eine Anweisung der Kommission, wonach Empfänger von EU-Mitteln in den Zuschussvereinbarungen nicht dazu verpflichtet werden dürfen, Lobbying gegenüber der EU-Institutionen zu betreiben. Also es gibt eine Regelung, dass sie nicht verpflichtet werden dürfen, Lobbying zu betreiben. Eigentlich sollte die Regelung heißen, sie dürfen kein Lobbying betreiben. Versteht ihr den Gehirnverkehr jetzt gerade? Sorry. Also ja, wie gesagt, dieses Ding hat mich wirklich fassungslos gemacht. Ja. Ne? Auch die Finanzierungsquellen von NGOs werden offiziell nicht kontrolliert. Dabei könnten diese aufschlussreiche Informationen liefern, welche Köpfe eigentlich hinter den NGOs stehen. Wie gesagt, das ist hier sehr vorsichtig formuliert alles, aber im Endeffekt, die wissen nichts. Ne? Und was auch weiter kritisiert wird, aufgrund ihres speziellen Statuses als NGO können diesen Gesellschaften auch Zuschüsse zur Deckung eines wesentlichen Teils ihrer Betriebskosten gewährt werden. Ja, also du gründest quasi eine NGO, damit die EU dich dafür bezahlt, dass diese NGO gegründet wird. Wie oft ist das passiert? Zwischen 2021 und 2023 erhielten mehr als 12.000, die genaue Zahl wissen sie nicht, aber sie wissen, es waren mehr als 12.000, die nachvollziehen konnten. Ja, nur das Ergebnis ist dann, dass die eigenen Umweltverbände sie dann verklagen oder so. Das ist dann irgendwie alles nicht produktiv, sag ich mal. Ja, so. Und dann kommt halt der Punkt, in den letzten 10 Jahren ging ein erheblicher Teil der direkt von der EU-Kommission vergebenen Mittel an eine kleine Anzahl von NGOs. Und diese Zahl von 40%, das sind, wie gesagt, das sind Schätzungen. Und das ist es gibt jetzt nochmal einen kompletten Prüfbericht mit ein paar Seiten, die man sich durchgehen könnte, aber das, allein dieser Text hier hat mich so schockiert, dass ich mir das gar nicht mehr angucken muss. Weil im Endeffekt sagen die, jeder kann sagen, er ist eine NGO. Es gibt keine Rechenschaftspflichten, was mit dem Geld passiert. Es wird nicht klar geregelt, wie dann dieses Geld überhaupt verteilt wird. Und wir wissen gar nichts. Wir können nur schätzen. Das Einzige, was wir wissen, ist, wie viel Geld ist rausgegangen. Weil das können wir sehen. So, ne, das waren jetzt meine Worte. Aber hallo? Was geht da ab? Und ihr erinnert euch doch vielleicht noch, was ich vor ein paar Wochen präsentiert habe, wie viel geplant ist, wie viel EU-Gelder in diese NGOs in den nächsten Jahren fließen soll. Da sind die 7 Milliarden gar nichts gegen. Ein Peanut. Weil die so tolle Arbeit geleistet haben wahrscheinlich. Demokratieförderung und sowas. Und das ist ja auch nur ein Untergebiet. Es gibt ja auch noch mehrere Gebiete, wo auch NGOs sind, die auch Förderung bekommen. Das ist jetzt nur ein Untergebiet. Vielleicht sind ja in den anderen Untergebieten die Förderkriterien sehr streng und es wird kontrolliert. Und wenn dann NGO ist, dann muss der auch nachweisen, wer die sind. Also das ist ja wirklich abenteuerlich. Ich stelle mir gerade vor, wie einfach eine Person hingeht und sagt, hier ist so ein Stück Papier. Dann wird gefragt, haben Sie einen Ausweis? Will ich nicht zeigen? Okay, brauchen Sie auch nicht. Oder wie läuft das ab? Das ist unglaublich. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber... Gib mal eine Kontonummer, das reicht ja, ne? Echt. Ja, wahrscheinlich muss ein Konzept einreichen oder so. Aber trotzdem. Vier verlorene Jahre. Rückschritte beim Klimaschutz. Was war eigentlich? Ach so. Ja, das war jetzt praktisch auch mehr so ein Beispiel dann dafür, dass die geförderten Verbände, unter anderem Umweltverbunde, dann hergehen und ihren Staat verklagen. Und das machen sie auch nicht zum ersten Mal. Ja, also es hört nicht auf, auch in der Beziehung. Natürlich nicht, wenn die Gelder fließen, ja klar. Ja. Drohen vier verlorene Jahre. Ich habe das gar nicht gelesen, ehrlich gesagt. Weil es drohen keine vier verlorenen Jahre. Wenn das ein bisschen zurückgeschritten wird, dann drohen höchstens vier leicht gewonnene Jahre, aber mehr auch nicht. Ne? Allerhöchstens. Also sehe ich gar nichts von. Ja. Verlorene Jahre. Juhu, unerschöpfliche Energiequelle. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gelesen hat. Ich habe mal ein paar. Solar Roadways. Nee, und zwar gibt es angeblich. Implosionsspirale nach Schauberger. Auch nicht. Geologischer Wasserstoff, auch weißer, goldener oder natürlicher Wasserstoff genannt, ist aktuell in Fachkreisen ein lebhaft diskutiertes Thema. In mehreren Ländern wurden große Vorkommen entdeckt und in Mali wird bereits seit 12 Jahren natürlicher Wasserstoff gefördert und verstromt. Deutsche Forscher, bla, der Vorteil von natürlichem Wasserstoff ist, er erzeugt beim Verbrennen kein CO2. Er ist in der Erdkruste in schier unerschöpflichen Mengen vorhanden, heißt es, in der Erdkruste. Beziehungsweise wird sogar im Erdmantel ständig neu gebildet, erklärt der Geologe Dr. Jürgen Götzsch vom Geozentrum Nordbayern der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Er leitet das Team, das am Lehrstuhl von Professor Harald Stollhofen in Nordbayern nach natürlichen Wasserstoffvorkommen sucht. Dort sind die geologischen Voraussetzungen günstig, heißt es. Viele Fachleute sind der Meinung, Wasserstoff könnte ein Wendepunkt sein. So, und jetzt machen wir mal ganz kurz hier, das wollte ich nochmal eben vorlesen. Der bekannteste Prozess zur Entstehung natürlichen Wasserstoffs ist die Serpentinisierung, erklärt Grötsch. Dabei wird ultrabasisches Gestein aus dem Erdmantel bei hohen Temperaturen mit Wasser und unter Oxidation von Eisen in das Mineral Serpentin umgewandelt. Diese chemischen Reaktionen generieren natürlichen Wasserstoff in großen Mengen. In allen Gebirgsgürteln der Welt, die wir kennen, gibt es solche Gesteine und solche Prozesse auch in alten Gebirgen wie in Nordbayern. Serpentinvorkommen sind auch in Zöblitz im Erzgebirge, in Österreich, in den Ruttenmanner und Wölzer Tauern, bla, sowie im Bernsteiner Gebirge bekannt. Weiterhin kann laut Grötzsch in Gebieten mit tiefliegenden Granitintrusionen durch radioaktive Strahlung Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Ein Prozess, der als Radiolyse bezeichnet wird. Ja, und das ist irgendwie, wenn es das irgendwie in jedem zweiten Berg sozusagen gibt, man muss vielleicht nur ein bisschen tiefer bohren. Ich glaube, da haben sie was von gesagt, dass man ein bisschen tiefer müsste als zum Beispiel für Öl. Dann ist das ja eine ganz geile Findung eigentlich, ne? Würde ich sagen. Wenn man wirklich das ist ja super, dann braucht man das Helium-3 vom Mond ja gar nicht mehr. Möglicherweise nicht. Unsere Wasserstoff-Bergwerke in Deutschland. Ja, Studien deuten darauf hin, dass im Erdkern und im Erdmantel Wasserstoff in großen Mengen vorkommen könnte. Aber dies ist, könnte ist natürlich ein bisschen schade, aber gut. Aber dies ist zu tief, um dorthin zu bohren. Grötzsch erklärt, dass Wasserstoff mit Wasser durch Gesteinsschichten an die Erdoberfläche aufsteigt, oft in Störungszonen der Erdkruste. Alle drei Bedingungen sind etwa in den fränkischen Mittelgebirgen oder im Bayerischen Wald vorhanden. Ja. Dauert vielleicht noch ein bisschen, bis man da die Förderung gestartet hat, aber die sollen es erstmal vernünftig eruieren. Ne? Da sind sie noch dabei, wie viel Gas dann da wirklich ist und so weiter. Ja, schöne Sache jedenfalls, finde ich. Toi, toi, toi, den Wissenschaftlern. Ja, ja, vielleicht kann man das Wasserstoff rausziehen und das CO2 reinpressen oder so. Wird bestimmt gut gehen. Ja, undichte Leitung, also kommen wir vom Wasserstoff im Boden zum Wasser im Boden. Undichte Leitung und verdeckte Entwässerungssysteme. Wird in Europa das Wasser knapp, liegt es auch an der menschengemachten Verschwendung. Und hier geht es um Infrastruktur, Wasserinfrastruktur, sehr wichtiges Thema und ein sehr schöner Artikel in der NZZ darüber. Ich gehe auf zwei Sachen ein. Einmal spricht der Artikel über Italien und dann noch über Deutschland. In Italien ist es so, dass sie in Italien massives Problem mit der Infrastruktur haben. In Italien gehen durchschnittlich 42% des Trinkwassers durch undichte Leitung verloren. Punkt. So, und in manchen Regionen bis zu 70%. Und das führt im Endeffekt dazu, dass ein gewisser Wassermangel herrscht, obwohl es eigentlich gar kein wirklicher Wassermangel herrscht. So, ja, also das, weil das Wasser einfach falsch transportiert wird. Und das Wasser dringt zwar in die Böden ein, Aber und das Grundwasser wird auch wieder erneuert dadurch teilweise. So ist das jetzt, aber es hat halt auch ganz viele andere Probleme, einfach, dass das Wasser nicht von A nach B transportiert werden kann. Und es gibt halt viele Ortschaften in Italien, die immer mal wieder das Problem haben, dass ein paar Monate lang kein Wasser da ist. In Deutschland haben wir ein gegenwärtiges Problem, was im Endeffekt ein Erbe der DDR ist. In der DDR wurden ganz viele Entwässerungssysteme gelegt in gewissen Regionen. 24.000 Kilometer, irgendwie sowas. Und diese Entwässerungssysteme, die hatten halt den Sinn, die Böden zu entwässern. Aber jetzt haben die im Endeffekt zur Folge, dass über die längere Zeit ist jetzt immer so, es wird zu viel Regen abgeleitet und wenn du dann ein Feld dort hast, also das Wasser auch irgendwie vom Feld benutzt werden will, werden durch diese Entwässerungssysteme, die überall liegen in Brandenburg und so, wird einfach das zu viele Wasser abgeleitet und es muss dann nochmal manuell nachgewässert werden, was einfach eine Idiotie ist. Ja, und ja, das sind einfach nur so ein paar Sachen zur Infrastruktur. Wir kommen ja jetzt wieder in die Sommermonate bald rein, ne? Dann haben wir ja wieder die roten Wetterkarten und Dürreböden und so weiter und so fort. Man sollte immer im Hinterkopf haben, die Infrastruktur spielt da auch eine sehr große Rolle. In manchen Gebieten sind Entwässerungssysteme sogar sehr sinnvoll, weil sich sonst die ganzen Landschaften in Sümpfe verwandeln würden. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Ja, an dieser Stelle Grüße nach Grevenbroich. So viel zum Wasser. Gibt es Sümpfe in Grevenbroich, ja? Nicht mehr. Ach so. Aber Garzweiler pumpt ja noch. Mhm, ach ja, richtig. Ja, da war ja was, ne? Mhm. Ja, ja, ja. War das nicht sowieso eine Sumpfniederung an der Düssel? Ja, zumindest da, wo ich wohne, war früher kein Sumpfgebiet, deswegen alles gut. Deswegen konnte man da bauen, ja. Badeverbot. Hier in Berlin durfte man, oder darf man in der Spree, in der Stadt, im Stadtbereich jedenfalls nicht baden. Und das seit jetzt ziemlich genau 100 Jahren. Und da sind natürlich entsprechende Badefetischisten, die das gerne möchten. Und ich muss sagen, wo ist denn jetzt gestern noch in Düsseldorf gewesen, in der Innenstadtbereich, da kann man doch sicher auch baden, wenn man möchte, oder nicht? Wie ist das bei euch? Also, ich finde, ja, das sollte man vielleicht nicht. Das ist ein bisschen komisch. Sollte nicht, ist was anderes, als wenn es verboten ist. Ne? Das ist ja der Punkt. Das sollte also man in Berlin scheinbar auch nicht. Also zum einen sind das ja Wasserstraßen, wo Schiffverkehr stattfindet. Und da rumzuschwimmen ist nicht so. Alter, wer will denn in die Plörre? Und B, sie auch selber davon, dass es auch mit der Kanalisation irgendwie verbunden wäre oder so. Steht hier drin. Vor 100 Jahren hat man das eingeführt wegen der Wasserqualität. Mhm. Genau, wegen der mangelhaften Wasserqualität. Ja, zum Schutz der Bürger, könnte man sagen. Aber die möchten halt nicht geschützt werden. Ich denke, die gehen zum Wannsee. Was ist denn da los mit den Berlinern? Ich denke, wenn man so scharf drauf ist, dass die Leute da vorbeilaufen und sich immer einen Kopf packen in seinen Seen, dann soll man das doch kriegen auch, meinetwegen. Und inwiefern der Spreekanal sich auf Basis dieser Erkenntnisse aus hygienischer Sicht zum Baden eignet, ist derzeit noch unklar und völlig offen. Also ich habe einmal in meinem Leben an der polnischen Ostseeküste so eine scheiß Algenblüte mitgemacht. Ja. Und die Jungs haben gesagt, naja, schau, komm, lass uns nicht gleich die Strände sperren, wir haben nur die eine Saison im Jahr. Und dieser ganze Ort hat gekotzt und geschissen, Tag und Nacht und so. Also ich würde es nicht freiwillig nochmal machen wollen. Deswegen, also, aber jeder. Insbesondere Spaß nach Starkregenereignissen durch die Mischkanalisation, durch eine Vielzahl unterschiedlicher Fäkalkeime kontaminiert. Das klingt doch nach Badespaß. Ja, und dazu, der Schiffsverkehr ist die eine Sache, aber überlegt doch einfach mal, was alles in der Spree liegt. Ich meine, wir reden von Berlin. Berliner würden ja nie einfach irgendwas ins Wasser schmeißen, wenn sie an der Spree lang laufen oder so. Und da liegen auch nicht irgendwelche alten Fahrräder oder irgendwelche Metallstangen drin, wo man sich dran aufratschen kann. Ja, nun, in Berlin gibt es viele Leute mit einem Fetisch, warum nicht so einer? Fäkalwasser schwimmen, boah. Also wenn das so Badestrände sind, die irgendwo in der Bucht sind oder so, wo auch ein Strand ist oder irgendwie sowas, ist es ja immer was anderes. Ne? Aber irgendwo im Innenstadt- oder Hafenbereich zu schwimmen, ist nicht ratenswert, wenn es nicht sogar verboten ist. Der Fuba erinnert in dem Zusammenhang nochmal an die Olympischen Spiele in Paris. Ja. Ja, hier heißt es vom Spiegel, Trump erwägt auch US-Bürger nach El Salvador abzuschieben. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es in El Salvador, was sie da gemacht haben, hauptsächlich ein Gefängnis und die Amerikaner bezahlen dafür. Das ist praktisch so ein, also für die ist es ein kapitalistischer Vorgang, so das mit den Gefängnissen. Das heißt, die haben so eine Art ausgelagertes Gefängnis und da überlegen sie jetzt tatsächlich dann irgendwie auch US-Bürger, die besonders negativ aufgefallen sind, nämlich hinzuschicken. Wie eine Alcatraz. Finde ich zwar ein bisschen herbe, aber wird natürlich jetzt ausgerechnet, wird natürlich aus, nur aus, wie soll man sagen, menschenrechtlichen Gesichtspunkten hier behandelt, dass die Amis das für die hauptsächlichen Geschäft ist irgendwie. Das wird hier nicht so gesehen. Finde ich zwar auch ein bisschen fragwürdig und so weiter, aber es ist, entspricht der amerikanischen Sichtweise, sowas zu machen, finde ich. Ja, gut, wobei man halt sagen muss, dass El Salvador noch eine sehr eigene Nummer ist. Ne? Also die haben ja da komplett aufgeräumt mit einem absoluten Nulltoleranzkurs und jeder, der irgendwie mal in der Nähe von einem Gangmitglied gestanden hat, aus Versehen, steckt da jetzt im Knast. Man hat die Mordrate auf ein absolutes Minimum runtergefahren dadurch und die Verbrechensrate. Aber dass sie sich genau davon versprechen, ob die sich wirklich eine Besserung davon versprechen, das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, die lassen die einfach da drin. Ja, eben. Ne? So nach dem Motto, hier, das ist jetzt hier wie bei Gothic, weißt du? Wie so eine Bubble um die Leute rum und die bleiben jetzt halt da drin. Ich meine, ne, könnte man sagen, wenn du ein gewisses Maß an gesellschaftsschädlichen Straftaten begangen hast, wirst du halt dann aus der Gesellschaft entfernt. Ja, ich dachte, das ist immer massiv Steuern, autoritär. Ja. Ja, noch schlimmer als Amerika ist das, weil du hast ja dann keine Rechte mehr da drin. Da drin ist ja eine eigene Hierarchie und die Leute scheißen da drauf, wie viele da tot rauskommen. Ja, okay, wahrscheinlich jetzt. Also humanistisch ist das nicht, aber was willst du? Nicht mehr nach amerikanischen Standards wieder behandeln muss, die Leute. Oder was willst du halt so einer Bandenkriminalität gegenüberstellen? Was bedeutet die auf lange Sicht für die gesamte Gesellschaft? Wenn du in Angst leben musst, ständig. Das ist ja auch keine Möglichkeit. Also wir befinden uns da eher in einem Scheideweg, auch mit unserem Einwanderungsproblem. Irgendwann wird Law and Order knallhart kommen, da bin ich sehr sicher. Aus der einen oder aus der anderen Richtung. Chill. Ja, das hatten wir ja gerade bei dem Herrn Bukharin. Und ich habe gerade mal geschaut. Aus unserem Material dann was Neues zusammengeklebt. Das El Salvador bedeutet auf Deutsch der Retter. Ja, natürlich. El Salvador. Ja. Der Retter, ja. Und der Spiegel beschwert sich hier natürlich über irgendeinen, den sie doch abgeschoben haben, der wohl angeblich nicht zu irgendeiner Gang dazu gehört, was sie aber sagen. Und also der Trump-Flügel zeigt halt Bilder von dem Typ und er hat sehr typische Tätowierungen, die auf Fotos, die er selber veröffentlicht hat, lustigerweise zensiert sind. Mhm. Das ist halt die Frage. Das ist, wenn man halt einmal unkontrolliert Leute ins Land lässt, das muss man denen hinterher beweisen, dass sie halt Trende Agua waren oder ISIS. Ja. Deswegen sollte man die Leute einfach gar nicht ins Land lassen, wenn sie sich nicht entsprechend. Ja, genau, deswegen. Ja, das ist das Problem. Wenn die Situation in solchen Ländern einfach total außer Kontrolle kommt, dann kann man. Ich meine, dieser Bukele hat jetzt ein autoritäres Regime etabliert, kein totalitäres Regime, und er regiert jetzt autokratisch, so wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Frage wird halt sein, was passiert jetzt als nächstes so, also wenn er nicht mehr da ist. Oder tritt er ab, oder ist das jetzt so eine Konstruktion, dass er der Potentat da sein wird? Das ist halt alles noch nicht so ganz klar. Es kann in die eine oder andere Richtung gehen. Und er ist auf jeden Fall dreist, indem er so Sachen sagt wie so, ja, ich habe ja jetzt eine Erfahrung im Gefängnis zu bauen und ich kann jetzt einfach mal noch ein paar Gefängnisse bauen, dann könnt ihr euch eure Zellen da mieten. Das ist ja im Endeffekt eine Sache, die vielleicht sogar für die Europäische Union interessant sein könnte. Jetzt nicht unbedingt in El Salvador, aber in Albanien oder in der Türkei und so. Feuerland, Grönland. Glaube ich noch, ja. Kurilen. Neukaledonien. Weit weg, Hauptsache das. Tja, eingeflogen, ja, Afghanen. Genau, die wird Geschichte hier, Verdacht auf Urkundenfälschung. Lustigerweise geht es hier irgendwie um Fotos von Kindern, die sie dabei hatten, irgendwie, ich das richtig verstanden habe. Also es wirkt so ein bisschen nach wieder irgendwie der der Islamist oder so, der ja Taliban, der irgendwie einreist als Ortskraft, aber darum geht es scheinbar nicht. Sie sagen hier, sie haben 76 weibliche und 62 männliche Personen, davon 45 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren jetzt eingeflogen. 6 Kinder unter 2 Jahren, darunter die ehemalige Sprecherin des Präsidialamtes, 2 Rechtsanwältinnen, mehrere Journalisten, mehrere Menschenrechtsverteidiger und eine Ärztin. Aber nur 5 ehemalige Ortskräfte. So, hast du das alles verteidigt? Sind dann Betroffene von Gewalt oder Frauen, die Menschenrechtskämpfe gemacht hätten oder so? In Pakistan sind noch rund 2600 Menschen mit verbindlichen Aufnahmezusagen. Ja, das mit den verbindlichen Aufnahmezusagen ist diese Woche auch rumgegangen. Genau, rechtlich verbindlich wäre das, was man da gemacht hätte. Und da habe ich mich wirklich gefragt, vor welchem Gericht soll das denn verhandelt werden? Und wem gegenüber hat man denn da was versprochen? Also den Afghanen jetzt gegenüber? Einzelnen Leuten. Irgendeine NGO wird schon von den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen und dort auf den internationalen Migrationspakt pochen. Da steht das drin, genau wie die Sudanesen, die sie uns diese Woche angekündigt haben. Ja, da wäre ich dann für, dass man das mal versucht auszufechten. Mhm, genau. Der Sudan, eins der kaputtesten Länder auf der Welt, mit einem der niedrigsten Zivilisationsstandards auf der Welt. Aber die Menschen kommen bei uns zurecht als Busfahrer. Oh Mann. Ja, die werden jetzt resettled. Ja. Steht trotzdem immer noch drin in der UN-Charta, dass man das genau das eben nicht darf, was sie da gerade machen. Man darf nicht durch Ansiedlung von anderen die angestammten Gebiete von Leuten besetzen. Und das machen sie gerade und den Rest erledigt die Demografie. Wie viele noch? Was soll das? Ende. Ich dachte, diese Regierung ist weg. Der ganze Förderfanz würde aufhören, wenn diese Penner den Bundestag einberufen würden und selber entscheiden können. Aber das machen sie nicht aus taktischen Gründen, weil sie nicht die Hose runtergezogen bekommen wollen von Alice Weidel. Großartig. Dafür, damit der Fritze seine Ehre und seine Gefühle intakt behalten kann, dürfen wir jetzt warten bis 6. Mai, bevor irgendwas passiert, geschweige denn, dass jemand diese Scheiße aufhält. Das ist doch alles nur noch lächerlich. Was hat das noch mit Demokratie zu tun? Mit Demokratie hat es nichts zu tun. Punkt. Also die 2 Wochen Sitzungspause fand ich auch echt eine Frechheit jetzt. Tja. Waren wir bei der Thematik, Migrationsthematik. Ja, in der Europäischen Union, die haben jetzt da etwas adoptiert, was wir in Deutschland auch haben, aber auf eine interessante Art und Weise. Eine EU-weite Liste von sicheren Herkunftsländern. Ja, sichere Herkunftsländer haben wir ja in Deutschland auch. Ne, das sind in Deutschland sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Republik Moldau, Senegal, Serbien und alle EU-Länder natürlich. Das sind die sicheren Herkunftsstaaten und da geht es darum, dass halt eine vereinfachte Abschiebung und Rückführung in diese Länder möglich ist nach dem Gesetz, dass halt die Asylkriterien natürlich weiterhin gelten, politische Verfolgung und so weiter und so fort, dass das halt die einzigen Hinderungsgründe sind, warum halt überhaupt ein Status hier anerkannt werden sollte. Ja, und wenn es ein sicheres Heimatland ist, sind natürlich die Kriterien, das nachzuweisen, dass man, was weiß ich, politisch verfolgt ist oder so, halt höher. Und ja, ich habe ja gerade die deutschen Länder vorgelesen und die Europäische Union hat jetzt auch eine Liste veröffentlicht, was dann halt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt, das halt über EU-Recht oder über nationales Recht dann zu handeln, wie die das mit den Rückführungen machen wollen. Und es macht noch weitere Sachen, die ich gerade gleich nochmal erwähnen werde. Aber hier die Liste von denen ist im Endeffekt Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Kosovo ist gleich, okay, Marokko und Tunesien. So, also außer Kosovo komplett andere Länder. So, aber die gelten jetzt theoretisch für Deutschland auch mit. Ach ja, und Georgien und die Türkei, wobei Georgien war ja schon dabei. Und das wird jetzt auf EU-Ebene eingeführt mit einem zusätzlichen Provisorium. Und zwar, es gibt halt Ausnahmesachen, sollte ein Krieg ausbrechen oder sowas dann natürlich nicht mehr. Die Liste wird auch aktualisiert. Sollten neue EU-Sanktionen gegen diese Länder verhängt werden, dann wird das auch gemacht. Und sollte in einem von diesen sicheren Herkunftsländern, in einem Mitgliedsland, die EU-Akzeptanzrate über 20% steigen, dann gilt es auch nicht mehr als sicheres Herkunftsland und fällt aus der Liste raus. So, das erschwert dann halt immer die Abschiebung dahin, beziehungsweise macht sie de facto fast unmöglich, bis auf gewisse Ausnahmen. Und ja, das ist deswegen interessant, weil diese Regelung im Endeffekt jetzt es möglich macht, dass in diesen sicheren Herkunftsländern beispielsweise Lager errichtet werden können, wo Ausreisepflichtige, die aus nicht sicheren Herkunftsländern sind, dann quasi temporär sind. Oder wenn diese Asylsuchenden auf ihrem Weg von wo auch immer her bis in das Land, wo sie Asyl beantragt haben, irgendwann durch eins dieser sicheren Herkunftsländer gekommen sind, kommen sie dahin. Oder können sie dahin. Und dann werden die Abschiebestandards reduziert. Also das ist zumindest auf EU-Ebene so in welche Richtung das geht. Und finde ich interessant, weil spielt in der Diskussion eine große Rolle, obwohl es ja eigentlich ein heißes Thema ist. Ne? Gut, ich meine, es sind jetzt nicht unbedingt viele. Ich meine, Marokko und Tunesien finde ich halt interessant, weil da es ja vielleicht doch viele gibt, was jetzt Deutschland betrifft. Aber Indien, Bangladesch und so. Und an die richtigen Länder wie Somalia oder so, ne, oder Sudan. Ich meine, niemand wird in den Sudan abgeschoben und das ist, glaube ich, auch besser so. Aber ja, Bundeswehr geht bei Satellitensonderweg ohne Frankreich. Ja, die europäische Wehrstrategie sieht ja vor, dass wir unabhängig werden und europazentriert das halt packen ohne die Amerikaner und andere Großmächte. Und da geht es halt natürlich nicht nur um das GPS-System, da haben wir ja Galileo mittlerweile, was halt so das ersetzen soll, in Anführungszeichen. Aber es geht jetzt im Endeffekt um so etwas wie Starlink. Ja, weil Starlink ja auch einen gewissen militärischen Nutzen hat. Und Deutschland hat halt gesagt, gut, wir haben ja die Firma Eutelsat, die könnte ja sowas in einem europäischen Konsortium dann machen. Aber Deutschland und Frankreich haben sich nicht geeinigt, wie das sein soll. Und deswegen setzt die Bundeswehr künftig auf Eigenständigkeit. Und hohe Kosten, aber mehr Unabhängigkeit von den USA. Und wie heißt das? Also wie gesagt, Eutelsat wird nicht gemacht. Wie heißt die andere Firma? Das geplante Projekt IRIS-2 ist für die Bundeswehr keine Option. Also das war die europäische Variante, die ich vorhin gesagt habe. Und 2030 wird IRIS-2 einsatzbereit sein. Aber die Bundeswehr sagt, wir könnten vielleicht ein System haben, wo wir bis 2029 ein funktionierendes System mit einer Zahl von 100 bis 150 Satelliten haben. Und mit wem das jetzt gemacht wird, ist noch nicht klar. Deutschland verfügt über eine sehr leistungsfähige Raumfahrtökosystem, sagt Matthias Wachter vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Aber ja, wer soll es machen? Also es gibt schon welche, die es machen könnten. Das sind sogenannte Micro-Launcher. Ne? Die schießen nicht große Raketen mit vielen Satelliten in die Luft, sondern nur kleine Raketen ins Weltall, sondern kleine Raketen, kleinen Satelliten, aber ist doch schön. Ne? Machen wir wieder unser eigenes Ding, wir Deutschen, weil warum soll man das beim europäischen System mitmachen, wofür wir übrigens trotzdem weiterhin zahlen, oder beim französischen System, was halt viel günstiger wäre, machen wir doch lieber unser eigenes Ding. Ne? Das kann, wenn der Trump jetzt das kann, dann können wir das auch, bei German. Jetzt, wo wir 1,7 Billionen über haben, ey, das ist so laut drin, oder nicht? Ja, aber ob diese Mittelverwendung, wofür diese Sondervermögen aufgewendet werden, das Geld ist ja größtenteils schon verplant, ob da sowas überhaupt noch drin ist. Aber dann machen wir einfach ein Weltraum-Sondervermögen. Ja. Ja. Und eine Rakete haben wir ja schon. Aus dem Fenster oder aus dem All? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist... Ja, und bleiben wir im Weltraum. Diese Satellitentechnik der Bundeswehr hat einen militärischen Grund. Auch wenn es ein Starlink-System ist, ist die militärische Nutzung natürlich wichtig. So, Space Force gibt es ja seit ein paar Jahren und die kommen jetzt halt in eine Phase, wo sie aktiver werden. Ja, wo sie halt eigenständige Projekte starten und nicht nur andere Sachen übernehmen und auch eigene Militärdoktrin rausgeben. Und die haben ein sogenanntes Field Manual rausgebracht für Electromagnetic Warfare, Cyberspace Warfare und Space Warfare. Und ich hatte eigentlich das PDF einreichen wollen, aber ist egal, der Artikel ist auch schön. Ich sag's nur kurz an, im Endeffekt sagt Amerika, okay, wir müssen die Dominanz im Weltraum erreichen, weil wer zuerst Dominanz im Weltraum erreicht, der kann alle anderen daran hindern, dass sie halt überhaupt irgendwelche militärischen Anlagen bauen, und dieses militärische Potenzial vom Weltraum ist einfach zu groß. Über die Lagrange-Punkte wird hier nicht gesprochen, was ich seltsam finde, aber es werden bestimmte, keine Waffensysteme vorgestellt, aber Szenarien der Auseinandersetzungen, worunter man sich dann ja vorstellen kann, wie das abläuft. Ne? Und da geht es um Satelliten-zu-Satellitenkampf, ne? Satelliten aus der Umlaufbahn stoßen, Satelliten rammen, zerstören oder sowas. Diese Fähigkeiten sollen aufgebaut werden, und natürlich die Fähigkeiten, sich dagegen zu schützen durch mehr Ausweichkapazitäten. Die meisten Satelliten haben ja Steuerungssysteme, die nicht sehr agil sind. Da soll bei zukünftigen Satellitensystemen darauf geachtet werden, dass die größere Manövrierdüsen haben und sowas. Ja, Hardening, Dispersal, Disaggregation, also sollte, dass man halt Redundanz einbaut, und anstatt dass man 5 Satelliten hat, hat man halt 15 an unterschiedlichen Orten, dass, wenn halt bestimmte Systeme zerstört werden, dass man dagegen vorgehen kann. Und ja, Waffensysteme, nicht Satellit zu Satellit, sondern Satellit zur Erde, da gibt es elektromagnetische Angriffe, also Systeme zerstören mit Überlastung von elektromagnetischen Wellen. Ja, Hacking, Cyber Network Attack, ne, halt über Satellitennetzwerke da im Grund was machen. Und dann komme zu den Terrestrial Strikes, ja, und da gibt es halt anscheinend, also wie gesagt, Kampfszenarien gegen ja, Ziele auf dem Boden, Ziele im Wasser und unter Wasser und Ziele in der Luft, ja, und Ziele in der Atmosphäre. So, also Raketen vielleicht, die Richtung an Satelliten fliegen, um die in die Luft zu jagen. Und da soll alles in den nächsten 5 Jahren sollen funktionierende Systeme etabliert werden im Orbit, weil wenn diese Systeme nicht vor Ort wären, dann hat man nicht die Möglichkeit, zumindest Parität bei der Space-Dominanz mit anderen Ländern zu haben. Und sobald irgendjemand wirklich Dominanz hat, dann kommt halt keiner mehr wirklich hinterher. Sehr eng zusammengefasst. Und eine Sache fand ich noch interessant, Weltraumschrott, dafür interessiere ich mich ja immer sehr. Es geht halt darum, inwiefern es möglich ist, strategisch bestehenden Weltraumschrott als Waffe einzusetzen oder Weltraumschrott als Strategic Denial Strategie zu benutzen, also bestimmte Regionen des Weltraums so stark mit Weltraumschrott zu verseuchen, dass da ein Gegner nicht selber irgendwelche Systeme stationieren kann. Interessant. Und wie gesagt, das soll jetzt alles in den nächsten 5 Jahren etabliert sein. Warten wir es mal ab. Ah ja, NASA Safety Panel warns of increasing risks to ISS operations. Ja, die ISS ist ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und es gibt immer mehr Systeme, die ja einfach kaputt gehen. Und es gibt ein Modul, das hat 71 Mikrorisse beispielsweise, und man kann die Mikrorisse nicht wirklich orten und man weiß nicht, wann die strukturelle Integrität der Kapsel halt gefährdet ist. Es gibt einen Zeitplan, dass bis 20.30 Uhr die Station halt dann kontrolliert zum Absturz gebracht werden soll. Da wird auch ein Raumschiff gerade vom Elon Musk gebaut für, dass das dann quasi runterschieben soll, dass es halt kontrolliert verglüht und nicht noch mehr Weltraumschrott erzeugt. Aber es besteht jetzt laut der NASA wohl die Gefahr, dass das vielleicht nicht schnell genug sein könnte und dass die ISS ihre Umlaufbahn verlieren könnte. Dass es immer schwierigere Zugangskorridore gibt wegen Weltraumschrott, ne? dass die Versorgungsflüge immer schwieriger werden. Und wie gesagt, das Problem mit der strukturellen Integrität. Und deswegen warnen die davor, dass man vielleicht den Zeitplan ein bisschen beschleunigen könnte, weil die ISS sonst kontrolliert abstürzen könnte. Krass. Aber ja, das wäre natürlich amerikanische Außenwirkung ein sehr gutes Symbol. Ja. Ja. Die Bedingungen da oben machen alles kaputt wahrscheinlich, ne? Wegen Kälte und radioaktive Strahlung und so weiter. Kann ich mir schon vorstellen, dass auch Stahl nicht ewig aushält. Oder woraus das Ding gemacht ist. Ja. Ja, da sind wir bei den Aliens. Der Exoplanet K2-18b. hier ein kurzer Überblick vom DLR. Und ja, durch das neue James Webb Space Teleskop, was ja weiterhin so heißen darf, oder das habe ich jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren, das darf weiterhin so heißen, oder? Oder gibt es da immer noch die Kontroverse wegen dem Namensprozess? Nee, ne? Das ist irgendwie gestorben. Gut. Ja, die hatten vor einem Jahr hatten die gewisse Messergebnisse veröffentlicht. Das ist ein Biomarker, das ist das Biomarkermolekül Dimethylsulfid geben könnte auf dem Planeten. Und das ist ein Hinweis für biologische Aktivität, weil es zwar eine Möglichkeit gibt, dass das anorganisch quasi erzeugt wird, aber sehr unwahrscheinlich ist und auch nicht in den Mengen, dass es überhaupt messbar wäre. Und jetzt sind diese ganzen Messergebnisse nochmal durchgeführt werden und überprüft worden und jetzt ist es nicht mehr ein vielleicht, sondern ein definitiv. Also es ist ein Planet, dessen Größe zwischen Neptun und Erde liegt. Es ist ein Hyzeanplanet, ein Planet, der von einer dünnen Wasserstoffatmosphäre umhüllt und von einem Ozean bedeckt ist. Also, ne? Ja, könnte Leben existieren und warum auch nicht? Ne, wir reden jetzt nicht von Aliens mit UFOs, sondern einfach irgendwelche Mikroben. Ne? Ich bin tatsächlich selber überrascht, dass wir bis jetzt noch nicht mehr gefunden haben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas in ein intelligentes Lebewesen oder überhaupt in ein Tier oder sowas entwickeln kann, ist so unwahrscheinlich. Aber mikrobielles Leben oder kleine organisches Leben, pflanzliches Leben, halte ich für schon sehr wahrscheinlich. Das sind jetzt die ersten Punkte und ich finde das gut, weil dann kommt so ein bisschen diese Sensationslust. Oh, wir haben Zeichen auf Leben gefunden, die Aliens kommen. Mhm. Ne, die Aliens kommen nicht. Ne, erst aber ist alles sehr weit weg. Ne? Wie weit ist denn Exoplanet K218b weg? Ich meine, das sind 5 Jahre, 10 Jahre, 50 Jahre. 50 Jahre oder so. Ja, dann dauert das immer ziemlich lange mit der Forschung. Ne? Ja, Mist, das steht natürlich in dem vom DLR nicht drin. Okay. Irgendwas 28 Lichtjahre oder so, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich ziehe mir jetzt einfach eine Zahl aus irgendwo her. Ja, ich meinte ja nur, dass die Entfernungen die Sache schwierig machen mit der Entdeckung und so weiter. Du kannst bei ihm hinfahren und gucken oder so. Ja, aber die Methode, mit der die das machen, die ist ausgereift und gut, nur ja. Und was, wie gesagt, kann man Rückschlüsse daraus ziehen? Den größten Rückschluss, das man ziehen könnte, ist, okay, wir haben einen Planet, der ideale Bedingungen dafür hat, dass vielleicht so ein mikrobielles Leben stattfinden kann. Und das wäre dann ja eigentlich auch seltsam, wenn es da nicht da passiert. Ja, letzte Woche hatten wir ja kurz über KI-Musik auch gesprochen. Und wie das immer so ist, kurz danach habe ich direkt hier dieses Video gefunden, nämlich von Ben Jordan. Und das ist auch so ein Musiker aus Amerika, nehme ich mal an. Und der beschäftigt sich halt viel mit diesen Sachen, auch so mit so generell Technologien für Aufzeichnung von Ton und Beeinflussung davon. Und der hat wohl auch irgendwie sowas gebaut, womit man quasi so Mikrofone stören kann bei irgendwelchen Konzerten oder so, dass die Leute das nicht mitschneiden können und Leute so Dinge. Und der hat hier auch die Art und Weise, wie die KIs, die so Musik analysieren, weil die schauen sich ja quasi das Spektrum dann an und finden dann halt bei irgendwelchen Dingen irgendwelche bestimmten. Ah, lass mich raten, du machst in für Menschen nicht hörbaren Bereichen irgendeinen Rotz rein und die KI liest das mit? Genau, ja. Es ist so ähnlich, ich hatte ja letztes Mal kurz skizziert, wie man das mit, also das Video, was ich gesehen hatte, darüber, wie man so KI-Kopien von seinen YouTube-Videos über so einen Trick bei den Untertiteln machen kann. Jemand hat im Chat dann noch geschrieben letzte Woche irgendwie, dass das gut ist, um blinde Menschen zu trollen. Da habe ich dann auch überlegt, ups, stimmt, das könnte natürlich sein. Wenn der Kram dann auch vorgelesen wird, haben die natürlich ein Problem. Ja, ich bin auch mal gespannt, was für Kopfschmerzen man dann bekommt von irgendwelchen. Ja, oder Hunde, wie Hunde abgehen oder ja, Katzen. Ja, oder sowas, ja. Obwohl die ja bei dem Auftritt wahrscheinlich auch eher nicht dabei sind, es sei denn, es ist irgendwie draußen oder so. Das kann natürlich auch gut sein, ja. Ja, man weiß es nicht so genau, aber das macht er jedenfalls auch. Und er meint, dass ihm das auch irgendwie seine Lust am Musik machen irgendwie wieder zurückgegeben hat. Weil er nur irgendwie was für die Algorithmen da zu produzieren. Und ja, es darf natürlich nicht vergessen, dass sie halt von so Sachen wie irgendwie Spotify oder so halt alles irgendwie abgraben, natürlich für ihre Algorithmen. Und da dann nichts natürlich auch irgendwie zurückgeben irgendwie an die Leute, sondern ihr Geschäftsmodell, der darauf fußt, dass sie das zwar irgendwie zu Algorithmen verwursteln, die ganzen Sachen, die es so gibt, und es ist ja auch nie so richtig eins zu eins irgendwas, was es schon mal gibt, was man daraus bekommt. Das ist halt irgendwelche Mathematik, aber ja. Bin ich mal gespannt, ob das in ein paar Jahren irgendwie alle Leute dann sagen so, ja, und dann haben sie das da eingeschaltet mit irgendwelchem Quatsch da drin und seitdem hatte sich das dann erledigt mit dem KI-Zeug. Ach, und was er auch will, hat, ist so ein Startup, wo sie von Musikern halt direkt mit Vertrag denen die Stimme digitalisieren. Also, dass du quasi deine eigene Musik, den Text, den du geschrieben hast, dann singen lassen kannst von einem... Auch wenn du nicht singen kannst. Von einem richtigen Sänger halt, der seine Stimme dafür halt analysieren hat lassen. Ganz neue Möglichkeiten für komplett untalentierte Kinder von irgendwelchen B-Promis. Ich freue mich schon. Ja, es ist so zum Skizzieren halt immer ganz gut, ne? Also ich hatte auch schon mal ein Video gesehen von so einem, ich folge ja unglaublich vielen von diesen Musik-Influencern aller möglichen Sorten. Also Leute, die selber halt was machen, jetzt nicht irgendwelche, die da nur irgendwie, also die halt auch drüber, die Musik drüber reden, wie das so funktioniert und so. Und es gibt zum Beispiel einen aus dem Piano-Umfeld, und der hatte halt mal gezeigt, weil er kann halt selber nicht so gut singen und er hat dann halt mit Sängern zusammengearbeitet und wenn du halt so ein KI-Ding hast, dann kannst du halt deinen Song halt schreiben und dann die KI das singen lassen, so wie du es dir vorstellst und damit dann halt zum Sänger gehen und sagen, hier, so habe ich es mir vorgestellt und dann singen die das halt nochmal richtig dann. Also da gibt es sicherlich auch einen Markt dafür, der jetzt nicht nur aus Reimen... Ja, solange das Leuten nicht untergejubelt wird. Ich denke da immer an den Wings of Pegasus und seine Analysen, wo jetzt überall schon Autotune drin steckt. Die haben wohl sogar beim Queen Remaster angefangen, an den Frequenzen rumzuschrauben. Und da hört es ja dann komplett auf. Solange ich weiß, was draufsteht, wenn da steht, ich finde, das sollte gekennzeichnet sein auf deinem Konzertticket oder deinem Digitalticket oder so. Full Performance, irgendwie inklusive Liveband und Gesang, teilweise Vollplayback, das sollte da draufstehen. Dazu solltest du das Recht haben, vor allem wenn ich sehe, was Konzerte kosten. Ja, ich hätte Springsteen vielleicht doch gerne nochmal gesehen, aber nein, ich verfände nicht meine Niere für einen Sitz im Waldstadion am anderen Ende der Arena. Ja, es ist ähnlich wie die Sache mit dieser AI-Likeness, wo irgendwelche Schauspieler halt an irgendwelche Firmen die Stimme und alles irgendwie verkaufen. Da passieren auch schon komische Sachen mit. Ne? Gab es wohl so einen, der in einem, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Land, recht bekannt war, Schauspieler, und dessen AI-Charakter ist dann bei einem Wahlkampf von einem der Präsidentenkandidaten dann aufgetreten, hat ihn öffentlich unterstützt. Das ist schon seltsam. Ja, wird alles lustig. Unsere Realität wird immer demokratisch, TMer. Recall, recall, recall. Dabei haben wir doch Ostern und eigentlich sollten nur die Hasen fröhlich durch die Gegend hoppeln und überall Schokoladeneier hinlegen für die Kiddies. Hasenschokoladeneier. Und die sitzen ja rum, die Hasen. Wer legt die, der Sitzhase oder der Stehhase? Osterhase. Hoppelhase. Der Goldhase, das ist, glaube ich, bei Lind. Der Opa, der früher alles besser fand, hat noch eine schöne Empfehlung musikalisch. Schaut euch mal The Song of Old Glencoe von Rihanna Downey an. Ich mag die Live- oder Pseudo-Live-Version, wie der Oscar schon richtig festgestellt hat auf Twitter. Song of Old Glencoe, Live at Glencoe von Rihanna Downey. So mal was zum Runterkommen. Und die Glen Company, oder was ist das? Nee, Glencoe ist eine Ortschaft an einem Loch. Ach so. In Schottland. Loch. Ja, da hat das historische Massaker am Clan MacDonald stattgefunden, die von ihren eigentlich Bundesgenossen, die eben noch ihre Gastfreundschaft genossen haben, hinterrücks niedergemetzelt worden sind, aufgrund von einer Intrige im englischen Waren König, die Burger King? Wahrscheinlich. Oder der Clan Burger King. Der König von Burger. Der kleine Burger Kings. Aber es ist schön da. Oh. Amerika. Schottland. So. Ja, Leute, lest Knicklicht, Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net und guckt die Streams von OPEX, weil wir gucken sie nicht. Oder wir werden sie gucken. Mama Magazin ist sehr gut. Das solltet ihr abonnieren. Bei YouTube findet ihr das. Okay. Mit 2M. Nee. 3M eigentlich. Ja, aber. Das ist wie mit den Feuerzangenbowle. Pfeifel mit 3F. Weil das, was ihr freier Dienst erschwert, was ihr schadet. Lasst euch nicht gendern, außer ihr steht drauf. Lasst euch von Frau Flecken nicht bei Sozialismus zersetzenden Aktivitäten erschrecken. Muss Frau Flecken nicht. Findet eure Doppelgänger, dann könnt ihr einen Verein gründen. Ich bin unique. Wir sind alle Individuen. Genau. Ich nicht. Ja. Alles andere ist Kulturmarxismus. Bin schon wieder Nachrichten-Retorte irgendwie. Ganz schön durcheinander Zeugs. Was soll man, ja, gleiche alte Pommesbude. Man hat das Gefühl, man macht nur noch Kulturkampf und wechselt das Fett nicht. Ja. Jetzt haben wir Kulturkampf rot-schwarz. Ne? Nicht mehr Ampel. Nicht mehr rot-weiß. Ja, weiß gibt es ja gar nicht. Doch, Pommes. Ja, okay. Die weiße Partei. Ja. Die müssen wir auch gründen. Die Weißen. Kulturpommespartei. Ich hab nur die Grauen, die gab's mal. Ja, ja, die Grauen Panther. Aber die sind jetzt lila, oder? Ja, ja, die haben sich rebrandet. Echt? Die Lilanen sind nicht. Doch die Spirituellen, oder? Ja, das ist die Yogi-Flieger. Ah, ja, die haben sich rebrandet. Die haben ihren dritten Frühling. Ja. Sehr gebildeten Menschen umgeben. Das ist schön. Ich fühle mich, was Wählen angeht, so ein bisschen wie der Typ in The Wall. So, I got 15 parties of shit to choose from. Gut, Thomas. Ja, Wählen ist jetzt erstmal nicht. Die alte weiße Männerpartei, die Weißen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Die Weißen, wenn die Fahnen schwenken, dann sieht man. Alter, dann machen wir die Plakate so wie die alte Rewe-Eigenmarke. Weißt du noch? Die Weißen? Ja. Ja. Meinst du die, ja? Nee, das hieß früher die Weißen. Erinnerst du dich nicht mehr? Nee. Nein. Alter Schwede, du bist doch genauso alt wie ich. Auch, glaube ich auch. Du hast du verdrängt, hast du verdrängt. Ich habe gemacht in so einer Testgegend, so in so einer Region. Regional begrenzt, mal gucken, ob das funktioniert. Und dann so, oh nein, das funktioniert nicht. Mach das wieder weg. Die Leute denken, wir sind Nazis. Das war vor dem ganzen Wahnsinn. Meinst du? Also manche sind schon lange wahnsinnig, aber ja, ich kann mich dunkel daran erinnern, was du meinst. Tschüss. Macht's gut. Schöne Ostern noch. Kulturmarxismus. Morgen ausschlafen, dran denken. Nicht aufstehen. Juhu. Alle.